Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Klartext. Heute die Ausgabe Nummer 123 am 18. Februar 2016. Wir sind heute mit ein bisschen Verspätung gestartet. Wir hatten ein paar technische Probleme, die wir jetzt gelöst haben. Da wollte doch partout das Skype nicht mehr mitspielen. Ja, heute wie gesagt die Ausgabe Nummer 123 und ich begrüße natürlich alle Zuhörer bei okitalk.com, dem Bürgerradio aus Österreich und natürlich auch alle Zuschauer und Zuhörer, die uns auf anderen Plattformen mit zuhören oder zuschauen können, die freundlicherweise unseren Stream mit eingebunden haben. Ja, aus dem Kulturstudio-Team ist heute mit dabei der Boris. Hallo Boris. Hallo Michi, hallo Frankie, hallo Wolfgang, hallo Zuschauer. Ja, und ich habe mir heute etwas Verstärkung ins Kulturstudio geholt und ich freue mich sehr, dass er heute Zeit hat, uns mit seinem Know-how und seinem Wissen heute zur Verfügung steht. Als Co-Moderator aus der Amok Alex und Frank Stoner Show begrüße ich recht herzlich Frank Stoner im Kulturstudio. Hallo Frank. Ja, hallo Micha, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Hallo liebe Hörer und Grüße auch an Wolfgang. Wird bestimmt ein spannender Abend heute. Ja, ihr habt unseren Gast ja schon verraten, es war ja schon angekündigt. Ja, wir haben heute das Thema okkulte Geopolitik, der rote Faden der Geschichte. Und dazu haben wir uns keinen geringeren eingeladen. Ein Wunschgast, kann ich sagen, auch von meiner Seite aus München, den Historiker und Autor Wolfgang Eggert, den ich jetzt recht herzlich begrüßen möchte. Hallo Wolfgang. Grüß dich, Michael. Ja, wir haben ein paar Probleme schon im Vorfeld bewältigt. Das ist schon mal super, dass das jetzt doch noch geklappt hat. Ja, Wolfgang, du bist Jahrgang 1962 aufgewachsen im Ruhrgebiet und hast an der Uni Berlin und München Geschichte, Politologie und Journalistik studiert. Hast sogar auch mal eine redaktionelle Ausbildung gemacht bei Sat.1 und hast auch mal für eine Produktionsgesellschaft gearbeitet, die für Vox produziert hat oder gearbeitet hat. Und ja, seit fast 20 Jahren beschäftigst du dich intensiv mit ja, politischen Übergriffen von Geheimdiensten und messianischen Sekten. Du hast schon einige Bücher geschrieben. Israels Geheimvatikan ist in drei Bänden erschienen. Der Angriff der Falken oder Angriff der Falken. Erst Manhattan, dann Berlin. Ich denke, das ist eines der bekanntesten Bücher von dir. London, die Lizenz zum Töten. Flug MH370 und die MH17-Falle. Ja, Wolfgang, du bist ja jemand, der mittlerweile auch sehr populär ist in den alternativen Medien, aber auch darüber hinaus, kann man sagen. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, wie bist du eigentlich in die alternative Szene gekommen? Das war durch die Bücher eigentlich. Also ich hatte ursprünglich versucht, die Bücher in einem normalen Verlag unterzubringen. Und das hat nicht geklappt. Daraufhin habe ich es halt eben auf eigene Kappe gemacht. Und da musste ich halt eben schauen, dass ich da im alternativen Milieu in Anführungszeichen Leute finde, die sich dafür interessieren. So kamen die ersten Kontakte zustande. Darüber hinaus gab es allerdings noch einen ganz persönlichen Punkt. Ich habe die Bücher, bevor ich sie gedruckt habe, mir 10-mal durch den Kopf gehen lassen. Ich kannte den ganzen Plot auswendig. Und mich hat mal irgendwann ein Freund eingeladen und hat gesagt, komm, lass uns mal ein bisschen Bötchen fahren, gerade ist es schön warm. Fahren wir zum Tegernsee und da war ich dort und da hat er Freunde eingeladen gehabt und hat dann jeden mal vorgestellt. Und dann durfte jeder eine kleine Geschichte von sich erzählen. Und dann durfte auch ich, und das habe ich dann gemacht. Und das dauerte, und die Leute blieben interessiert an der Sache und fragten immer wieder nach. Hör mal, erzähl noch mal mehr von den Hintergründen, was du gerade schreibst, von der Story. Und die Story wurde richtig spannend. Und da hat mein Kollege gesagt, komm, damit musst du im Grunde eigentlich in die Öffentlichkeit, du musst Vorträge geben, schau mal, dass du da offiziös was machst. Und das habe ich dann gemacht im Regentreff. Und das war der Beginn. Aha, also der Regentreff war zu sagen dein Einstieg. Ja, wir haben ja heute auch den Untertitel Der rote Faden der Geschichte und zum Thema roter Faden gibt es noch viel, viel mehr zu sagen, als dass es nur einen Handlungsstrang bezeichnet, sozusagen. Was verbindest du noch mit dem Thema roten Faden? Ja, der rote Faden ist insofern interessant, weil die okkulten Brüder in Indien haben den ganz gerne als Erkennungszeichen und mit auch Symbolik verbunden. Und die Jungs, über die wir jetzt gleich sprechen werden, die Hochverschwörerischen, die sich im Judentum verorten, aber eigentlich gar nicht da reingehören, weil das doch eine Sekte ist, die inspirieren sich wiederum an der gleichen oder einer ähnlichen, sehr, sehr, sehr ähnlichen Mythologie und Gnosis wie die Inder. Aha, okay. Sie haben halt eben auch diesen roten Faden bei sich. Das ist das Erkennungszeichen der sogenannten Kabbalisten. Ah, okay, super. Also sind wir schon beim Thema sozusagen. Ja, lass uns doch mal richtig mal einsteigen. Und zwar, wenn man sich die unzähligen Theorien und Fakten mal anschaut, was Verschwörung, Geheimpolitik, Geopolitik und so weiter betrifft, ist es ja für viele auch sehr verwirrend. Also es gibt da teilweise widersprüchliche Aussagen oder Thesen zu dem einen oder anderen Themenkomplex. Aber wenn wir nach Dingen in der Geschichte mal suchen, die uns heute noch maßgeblich beeinflussen, vielleicht auch Macht und Wissen oder Traditionen, Kulte, welche im Verborgenen weitergegeben werden, also Dinge, die dem normalen Menschen also auch nicht so leicht zugänglich sind, wo kann man oder muss man da anfangen, um halt diesen roten Faden aufzunehmen? Gibt es da eine Tradition von Strippenziehern hinter den Kulissen, wenn man das so fragen darf oder so? Kannst du da was zu sagen? Wo muss man anfangen? Für meine Begriffe muss man organisatorisch anfangen mit Sabbatai Zevi, 17. Jahrhundert. Man kann, weil sich Zevi halt auf die Kabbala bezieht, Isaac Luria noch vorschalten. Der hat 1570 gelebt. Die Kabbala ist noch älter, die kommt aus dem Mittelalter, 11. Jahrhundert irgendwo. Das ist dieses geheime Buch mit Auslegungen, die auf jeden Fall nicht mainstreamisch jüdisch sind, allerdings sich auf jüdische Schriften beziehen. Damit beginnt im Grunde eigentlich mit diesem Kabbala-Werk oder mit den Kabbala-Werken eine mögliche Verschwörung, die dann auf jeden Fall spätestens mit Sabbatai Zevi einsetzt. Wie kann man sich die Kabbala vorstellen? Ist das so eine Art Anleitung oder Handbuch oder wie genau sieht das aus? Da ist alles drin. Da ist Gematria drin. Das ist wiederum eine eigene Wissenschaft, die sagt, dass man, das ist ein Dekodierungsverfahren mehr oder weniger. Mit der Kabbala kannst du eine zweite Oberfläche von Texten lesen. Da kann man Interpretationen, die die Kabbalisten für sicher halten und für wissenschaftlich halten, ableiten aus den biblischen Schriften, die ein normaler Rabbi so nicht unterschreiben würde. Aber die Sekte tut es schon. Und da im Judentum jedes Wort, respektive jeder Buchstabe, eine numerische Bedeutung hat, kann man da auch aus der Bibel Datenfolgen extrapolieren und damit halt Prophetie in ein Flussbett bringen, was ein normaler Mensch niemals könnte. Und das bezieht sich auch nur auf die Bibel oder auf das Alte Testament oder auch auf das Neue Testament? Nein, das Neue Testament wohl eher weniger, weil das Judentum und die Kabbalistik ist in der ursprünglichen Form eine rein jüdische Lehre. Die Ableitungen im Christentum sind für meine Begriffe Bullshit. Also das ist im Judentum verankert, die Kabbala, und die Kabbalisten oder die Juden haben mit dem Neuen Testament überhaupt nichts am Hut. Das ist eigentlich für sie eine Art Gegenlehre. Jesus Christus wurde nicht umsonst ans Kreuz geschlagen. Also den haben sie nun wirklich nicht gerade für einen Verkünder gehalten. Mhm. Gibt es denn da auch so eine Art Urheber dieser Kabbala? Kann man das irgendwie nachvollziehen, geschichtlich, historisch? Würde ich jetzt mich nicht breitschlagen lassen, deinen Namen zu nennen. Also ich glaube, das entstand in einem breiteren Strömung von Bibelauslegern, von Gelehrten. Ich würde jetzt keinen festen Namen nennen können. Okay. Ja, ich hätte noch mal eine Frage. Ist die Kabbala oder sind Teile der Kabbala nicht auch abgeleitet aus noch älteren Kulturen oder Riten oder wie man das auch immer nennen möchte? Ja, es mag sein, dass die halt eben bis in die chaldäische Zeit hinausgehen. Wird auch immer wieder halt eben in Anspruch genommen, dass die Kabbala weit älter wäre. Ob man das jetzt auch wissenschaftlich nachprüfen und nachweisen kann, das weiß ich nicht. Man weiß aber, dass die Kabbala halt eben dann an die Öffentlichkeit kam, soweit ich mich erinnern kann, im 11. Jahrhundert. Wann genau, im 11. war das? Okay, 11. Jahrhundert. Ja, das heißt, kann man dann sagen, dass mit diesem Aufkommen der Kabbala auch diese sogenannten Endzeitsekten aufgetreten sind? Oder ist das alles ein bisschen später passiert? Nee, das ist wesentlich später passiert. Also am Anfang war die Kabbala eigentlich mehr ein Instrument der inneren Kontemplation. Und die Leute, die sich mit beschäftigt haben, haben die Schriften neu deuten können und haben sie da aber für sich letztendlich versucht, innerlich zu bewältigen und durch Gebete zu transformieren und auch das Schlechte, was die Bibel meinetwegen auch voraussieht, und das sieht sie nun wirklich für die Endzeit voraus, durch Gebete aufzuhalten oder zu bessern, die Welt zu bessern. Das war im Grunde eigentlich ein gutes Grundanliegen, so ähnlich wie bei der Freimaurerei auch. Und das hat sich dann allerdings mit der Vertreibung des Judentums aus Spanien komplett geändert. Weil das Judentum hat das als eine endzeitliche Situation gesehen. Und in dem Moment kam Isaac Luria, der eine völlig neue Form der Kabbala gelehrt hat und die Kabbala anders ausgelegt hat. Da wurde die Kabbala auf einmal eher als politisches Instrumentarium gesehen. Dass halt eben auch ein Auftrag aus der Bibel extrapoliert werden kann. Und Sabbatai Zevi, der halt 100 Jahre oder nee, 50 Jahre später kam, um 1626 ist er, glaube ich, geboren, der hat das dann auch für bare Münze genommen und hat gesagt, ich beginne hiermit den Endlauf, wie ihn die Bibel vorsieht, indem ich die Fackel Gottes in die Hand nehme und mehr oder weniger die Welt in Brand stecke. Also das heißt, die Kabbala hatte ursprünglich eine ganz andere Funktion. Eine positive, genau. Es war eigentlich ein innerlicher Weg der Kabbalisten, mit ihr umzugehen. Und dieser innerliche Weg wurde dann seit Sabbatai Zevi zu einem äußerlichen, der dann gesagt hat, wir ziehen den Himmel auf die Erde runter und die Verkündung findet jetzt statt nach einem Drehbuch, was wir halt durchzusetzen haben. Ja, du sprichst ja immer auch von Endzeitsekten. Um wen handelt es sich da konkret? Sind das mehrere Sekten? Ist das nur eine Sekte? Und welches Ziel haben die letztendlich sozusagen? Es ist eigentlich ein breiteres Flussbett an Sekten, die allerdings alles einer Strömung angehören. Die Strömung versucht, wie gesagt, biblische Prophetie in die Tat umzusetzen, auf das am Ende der Messias komme, den sie erwarten, die Juden, der noch für sie noch nicht gekommen ist. Und dafür müssen die Grundbedingungen, die Vorbedingungen erfüllt sein. Das sind die Sachen, die die Bibel ankündigt. Was problematisch ist, ist, dass die politisch aktivistischen Kreise im kabbalistisch oder okkulten Judentum diesen Hang zu dieser indischen Mythologie entwickelt haben oder immer schon hatten, das weiß ich nicht. Und zwar, die Inder haben eine Zeitenuhr und in dieser Zeitenuhr, die läuft beständig weiter. Man muss sich jetzt wirklich wie eine Uhr vorstellen und der Zeiger, der geht immer um 12, 3, 6, 9, 12. Das heißt, es sind 4 Viertel, die du siehst. Und in jedem Viertel ist eine Zeit verordnet oder eine Ära. Und das ist einmal das goldene Zeitalter von 12 bis 3. Von 3 bis 6 kommt das silberne. Von 6 bis 9 kommt das bronzene. Und von 9 bis 12 kommt das schwarze. Und in dem befinden wir uns jetzt gerade. Das heißt, es hat ein Abstieg der Menschheit stattgefunden durch verschiedene Entwicklungsstufen, die jetzt Theosophen zum Beispiel à la Madame Blavatsky auf Hyperborea verbunden mit dem goldenen Zeitalter, Lemuria verbunden mit dem silbernen und Atlantis verbunden mit dem bronzenen Zeitalter identifizieren würden. Und jetzt sind wir im Schwarzen. Und das Schwarze ist allerdings noch nicht seiner Perfektion entgegengetreten. Und diese okkulten Hebräer sagen nun, wir müssen dafür sorgen, dass das schwarze Zeitalter komplett schwarz ist, dass die Menschheit so weit herabgezogen wird, so weit in den Schmutz und ins Dunkel geführt wird, dass kein Licht mehr da ist. Und erst wenn das Licht überhaupt komplett weg ist, dann kann es wieder angehen, dann kann das goldene Zeitalter beginnen und dann kann der Messias kommen. Vorher geht es aber nicht. Und es ist natürlich eine unheimlich aggressive und satanistische Zugehensweise oder Auslegung der Schriften, die allerdings anerkannt ist von den größten israelischen oder jüdischen Theologen, wie zum Beispiel Gershom Scholem, der sagt, dass das die Jungs machen, nichts anderes ist als ein absolut degeneratives, zerstörerisches Programm. Wolfgang, es ist ja auch ein Tenor von deinen Büchern, dass, dass es da Gruppen gibt, wie die Ljubavitscher beispielsweise, die warten nicht darauf, dass sich diese Dinge erfüllen, sondern die wirken da aktiv mit. Und du hast es ja gerade angezeigt, dieses Ding, ist das deren Denkweise? Also wollen sie aktiv alles Gute, Göttliche erstmal niedermachen, also komplett in die Dunkelheit gehen, damit sozusagen aus ihrem Glauben heraus der Messias kommen kann? Ist das dann sozusagen die Motivation hinter so vielen düsteren Aktivitäten? Richtig. Also ich würde das jetzt nicht halt eben, um da festgenagelt zu werden auf Rabat Lubavitch, dann stehen die morgen mit dem Anwalt vor der Türe, festpochen. Allerdings ist das genau in diesem Flussbett von den Leuten, von den Endzeit-okkulten Kräften im Judentum, wo Chabad Lubavitch auch dazu gehört, als essentielle Denke drinne. Also es gibt dort ein Bild, ein unschönes Bild, wie sie sich gnostisch die Schöpfung der Welt vorstellen. Sie sagen, ursprünglich war die Erde da und über der Erde da schwebte so eine Art Gestalt aus Ton, wie ein Tongefäß. Das war der Ur-Adam Kadmon, der von den, was ich, weiten entfernten Regionen des Weltalls mit einem Strahl befruchtet wurde. Das war der Strahl Gottes, der halt eben dieses materielle Gefäß befüllen sollte, um halt eine göttliche Schöpfung hier auf der Erde zustande zu bringen. Aber dieser Strahl, sagen sie, war so stark, dass es halt eben dieses Gefäß zerstört hat und das Gefäß ist auf die Erde gefallen. Und diese Scherben, die unten übrig geblieben sind auf der Erde, das sind die Völker, Plural, die Völker der Erde. Und an diesen Völkern klebt überall halt noch ein kleiner Rest, ein Funken Gottes. Und es ist ihnen, diesen endzeitlichen pseudo-jüdischen Kräften, aufgetragen, diese Funken von den Scherben zu trennen. Das heißt also, die Völker zu entseelen. Das ist deren Bild, das ist deren Aufgabe. Das ist reiner Satanismus. Da steht auch wirklich Ton geschrieben dann, also Ton, wirklich der Wirkstoff Ton, weil das findet man ja in anderen Kulturen auch, dass quasi die ersten Menschen quasi mit Ton in Verbindung gebracht werden. Kann sein, ja. Es heißt aber wirklich definitiv Ton. Du hast gerade Chabad Lubavitch erwähnt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr über diese Gruppierung sagen. Also wann sind die entstanden und was gibt es da drüber zu erzählen über diese, ja, also welchen Einfluss haben die tatsächlich? Die entstanden etwa ungefähr im 17. Jahrhundert. Der Chassidismus entstand in der Zeit auch. Der Chassidismus ist die breitere Bewegung, die sich sehr, sehr stark an der Kabbala orientiert und sehr stark endzeitlich ausgerichtet ist. Da gibt es nun zwei Schulen wiederum. Das ist einmal die politisch aktive Schule, die dann sagt, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Bibelprogramm, was in der Bibel drin steht, und wir können die Bibel besser lesen als andere, sagen sie, wir können sogar Daten festmachen, wir kennen die Ereignisse. Ihnen ist es aufgetragen, sagen sie, das in die politische Bühne oder auf die politische Bühne zu legen, was dort prophezeit war. Das sind die Aktiven. Und dann gibt es die Passiven, die sagen, wir dürfen das auf keinen Fall zulassen. Diese beiden Schulen haben ungefähr gleich viele Mitstreiter. Und bei den Aktiven findest du halt Chabad Lubavitch. Jedenfalls fast die gesamte Geschichte hindurch, sehr aktive Kräfte, die einen enormen Einfluss haben, dadurch, dass sie in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar nur 15 Jahren, nahezu alle wichtigen Chefrabbinate der Welt übernommen haben. Durch absolut kluges Lobbying sind sie halt eben jetzt, obwohl es eine Sekte ist, in Russland die Nummer eins, vertreten dort das Judentum, obwohl die normalen Juden da gar nicht mal so glücklich mit sind und die Mainstream-jüdischen Rabbiner da ganz schwer gegen gewettert haben. Die konnten es aber nicht verhindern, weil das Lobbying einfach zu gut gewesen ist und die Sekte auch einfach zu reich ist. In Amerika hatten sie vorher schon halt das Chefrabbinat erobert, in Europa und in Deutschland ist es auch nicht anders. Und das war immer schon seit den 50ern spätestens so, dass wenn ein israelischer Politiker nach Amerika geflogen ist, um dort im Weißen Haus beispielsweise den Präsidenten zu sprechen, dann hat er Zwischenstation gemacht in New York, um sich dort mit dem Führer von Chabad Lubavitch zu treffen, dem Lubavitcher Rebbe, um sich dort vorher briefen zu lassen, damit sie wussten, was sie dann hinterher mit dem Präsidenten zu besprechen hätten. Und es war egal, ob es halt eben, was ich, halb linke oder halb rechte Gruppen gewesen sind, die halt eben die Reise angetreten haben, das waren nicht nur die Ultras. Sie wussten genau, dass dieser Mann wichtig und mächtig war und dass sie sich ihm ein Stück weit zu fügen hatten. Und sie haben es gemacht. Und das ist natürlich gefährlich. Das heißt, Frank, du wolltest? Nee, ich wollte eigentlich fragen, wie diese Sekten aufgebaut sind. Du sagst, da gibt es einen Führer. Wechselt der dann hin und wieder? Oder man kennt es ja von Sekten, die halt quasi einen Führer haben, wenn der stirbt, ist er halt weg. Wie ist das da? Also bei diesen bei diesen okkult-endzeitlichen, an der Kabbala angelehnten Gruppen, bei den Chassidim, gibt es verschiedene Familien und die sind alle familiendynastisch aufgebaut. Das heißt, also, du hast ein Familienoberhaupt, das ist dann der Chefrabbi dieser Familie. Es gibt ungefähr vielleicht ein Dutzend oder mehr wahrscheinlich. Ja doch, einiges mehr. Familien, die dem Chassidismus zuzuordnen sind. Und wenn dann der Chefrabbi stirbt, dann gibt er normalerweise den Job dann weiter an seinen Sohn oder an ganz nahen Verwandten, sodass sich das über die Familie, über die Jahrhunderte weitergetragen hat. Du sagst also, sie nehmen praktisch auch direkt Einfluss auf Politik und Gesellschaft. Haben sie da noch andere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen? Also gibt es da auch so eine Art Network, also Netzwerk im Hintergrund, wo sie vielleicht nicht selber in Erscheinung treten, aber die sozusagen auch ihre Interessen vertreten? Also sie haben ein sehr kluges Lobbying, zum Beispiel in Amerika im Kongress, also im Parlament, wo ihr Rabbiner als der reichste Rabbiner aller jüdischen Strömungen, da gibt es ja auch mehrere, gibt es die Orthodoxen und da gibt es halt eben die Gemäßigteren etc. Er hat den größten Einfluss, er hat den Zugang halt eben zu den wichtigen Leuten, das ist schon lange so. Und dann gibt es halt eben dann bei den Neokonservativen ganz klare Befürworter dieser Gruppen, also die spielen sich die Bälle zu, Paul Wolfowitz zum Beispiel, kann ich jetzt nicht als Anhänger der Sekte bezeichnen, aber er hat sich mit den Jungs dann mehrfach getroffen und Schulterklopfen standen die dann auf irgendwelchen Podien und haben sich umarmt. Und Chabad Lubavitch, zumindest der Sprecher von Chabad Lubavitch, hat für seine Gruppe alleine, in Anspruch genommen, dass sie letztendlich irgendwie den Plot für den Irakkrieg gegen Saddam Hussein geschrieben hätte. Ich frage mich halt, wie konnten die eigentlich so mächtig werden? Weil Wolfgang, was du ja aufzeigst, ist, es handelt sich um eine Sekte eigentlich oder vielleicht mehrere Sekten. Und das ist überhaupt mal ganz wichtig, glaube ich, für uns zu verstehen, dass das Judentum genauso wenig wie der Islam und genauso wenig wie das Christentum so ein monolithischer Block ist, sondern also da gibt es auch gerade bei den innerhalb der Orthodoxen doch einige verschiedene Strömungen. Und wie kommt es, dass ausgerechnet diese uns doch so irrational und so bedrohlich wirkenden Gruppen, dass ausgerechnet die so einflussreich wurden? Ich meine, haben die auch Verbindungen zur Hochfinanz? Dein Buch hieß ja auch erst Manhattan, dann Berlin und Manhattan ist Wall Street und in New York sind ja auch ganz stark präsent. Gibt es da solche Verbindungen? Dass sie stark wurden, liegt natürlich an ihrem Selbstverständnis, weil sie hatten einen Auftrag und das war ein politischer Auftrag und um diesen auszuführen, mussten sie Macht akkumulieren. Sie mussten Macht aufbauen, sonst hätten sie es nicht geschafft, den Regisseur der Weltereignisse zu spielen. Um das zu machen, musst du halt eben die ganzen Kameramänner dir untertan machen. Und da haben sie eigentlich ein ganz geschicktes Programm gemacht. Also wenn man sich anschaut, die politisch aktive Phase der Kabbalistik in der klarsten Form, das war wie gesagt Sabbatai Zevi, 1650 und ungefähr, der nicht aus Zufall sich zum Messias, zum Weltheiland des jüdischen Volkes erklärt hat, 1666, dreimal die sechs. Auch noch, ich glaube, er hat es auch noch im Juli gemacht, Juno gemacht und dann auch nochmal am 6. Juno, also hat er wirklich alle Sechsen reingepackt, die möglich waren. Und dessen Zentrum oder eines der wichtigsten Zentren in der Welt, das war Amsterdam damals. Und von Amsterdam aus begann im Grunde die Einflussnahme in verschiedene Gruppen hinein der Sabbatarianer, so nennt man die Anhänger von Sabbatai Zevi. Sie haben von Holland aus einen Umsturz in England gemacht, indem sie einen neuen König an den Thron gebracht haben, und zwar ist der aus Holland gekommen. Den haben sie rübergebracht mit dem Geld von jüdischen Bankiers, die wiederum mit den Sabbatarianern verbunden gewesen sind und haben in England dafür gesorgt, dass das Königshaus ein Stück weit halt in ihr Gedankenkonstrukt eingebaut wurde. Auch dadurch, dass sie halt eben das Königshaus mit der Freimaurerei verbunden haben, die sie auch mit beeinflusst haben am Anfang und hinterher auch gekapert haben. Und die Bank of England wurde auch unmittelbar, nachdem der neue König installiert war, gegründet. Die war damals noch nicht jüdisch beeinflusst, aber das war damals später der Fall gewesen. Und du hast dann hinterher noch eine viel stärkere Beeinflussung, also jetzt haben wir nur die englische Beeinflussung über das englische Königshaus, Freimaurerei und Bank of England. Eine größere Beeinflussung fand danach statt durch den Nachfahren oder den Nachfolger von Sabbatai Zevi, das war Jakob Frank, dessen Anhänger waren die Frankisten. Jakob Frank bezog sich direkt auf Sabbatai Zevi und hat gesagt, er habe jetzt praktisch mehr oder weniger die Fackel übernommen. Und diese Leute haben sich dann sehr stark in die Freimaurerei reingezeckt, haben am Geburtsbett der Illuminaten gestanden, am Geburtsbett der Freimaurerei und am Geburtsbett des Zionismus, wobei das im Grunde eigentlich dann nicht unbedingt ausgesprochene Frankisten waren, die das waren, sondern es waren messianisch, endzeitlich okkulte Juden, das waren sie schon, nur es waren nicht unbedingt ausgesprochene Frankisten. Die FED wiederum, die amerikanische Zentralbank, soweit ich weiß, 1903 gegründet, wurde von den Warburgs in Gang gebracht. Die Warburgs sind wiederum halt eben ein Ableger der Rothschild und die Rothschild stammen genau aus diesem Umfeld Frankismus und Sabbatianismus. Ja, faszinierend. Ja, die Warburg, die hießen ja früher auch ganz anders. Die hießen ja früher Del Banco und kamen ja, eigentlich aus Venedig, waren eigentlich lombardische Banker. Richtig, ja, du hast halt eben, wie soll ich sagen, eine ganz klare Linie. Die ganze Sache beginnt in Venedig, setzt sich dann fort in Amsterdam, in Holland, geht dann nach London und jetzt ist es inzwischen angekommen in New York. Und diese Entwicklungslinie mit Venedig hatte ich ursprünglich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kam über die LaRouche-Leute drauf, also diese Politsekte aus Amerika, die in der Tat eine Politsekte ist, also die hat so ein bisschen was von, wie soll ich sagen, im Ashram oder sowas in der Richtung, tun aber wirklich in der Tat auch mit ihren Leuten gute Arbeit anrichten. Ich habe da mal reingerochen gehabt, also die bilden sie dann in Musik aus oder in Dichtung und sonst was in der Richtung und haben halt über politische Analyse eine ganze Menge erreicht. Also die Bewegung ist zum Teil jüdisch, man kann ihr nicht vorwerfen, dass sie antisemitisch wäre, wird gemacht, natürlich, klar, man stellt jeden gerne in die Ecke, der halt eben gut analysiert und das tun sie. Aber die Hälfte der Bewegung in der Führungsspitze ist jüdisch bei denen. Wie definiert sich eine Politsekte? Dadurch, dass es erstmal einen unbestrittenen Führer gibt, das ist Lyndon LaRouche, und zweitens mal, dass der, wie soll ich sagen, die Leute in so eine Art Lebenskonzept einpackt, indem er ihnen sagt, okay, wir sollten unter uns bleiben, wir trennen uns von den anderen und ihr müsstet bestimmte Sachen machen, die jetzt zum Beispiel im religiösen Bereich wären das Reinigungen oder Gebete oder sowas in der Richtung. Und bei LaRouche ist es das Leben der deutschen Kultur, was dort sehr, sehr stark ausgeübt wird. Und das ist nichts Negatives, aber es ist ein bisschen skurril halt. Ja, ich habe hier nochmal einen Hinweis bekommen, wenn du schon auch über Sabbatai Zevi sprichst, wäre es da nicht auch wichtig, die Gründung dieser Dönme-Sekte zu erwähnen oder was ist auch mal Gruppierung Dönme in der Türkei? Ja, die ist in der Tat interessant. Die Dönme entstand, als Sabbatai Zevi einfach den Mund zu voll genommen hat und so rumkrakeelt hat, dass es den osmanischen, respektive jetzt würde man sagen türkischen Behörden zu viel wurde. Und die haben ihn dann halt eben festgenommen und haben gesagt, okay Junge, du hast jetzt entweder, du hast zwei Möglichkeiten, die waren damals noch recht nett, und haben gesagt, entweder bringen wir dich jetzt um oder du trittst zum muslimischen Glauben über, zum Islam. Und dann hat, oder sie haben es ihnen sogar noch schöner gemacht, sie haben gesagt, wir feuern jetzt mehr oder weniger einen Pfeil auf dich, aber wenn du jetzt halt eben der Heiland bist, dann wird der wahrscheinlich sowieso von dir abprallen oder du trittst zum Islam über. Und dann hat er halt eben den Islam gewählt, weil er genau gewusst hat, dass er ein Betrüger war. Und hat dann allerdings innerhalb des Islam eine eigene Schule begründet, eine eigene Spielart, eine eigene Sekte, die im Prinzip die geheimen Lehren, die er hatte, weitergeführt hat und Krypto-Juden blieben. Also die Leute, die dort eingetreten sind, waren sehr häufig Juden und sie waren sehr, sehr stark verbunden mit dem Geist von Sabbatai Zevi. Wir sind es bis auf den heutigen Tag, da hat sich gar nichts geändert. Und Jakob Frank, der die Fackel dann übernommen hat, um 1750, war damals um 1750 in dieser Sekte, dieser Dönme-Sekte im Hauptquartier in Smyrna. Und da hat er dann praktisch gesagt, sei dann der Geist Sabbatai Sevis über ihn gekommen. Und die Dönme-Sekte ist interessant bis auf den heutigen Tag insofern, als dass die Revolution der Jungtürken, die dem Ersten Weltkrieg unmittelbar vorausgegangen ist und die eine sehr wichtige Bedeutung für den Ersten Weltkrieg gehabt hat, eine sehr zentrale Bedeutung, weil sie Israel in die Hände des Zionismus bringen sollte. Diese Dönme-Sekte war auch stellvertretend, also nicht nur halt für den Eintritt der Türkei in den Ersten Weltkrieg und für davorliegend den Sieg der Jungtürken, sondern halt eben auch für die wiederum großartige Zeit, die uns Atatürk beschert hat. Also Atatürk war vermutlich aus der Dönme-Sekte stammend. Und man kann diese Gruppen halt eben manchmal auch von der positiven Seite sehen. Also Jakob Frank beispielsweise hat offensichtlich gekungelt mit den preußischen und deutschen Behörden, als die polnischen Teilungen anstanden. Da hat er uns in Anführungszeichen damals geholfen, bei den Teilungen mitzuwirken und Polen klein zu kriegen, weil er einfach die Katholiken als geborener Jude am meisten abgelehnt hat. Mhm. Ja, Wolfgang, du hast ja gerade super schön das hier dargelegt, die Verbindung von Sabbatai Zvi über diese Dönme-Sekte zu den Jungtürken und der Entstehung der modernen Türkei oder gleichzeitig auch die Abwicklung des Osmanischen Reichs. Wie siehst du die eigentlich immer noch am Wirken? Haben die immer noch Einfluss, wenn wir jetzt, also aktuell gucken, was gerade rund um Syrien passiert, diese so fragwürdige Politik der Türkei, wie sie da involviert sind. Gleichzeitig deuten ja auch viele Prophezeiungen, nicht nur von jüdischer Seite, sondern zum Beispiel auch von griechisch orthodoxen wie dem Pater Paisios. Alle deuten, haben da so ein Szenario, wo auch die Türkei eine zentrale Rolle spielt. Siehst du die dort immer noch am Wirken? Haben die dort immer noch Einfluss? Das wäre eine gute Frage, weil die Türkei hat sich im Grunde eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, auch seit Atatürk eigentlich. Atatürk war eigentlich der große Moment der türkischen Kultur. Danach hat sich die Türkei mehr oder weniger auf ein Seitengleis begeben und hat sie gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Und so stark und so aktiv, so offensiv wie momentan war sie nie. Und wenn man nun weiß, wie stark die Dönme innerhalb der politischen Kultur der Türkei immer wieder wirken kann, dann würde es jetzt sehr empfohlen sein, für andere, die sich damit interessieren mit dem Thema, ich bin ja raus, nachzuschauen, wie weit die heute eine Rolle spielen. Die Türkei spielt auf jeden Fall eine negative Rolle, was ISIS anbelangt. Die Türkei spielt eine sehr negative Rolle, was den Krieg gegen Syrien anbelangt, gegen die Kurden anbelangt. Wir brauen da unten etwas, was sehr leicht, hat jetzt gerade eben Medvedev gesagt, im Dritten Weltkrieg enden kann. Und dieser Dritte Weltkrieg ist natürlich auf der Agenda der Endzeitkräfte, die sagen, am Ende muss dann ein riesengroßes Kräftemessen kommen, was dann in Israel zum Armageddon führt. Das heißt also, Israel wird dann halt eben die Luft gesprengt, mehr oder weniger. Und das für meine Begriffe, in Israel ist das zu spüren, dass da diese Kräfte halt mitwirken, für meine Begriffe. Weil die Lage ist genau dahin gebracht worden in Israel, wo man sie gebraucht hat. Und es ist auffallend, dass sie dahin gekommen ist, weil die Israelis ihre Möglichkeiten in der Israel-Lobby, die auf Amerika ja wirkt, verloren haben. Das heißt also, die Israel-Lobby ist zwar nach wie vor da und die ist nach wie vor mit viel, viel Geld ausgerüstet, aber sie arbeitet nicht mehr so effektiv, wie sie es früher getan hat. Man fragt sich, warum? Und wenn man nun weiß, dass da halt eben auch religiöse Kräfte mitwirken, das sind ja, wie soll ich sagen, in erster Linie natürlich alles Juden, in zweiter Linie sind da halt eben unheimlich viele Israelis dabei mit dem israelischen Pass, aber es sind halt eben auch ganze Menge Religiöse dabei. Und in dem Moment, wenn die ein falsches Spiel spielen, dann arbeiten sie nicht mehr für Israel, sondern müssen halt eben genau gegen Israel arbeiten, damit Israel am Ende der Tage halt eben im Schlachtfeld stirbt. Und das ist das, was ich momentan gerade, ich verorte das in der politischen Landschaft momentan, was passiert. Ich glaube, dass Israel von seiner eigenen Lobby verraten wird und dass, wenn Israel dann brennen wird, der ganze Rest der Welt mitbrennt. Weil das steht in der israelischen Samson-Option drinnen, das ist ihre Militäroption, die da sagt, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen und bluten müssen, uns hilft keiner. Und sie haben nicht mehr halt eben diese Verbindungen, die sie früher hatten, nach Amerika oder nach Europa. dann nehmen wir die ganze Welt mit. Ja. Ja, also das heißt, wir können praktisch auch an der aktuellen politischen Situation auf jeden Fall Rückschlüsse ziehen auf diese Prophezeiung sozusagen. Also gibt es da auch aktuelle Ereignisse, die da genau in dieses Bild passen? Wir liegen komplett drinnen. Wir liegen komplett in dem Erforderungskatalog für Armageddon und für den Dritten Weltkrieg. Also die israelische Regierung spielt ja zum Teil auch mit. Und die israelische Regierung ist ja zum Teil aus Nationalreligiösen gebildet. Und die Nationalreligiösen sind ja nun genau die Leute, die sich auf diese Hasidim beziehen, auf diesen Messianismus. Das sind ja genau die Leute. Das sind ja die Leute, die die Kabbala zu Hause halt eben anwenden, wenn sie nicht gerade im Parlament sitzen. Und da haben sie dann halt eben auf politische Art und Weise anzuwenden. Und du hast den Kippfaktor Netanyahu, der nicht frei ist von den Beeinflussungen der Hasidim. Ich kenne da ein Video, kann jeder selber nachgoogeln, wo Netanyahu in New York dem Reppen von Lubavitch gegenübersteht und sich wie ein ganz kleiner Schuljunge verhält und ganz kleinlaut ist. Und der Rebbe gibt ihm da halt eben Vorgaben, wie er sich zu verhalten habe und liest ihm mehr oder weniger die Leviten, das passt ja das Wort hier. Und man denkt sich, Moment mal, das ist doch Bibi, der ist doch nicht gerade ohne Einfluss. Und du merkst dann in dem Moment, der hängt da auch in einem Netz von Einflüssen drinnen, respektive drunter. Okay, du hast vorhin auch ein paar Gruppierungen genannt, zum Beispiel Frankisten. Das geht auf diesen Jakob Frank zurück, oder ist das richtig? Genau, das geht von Jakob Frank aus. Die Frankisten waren seine Anhänger und er war, oder seine Gruppe war diejenige, die die Freimaurerei infiltriert hat, die Hochgrad-Freimaurerei dort mit auf den Weg gebracht hat, die mit am Taufbett, am Kindbett der Illuminaten stand und die bis auf den heutigen Tag dadurch halt eben enormen Einfluss haben, weil die Freimaurerei mehr oder weniger alle Eliten der westlichen und östlichen Welt beeinflusst. Das sind also die Chefredakteure oder die Politiker sind ungefähr 90% Freimaurer. Und das ganz Gefährliche ist halt eben, es gibt halt eben auch eine jüdische Freimaurerei, die steht natürlich den endzeitlichen Denken wesentlich näher, als es offiziös die christliche Freimaurerei tut. Die jüdische Freimaurerei ist, die Freimaurerei heißt B'nai Bris, das ist ein eigener Orden, wo dann wirklich auch die allergrößten Namen drin sind, die man sich im Judentum vorstellen kann. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Müllfahrerverein, sondern das sind wirklich nur Politiker höchsten Ranges und Namens. Und die haben sich verheiratet um 1870, 1880 in der Richtung mit den Schottenfreimaurern, mit den christlichen Hochgradfreimaurern. Dieser Vertrag ist nie veröffentlicht worden in seinem gesamten Wortlaut, aber wir wissen, dass damals diese Hochzeit zustande kam. Und das ist natürlich super gefährlich. Ja, dieser Jakob Frank und die Frankisten, du hast sie ja in Verbindung gebracht als so eine Art Vorläufer auch zu dem, was wir heute unter Zionisten verstehen, aber auch unter dem, was man Illuminaten versteht. Also so diese revolutionären Gruppen, manche bringen da auch eine Verbindung hin zur Französischen Revolution. Aber hier ist noch ein anderes Ding. Dieser Jakob Frank, der ist ja dann am Ende seines Lebens ja in Offenbach gelandet. Offenbach. Und ich meine, Offenbach ist nicht weit weg von Frankfurt. Und ein Zeitgeselle von, also jemand, der in derselben Zeit dort gelebt hat, war ja kein anderer als Meyer Amschel Rothschild. Ja. Und meinst du, dass es auch dort Verbindungen gibt? Ja, sicher. Ist auch nachzuweisen, dass über Blaublüter, das Haus von Hessen-Kassel beispielsweise, da direkte Verbindungen gewesen sind zwischen den Rothschilds und den Frankisten, die wiederum sehr stark eingewirkt haben auf die Freimaurerei der asiatischen Brüder. Und aus den asiatischen Brüdern gingen wiederum halt die Hochgradlogen hervor, die dann anfangs auch Juden aufgenommen haben. Und da waren dann auch das Haus Rothschild voll involviert drin gewesen. Aber was hat die denn eigentlich alle an diesen Figuren Jakob Frank und Sabbatai Zvi, was hat die denn da so fasziniert? Ich meine, weite Teile des Judentums haben die ja ausgestoßen. Der Jakob Frank, der war ja auch jahrelang im Gefängnis gesessen und alles. Der Sabbatai Zvi, der wurde dann ja irgendwann gezwungen, zum Islam zu konvertieren und so weiter. Also ich meine, die hatten ja keinen Rückhalt bei allen. Aber wie kommt es dann, dass sie dennoch gerade so einflussreiche Leute, also dass sie dort auf so viel Resonanz gestoßen sind mit ihren Anschauungen? Weil sie halt sehr gute Lobbypolitik gemacht haben, von Anfang an. Sie haben von Anfang an eine Agenda gehabt, die negativ gewesen ist und die sie deswegen halt nicht offiziell machen konnten. Und sie mussten sich enorm gut verzahnen mit der bestehenden Macht oder mussten Machtgruppen wie die FED zum Beispiel aufbauen, um halt eben noch mehr Macht ausüben zu können. Und das merkt natürlich das Umfeld dann auch, dass sie sagen, okay, hier haben wir jemanden, der kann uns helfen. Das merkt dann auch das nicht-jüdische Umfeld. Das hatten jetzt zum Beispiel auch die deutschen Könige gemerkt, da ist nicht nur finanzielle Macht, sondern da ist auch politische Macht. Und als Jakob Frank tot war, da hat seine Tochter Eva Frank übernommen und das war 1816, glaube ich, ungefähr in dem Dreh. Als es dann gegen Napoleon gegangen ist, könnte ein bisschen auch früher gewesen sein, als es gegen Napoleon gegangen ist, da war der russische Zar im Umfeld von Deutschland und hat eine weite Reise auf sich genommen, um halt zu Eva Frank zu fahren und eine persönliche Verabredung mit ihr zu treffen. Und da sieht man halt eben, wie stark die Herrscherhäuser gemerkt haben, dass diese Gruppen ihnen helfen können. Sie haben Strukturen aufgebaut, die durch die Freimaurerei, sieht man das schon, Geheimdiensten nicht unähnlich sind. Also das ist verdeckt, man weiß nicht, wer halt eben oben drüber steht. Es gibt ja auch diese unbekannten Oberen, gerade in der Hochgrad-Freimaurerei. Man arbeitet einem System zu, weiß aber nicht welchen letztendlich. Und hochverschwörerisch halt. Und wenn du dann halt eben beispielsweise in Polen, darum geht es jetzt nun mal damals, da ging es Deutschland, Russland, Polen, da hat es am meisten gebrannt, ein so hohes Bevölkerungspotenzial an Juden hast. Und da gibt es eine Gruppe, die sich da bestens drin verzahnt hat und gesagt hat, okay, wir können euch halt eben den Laden hier in die Luft sprengen, weil wir halt eben die richtigen Leute dafür in der Hand haben. Dann sagst du dir, okay, ich probiere es aus. Ich glaube, wir müssen diesen Jakob Frank oder überhaupt diese Frankisten echt noch ein bisschen besser vorstellen, weil also das ist in Deutschland ja ziemlich unbekannt, da gibt es nicht viel drüber. Und ich meine, wir stellen jetzt fest, die haben Einfluss gehabt auf Gründung von Zionismus, die haben Connections zu Rothschild und zu den revolutionären Gruppen, nennen wir sie mal, weil kein besseres Wort haben, Illuminaten. Wobei ja tatsächlich auch Adam Weishaupt, der Gründer der Illuminaten, ja auch Zeitgenosse war von Jakob Frank. Ja. Sie haben alle in derselben Zeit gelebt. Ja. Die konnten sich auch tatsächlich getroffen haben. Aber hier, diese Frankisten, was waren das für Leute? Was waren deren Ideologie? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, das ist so eine Art jüdischer Satanismus, so die Umkehrung aller Werte. Erzähl doch noch ein bisschen mehr über diese Frankisten. Ja gut, das habe ich am Anfang ja gebracht gehabt, dass dieses Erfüllen des schwarzen Zeitalters und das Löschen der seelischen Funken in deren Aufgabenbereich reinfällt. Und das ist nun halt eben für meine Begriffe der übelste und purste Satanismus, den es geben kann. Der Frankismus ist, wie soll ich sagen, den kannst du nicht nehmen wie eine Firma halt eben, wie den CFA oder die Bilderberger oder die Trilateralen, alle drei übrigens von Warburg halt eben in Gang gesetzt und Rockefeller, die beide halt eben in dieses Konglomerat reinfallen, also Warburg auf jeden Fall und bei Rockefeller ist es so, dass er halt eben sehr stark in der Hochgrad-Freimaurerei aktiv ist. Bei den Frankisten ist es so, dass sie reiner Untergrund sind. Reiner Untergrund. Es gibt da nicht einfach eine Hausadresse, wo drauf steht Frankisten. Sie haben halt eben ihre Verbindungen gehalten über die Jahrhunderte, über die Familien und haben sie dann fortgepflanzt in Gruppen, die sie begründet haben, die sie infiltriert haben. Da sind sie zu spüren. Und du siehst sie halt eben in der Politik immer wieder, wenn sie über solche Gruppen halt Einfluss nehmen. Ob es halt eben dann Chabad Lubavitch ist oder ob es Gruppen sind, die in Israel tätig sind. Aber sie selbst treten nicht an. Nicht unter ihrem Namen. Okay, Frank, du bist durch, ja, mit der Frage? Ja, im Grunde genommen bin ich durch. Ich finde halt, also es ist halt so unglaublich bedeutend. Also ich meine, eigentlich ist das noch eine krasse Aussage, wenn wir uns das überlegen, dass wir da also eine Gruppe haben, die den Prinzipien folgt, die wir jetzt, sagen wir mal, unter Satanismus verstehen, also einfach jeglicher Verlust von Moral und Sittlichkeit. Und ich meine, diese Leute haben auch Sexualität, die haben Orgien organisiert, also im Grunde haben alles gemacht, was sozusagen als Sünde gilt. Ja. Da verstehen wir uns richtig, das sind die Frankisten. Ja. Und diese Gruppen haben sozusagen beeinflusst, zum einen die revolutionären Bewegungen, losgegangen ging es dann in Frankreich, aber man könnte das ja weiterverfolgen, von Frankreich dann bis hin zu den Revolutionen in Russland und so weiter. Das würde aussagen, dass wir da wirklich ja, Satanisten an den Wurzeln von diesen Revolutionen haben. Das ist aber schon eine krasse Aussage irgendwie, oder? Ja gut, aber schau, das, was wir halt eben als säkulare Politik oder als aufgeklärte oder gar humanistische oder als liberale Politik verstehen, was uns die Neokonservativen ein Stück weit auch mitgeben, das passt genau in dieses Bild rein. Ob es die Abschaffung der Grenzen ist zwischen den Nationen, ob es die Abschaffung der Grenzen zwischen Mann und Frau ist, ob es, konservativ jetzt gesprochen, die Frühsexualisierung ist. All das ist für die halt eben ein wichtiger Bestandteil, um Kollateralschäden zu schaffen. Und die Kollateralschäden, die wir halt in der Politik oder in der Wirtschaft oder in der Finanzwirtschaft sehen, sind in deren Augen keine Kollateralschäden, die passieren, weil das System nicht so klappt, sondern das sind Kollateralschäden, die passieren, weil das System klappt, weil sie beabsichtigt sind. Vielleicht kannst du ja darüber noch ein bisschen mal was erzählen. Also wie schaffen es denn diese Kreise, sag mal, alle relevanten Regierungen und Staatsmänner oder Staatsfrauen auch zu kontrollieren? Also welches System läuft dann da im Hintergrund? Also Freimaurerei, hängt das da immer mit der Freimaurerei zu tun oder gibt es da andere Dinge, die sozusagen benutzen, um halt Macht auszuüben auf diese Leute? Ja, wenn der Vorstandschef von Goldman Sachs sagt, dass er halt eben das Werk Gottes tut, dann siehst du halt eben, dass die auch auf anderen Ebenen arbeiten. Und das Werk Gottes, das meint er schon halt eben für meine Begriffe sehr in diese diesen endzeitlichen Auftrag hinein passend. Ich gehe davon aus, wenn du dir die Politiker anguckst, die heutzutage das Zepter schwingen, so findest du ganz, ganz häufig Leute, die eine kompromittierte Vergangenheit haben. Das ist zum Beispiel auch ein Moment, wo man die Leute beeinflussen kann. Du kannst sie nicht nur prägen innerhalb der Freimaurerei oder in irgendwelchen okkulten Zirkeln, elitären Zirkeln, ausgesuchten, handverlesenen Zirkeln, indem du den Leuten halt eben Zuckerbrot und Peitsche gibst, indem du ihnen sagst, okay, wir haben halt eben die richtigen Leute hier bei uns im Club und wenn du halt eben funktionierst, dann schreibt halt eben der Bruder Chefredakteur gut über dich, aber wenn du nicht mehr funktionierst, dann schreibt er schlecht über dich, dann kannst du deinen Job an den Nagel hängen. Sowas wirkt natürlich, aber was noch mehr wirkt, ist halt eben, dass die Leute alle irgendwo eine Vergangenheit haben. Wir haben alle eine Vergangenheit, wir haben alle mal irgendwann Bockmist gebaut. Und die Herrschaften, die halt versuchen wollen, die Welt zu kontrollieren in ihrem Gang, die sind natürlich bemüht darum, Leute hochzulassen, eine Auswahl zu treffen, die wirklich richtig was am Stecken haben. Und daran sind sie groß. Und wenn jemand nichts am Stecken hat, dann sorgt man dafür, dass man ihm dabei hilft, dass er was dran hat. Und wenn die Leute dann erstmal oben sind und sich an die Macht gewöhnt haben, an das Geld gewöhnt haben, dann kann man sich führen, wohin man das möchte. Und es gibt ja halt das Gerücht, dass die Eltern von Frau Merkel, das ist kein Gerücht, das ist natürlich, es ist wahr, dass sie halt eben von Hamburg umgezogen sind in die DDR in den 50er Jahren. So verrückt muss man erstmal sein. Das heißt, die müssen wirklich hundertprozentige gewesen sein. Und soweit ich weiß, ist Frau Merkel dann halt eben auch in Moskau an der Universität zugegen gewesen. Das waren auch nur ganz Handverlesene, die hundertprozentig waren. Soweit ich weiß, hatte sie auch Westreisemöglichkeit oder zumindest Reisemöglichkeit außerhalb der DDR, was auch schwer gewesen ist. Und dass sie eine Stasi-Akte hat, ist halt eben auch im Schwange, schon lange. So, wenn die auftaucht, dann ist die Frau erstmal durch. Wenn da drin steht, was sie alles gemacht hat und wen sie alles, beschattet hat. Und in Amerika ist es beim Präsidenten die Nummer mit der Geburtsurkunde, die stinkt und kann man tausend andere Leute auch finden. Es ist nicht jeder dann so, wie soll ich sagen, hart drauf, wie es JFK gewesen ist, dem man damals die Monroe untergeschoben hat. Und zwar war das die Mafia. Frank Sinatra war damals bei der Mafia, da kam er her. So hat er überhaupt seine Karriere gemacht. Und der hat dann praktisch dem Präsidenten das Mädel zuspielen müssen oder dürfen. Und der hat sich draufgelegt und dann haben sie ihn erpresst. Und dann hat er die umgebracht, so einfach war es. War völlig, aus dem amerikanischen Staatsverständnis war das verständlich. Aber das macht heutzutage nicht mehr jeder. Frau Merkel würde sowas, glaube ich, nicht machen. Das heißt, Kennedy hat dafür gesorgt, dass Marilyn Monroe sozusagen von der Oberfläche verschwindet? Ja, hundertprozentig. Okay, und wo gibt es da Hinweise dafür? Die Hinweise sind einfach die, dass gut, es ist einfach, wie soll ich sagen, eine Indizienlage, die so dicht für meine Begriffe ist, dass es gar nicht anders geht. Es war damals so, dass Israel sich eine Atomwaffe aufbauen wollte und Kennedy wollte das nicht. Also er hat es ihnen untersagt, und zwar relativ direkt. Und dann haben die sich an die Russen gewandt gehabt und dann ist Kennedy zu den Russen gegangen, hat den Russen gesagt, lasst es sein. Die kommen zu euch, wenn sie nicht schon da sind, sagt ihnen nein, weil wir bekommen dann riesengroße Schwierigkeiten, wenn Israel auch eine Atombombe hat. Und dann haben die Russen damals noch unter Chruschtschow dicht gehalten. Dann haben sie gesagt, nein, ihr bekommt von uns auch nichts. Und dann war es so, dass die Mafia, die damals noch sehr stark jüdisch geprägt gewesen ist, unter Meyer-Lansky, über Frank Sinatra die Monroe dem Präsidenten zugespielt hat. Es kam dann hinterher ein Video, ganz, ganz spät, ist vielleicht ein paar Jahre her, wurde dieses Video kurz vorgestellt in den Medien, wo man sieht, dass halt eben eine Frau einen Blowjob vornimmt und das soll die Monroe sein. Für meine Begriffe war sie es auch. Und der Herr, der dort halt eben die Hose runterließ, das soll der Präsident gewesen sein. Und dass sie es miteinander hatten, weiß man. Wenn sowas damals rausgekommen wäre, also wenn jemand mitgefilmt hätte, wovon ich ausgehe, das muss ich tun. Wenn die Mafia sowas macht, dann macht sie auch Fotos. Dann wäre er durch gewesen als Präsident. So musste er handeln. Und dann hat er sie umbringen müssen. Es ging nicht anders. Und dass er halt eben danach, unmittelbar danach, in New York diese Rede gehalten hat, im Waldorf Astoria, gegenüber den amerikanischen Chefredakteuren, in dem er ihnen gesagt hat, haltet euch von den okkulten Verbänden frei und seid Patrioten, hat wiederum genau damit zu tun, dass die Israel-Lobby damals Druck ausgeübt hat über die Presse gegen den amerikanischen Präsidenten, ihn klein zu kriegen, dass er letztendlich dann doch zustimmt, dass die Israelis die Atomwaffe haben dürfen. Und dann kam es halt eben ganz am Ende in Dallas, direkt am Hauptquartier der Freimaurerloge in Dallas, zu den tödlichen Schüssen. Und an diesem Tag war Yitzhak Rabin übrigens in Dallas. Und zwar nur an diesem Tag, 24 Stunden, nicht länger. Und ist dann anschließend als Stabsführer der israelischen Armee zurückgeflogen nach Israel und ist dort mit den höchsten Orden dekoriert worden. Auch kein Zufall. Und dann unmittelbar wiederum danach, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Wochen oder Monate, eher Monate war, gab es den einzigen Putsch, den es jemals gegeben hat in der Sowjetunion gegen den Staatsführer, gegen Chruschtschow, weil er nämlich auch gegen die Aufrüstung Israels gewesen war. Absolut spannend. Ja, so mündliche Einstellungsgespräche scheinen ja am Weißen Haus Tradition zu sein mittlerweile. Wenn man das so sagen kann, da gibt es ja noch den einen oder anderen, der da auch mit seinem Skandal sozusagen hatte. Ja, Moment, Sekunde, lass mich dazwischen gehen nochmal ganz kurz. Dazwischen spritzen, das passt jetzt auch gut. Okay. Gab es da halt eben noch was anderes, diese Lewinsky-Affäre, da werdet ihr euch wahrscheinlich auch dran erinnern, das war in den 90er Jahren, Ende der 90er, ich glaube 98 war das. Da lief was Ähnliches, ein ähnlicher Honey Trap, da sind die Israelis wirklich groß drin, scheinbar. Da hatte Clinton irgendwann mit den Israelis gebrochen, weil ihm Netanyahu, der war damals halt eben schon oben, zu frech gewesen ist. Und dann hat Netanyahu gesagt, darüber können wir ja reden. Dann hat der Clinton gesagt, ich habe keine Ahnung, welcher Teufel ihn geritten hat. Er hat gesagt, mit dir rede ich aber nicht. Und dann hat Netanyahu gesagt, macht nichts, ich komme vorbei. Und dann hat Clinton gesagt, wenn du vorbeikommst, kannst du machen, aber bei mir kommst du nicht vorbei. Und dann hat Netanyahu gesagt, ich komme trotzdem. Schauen wir mal. Und dann ist er vorbeigeflogen mit seinem Flieger und ist nicht empfangen worden. Und Netanyahu war auf 180 und unmittelbar danach begann die Lewinsky-Affäre. Und ich glaube, ein Drittel der Familie Lewinsky lebt in Israel. Dann kann man sich zwei und zwei zusammenzählen. Okay, absolut spannend. Oh Mann. Ja, also es ist eine feine Gesellschaft da sozusagen. Lass uns doch noch mal ein bisschen ja, über so ein paar Sachen sprechen. Freimaurerei hast du ja auch schon mit erwähnt. Du sagst, man auch immer, also im Vorgespräch hast du gesagt, man muss auch dort differenzieren. Also wir haben ja sozusagen so ein bisschen auch im alternativen Szene, sobald irgendwie jemand mit der Freimaurerei in Berührung oder in gekommen ist oder da in Verdacht steht oder Freimaurer sogar ist oder so, heißt es ja immer gleich, okay, der spielt den Plan jetzt der großen Elite. Aber du sagst, man muss auch differenzieren. Also es gibt eine Freimaurerei, die im Kleinen organisiert wird und es gibt eine sogenannte Hochgrad-Freimaurerei. Vielleicht kannst du uns da mal was zu sagen, was da genau der Unterschied ist und ob halt jeder Freimaurer nicht gleich Freimaurer ist. Die Freimaurerei begann im Grunde sehr positivistisch als Herrenclub, der sich liberale Anschauungen zu eigen gemacht hat und demokratische teilweise auch und aufklärerische, was wir heute alles positiv konnotieren, was damals allerdings auch schon ein bisschen im Ruch des, wie soll ich sagen, Aufrührerischen war. Aber sie waren damals nicht aufrührerisch. Also die erste Großloge wurde gegründet 1717, soweit ich weiß. Und da stand in den Statuten wörtlich drin, Politik machen wir nicht. Wir beschäftigen uns nicht mit Politik. Und wenn irgendjemand halt eben anfängt zu politisieren in einer Loge, dann darf er vor die Haustür gehen und sich erstmal eine rauchen. Aber hier drinnen wird es nicht gemacht. Und das war die gute, alte Freimaurerei, die eigentlich nur auf Brüderlichkeit und wie soll ich sagen, praktizierter Freundlichkeit setzte. Aber diese Freimaurerei wurde dann, als die Einflüsse der Frankisten begannen und der Rothschilds begannen und der Illuminaten sich durchsetzten, aufgehoben zugunsten einer höhergradigen Freimaurerei. Die kleingradige ist über drei Stufen. Da bist du erst halt Lehrling, dann bist du Geselle und Meister. Im Grunde eigentlich so was Ähnliches wie beim Handwerk auch. Und die Hochgrad-Freimaurerei hat halt eben Stufenabfolgen bis zum über 90. Grad teilweise, normalerweise bis zum 33. Grad. Das ist die gute alte schottische Freimaurerei. Und die ist sehr politisch. Und das ist genau der Unterschied. Da muss man unterscheiden. Okay. Jetzt kommt ja die Frage auf. Also es gibt ja auch darüber konträre Meinungen. Du hast ja auch vorhin erzählt, dass die Arme bis nach Russland reichen, der Einfluss auch gerade aktuell. Nun gibt es ja so ein Bild, da sieht man zum Beispiel auch den Putin, den chinesischen Staatspräsidenten, den damaligen und auch den Bush in einer ja, Logenkleidung sozusagen umherlaufen. Da gibt es ja immer diese Problematik. Also wir haben ja gerade den Konflikt auch Russland, NATO und so weiter. Da wird was aufgebaut, gerade jetzt auch in Syrien, Türkei und so weiter. Also da gibt es ja erschreckende Aussagen, auch welche natürlich auch wieder in dein Bild passen, welches du gerade erzählt hast. Inwiefern kann man einem Putin trauen? Also ist Putin wirklich ein Gegenpol? Ist da auch einer von den Freimaurern, von den obersten Freimaurern, der sozusagen auch mit im Plan inbegriffen ist, also in der Story nur seine Rolle spielt? Oder wie muss man den einschätzen? Also wenn du sagst, dort gibt es auch massiven Einfluss, also welche Rolle spielt der Putin dabei? Also ich gehe davon aus, und das wurde öfters auch aus Kreisen, die dem Kreml nicht gerade fernstehen, kolportiert, dass er Freimaurer ist. Als er sich da getroffen hat mit dem chinesischen Staatschef und mit George W., da liefen die in irgendwelchen Turnanzügen oder Schlafanzügen rum, das sah schon ein bisschen komisch aus. Aber ich hätte nicht hundertprozentig drauf getippt, dass es jetzt gerade Logenkleidung ist. Der Punkt ist nur der, wenn er jetzt in der Loge ist und er weiß von dem Verhalten, was man ihm zuordnet, was man von ihm braucht, und er wäre komplett Teil des Plans und wüsste genau, wie der Plan abläuft, dann müsste man nicht mit diesen Provokationen arbeiten, die auf der politischen Landschaft seit 10 Jahren zu spüren sind. Dann würde man einfach Russland in Ruhe lassen, der Westen lässt sich in Ruhe. Und dann passiert irgendwas Besonderes und dann kann man daraus, wie halt eben in Sarajevo 1914, einen großen Incident machen und kann daraus einen Krieg strecken. Das hätte man auch machen können. Aber so wie das jetzt abläuft, scheint mir das wirklich so zu sein, dass der Westen ihn zermürben will, bis er halt die Nerven verliert. Und das müsste man nicht, wenn man im Grunde ein gemeinsames Einverständnis hat. Ich glaube, das gemeinsame Einverständnis ist nicht so stark vorhanden in diesen okkulten Gruppen. Ich glaube, da gibt es teilweise sogar halt eben Widersprüchlichkeiten, weil die haben ja, jetzt mal ausgenommen, der völlig durchgeknallten Riege der Endzeit-jüdischen Sekten nicht vor, sich selber zu begraben oder ihr Volk oder ihr Land zu begraben oder ihr Geld zu verlieren. Die wollen ja im Grunde noch ein bisschen Party machen. Und deswegen, wenn man sich zum Beispiel anschaut, es gibt Animositäten zwischen den Bilderbergern und den Trilateralen. Die Bilderberger, obwohl sie beide im gleichen Flussbett entstanden sind, Rockefeller-Warburg, die Bilderberger sind eher die westliche Schiene, die die neue Weltordnung, einen Weltstaat haben will, allerdings am liebsten über den Trümmern von Russland. Und die Trilateralen sagen, wir müssen Russland dazuholen und Russland ist integraler Bestandteil der neuen Weltordnung. Und das merkt man an Putin, wenn er von den westlichen Freunden spricht. Das hat er bis vor Monaten noch gemacht, wo man sich immer wieder dachte, du hast keine Freunde bei den westlichen Leuten. Wie kommst du drauf, so zu sprechen? Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man halt, dass trilaterale Vertreter wie zum Beispiel Kissinger immer wieder für Putin sprechen. Und da sieht man einen Bruch innerhalb der Führungseliteschicht. Und darauf setzt man natürlich als Cruiser, wenn man sagt, okay, das könnte man eigentlich als Hoffnung sehen, dass da noch irgendwie ein Ruder rumgerissen wird. Wobei die trilaterale Gruppe um Kissinger relativ klein ist. Aber das, also, heißt doch letztendlich, dass es eigentlich fast egal ist, also ob die neue Weltordnung jetzt über die Trilateralen kommt mit Russland oder halt über die andere Seite auf den Trümmern von Russland. Das Ziel ist diese neue Weltordnung. Ja, der Punkt ist nur der, dass bei dem einen, ein Drittel der Menschheit ins Gras beißt, mindestens, und bei dem anderen das Ganze ohne diesen Blutverlust einhergeht. Und mir ist das ohne schon um einiges lieber, ehrlich gesagt. Das, Totalziel, was uns als Cruiser natürlich eint, dass es erst gar nicht passieren möge, ob das durchsetzbar ist, so wie sich diese Gruppen miteinander vernetzt haben und ihr Netz über die Welt ausgestreut haben, ich glaube, das ist so gut wie unmöglich. Also es gibt da einen ganz, ganz kleinen Punkt, wo man es machen kann. Das wäre halt eben ein Bündnis mit Israel, was verrückt klingt im ersten Moment, aber sinnhaft ist deswegen, weil Israel unmittelbar vor seiner Opferung steht und das kann nicht in ihrem Interesse sein und sie haben auch keinen Verbündeten mehr. Sie brauchen jetzt ganz dringend einen. Sie wissen genau, die Amerikaner sind pleite bis zum geht nicht mehr. Die werden sich also jetzt einen neuen Verbündeten suchen. Wenn sie einen haben wollen, steht eigentlich nur Deutschland und Russland bereit. Der ganze Rest hat nichts. Wir sind die europäische Führungsmacht als Deutsche. Die Franzosen versuchen sich zwanghaft dazwischen zu schmeißen, weil sie möchten im Grunde auch was davon abhaben. Aber sie sind nicht so stark wie die Deutschen. Also könnten wir jetzt im Grunde diese Karte, die auf dem Tisch liegt, die heißt Israel, ergreifen, um in Israel die säkulare Mannschaft in der Führungsspitze von den religiösen zu trennen. Und den säkularen Kräften, also den weltlichen, den aufgeklärteren, viel dafür zu versprechen. Das wäre eine Möglichkeit. Es ist eine kleine Möglichkeit und es ist eine gefährliche Möglichkeit, weil nämlich die umliegenden Staaten das sehr, sehr ungern sehen werden. Und die Führungsschichten und die Strippenzieher, die über diesen Staaten stehen, werden es noch weniger mögen, weil sie werden merken, hier versucht jemand auszubrechen aus diesem elitären Zirkel und die Welt völlig neu aufzustellen. Wie gesagt, es ist gefährlich, aber man sollte es versuchen. Ja, nun gibt es ja andere, die behaupten zum Beispiel, dass gerade jetzt die Zeit ist, dass der Kapitalismus sozusagen, für den ja die USA zum Beispiel steht, jetzt gerade an die Wand gefahren wird oder dieses Ausmaß annimmt, dass natürlich niemand mehr Gefallen an diesem Kapitalismus hat. Auf der Gegenseite haben wir jetzt diese Hetze gegen Russland, also dass Russland sozusagen provoziert wird und so weiter. Das heißt, man baut dort einen Gegenpol auf dadurch. Und zum Schluss siegt dann doch die neue Weltordnung, die dann Kommunismus heißt, weil alle gesagt haben, ja, der Russe, den vertrauen wir jetzt, weil das ist der Gegenpol zu diesem Kapitalismus, der uns hier alle platt macht. Wie siehst du das? Also dieses Hegelsche Dialektik, man baut eine These, Antithese auf und dann kommt man dann halt zu dieser gewollten Synthese, weil die Leute es sozusagen selber dort hinführen werden. Also wo es hinterher landet, ist schwer zu sagen. Also es gibt halt eben diese Voraussagen aus jüdischen Quellen, die schon sagen, Amerika wird rot und Russland wird schwarz. Also die Systeme gleichen sich an, man trifft sich irgendwo in der Mitte. Das könnte durchaus passieren. Also ich würde es nicht auf den Kommunismus hinauslaufen lassen, sondern eher auf so ein Mischsystem, was allerdings sozialistische Töne hat. Russland ist nicht das, was manche Truther sagen, dass es kommunistisch im Geheimen noch wäre. Und da jetzt im Geheimen die kommunistische Weltrevolution verfolgen würde, für meine Begriffe, ist das nicht wahr. Die Amerikaner gehen allerdings wirklich Richtung Sozialismus. Wenn Bernie Sanders durchsetzt, was nicht ausgeschlossen ist, was wirklich nicht ausgeschlossen ist, da sind wir genau an dem Punkt, dann wird die Welt linker werden. Ja. Aber ich habe mehr die Angst davor, dass der Zusammenbruch der Finanzwirtschaft, der in Europa genauso passieren kann und auch fast gleichzeitig wie in Amerika, dazu führen wird, dass die Führungsebene oder Führungsebenen, die säkularen Vertreter der Völker, sagen, okay, wir sind am Ende, wir können aber jetzt nicht die Hosen runterlassen. Wenn wir jetzt die Hosen runterlassen, kommen die Leute nach Berlin und holen uns aus unseren Büros raus, teeren und federn uns, wenn nicht gar Schlimmeres. Also machen wir es lieber so, dass wir einen Kriegsvorwand halt schaffen, einen Krieg ausbrechen lassen und in diesem Krieg werden wir dann eine Währungsreform machen, was ja eine Generalenteignung ist. Aber das können wir nur im Krieg machen, dann kriegt nämlich keiner mehr mit, dann haben die Leute Angst um ihren eigenen Arsch, dann rennen sie nur noch und dann findet die Währungssache dann auf Seite 3 der Tageszeitungen statt. Vorne steht halt eben Atombombe auf New York gefahren. Und wenn das passiert, ist die Hölle los. Und das fürchte ich. Ich denke, dass die Finanzwirtschaft deswegen zusammenbricht, um die Bereitschaft in den Führungsebenen zu erhöhen, diesen dritten Weltkrieg tatsächlich durchzuführen, um halt eben das, was sie angerichtet haben, zu vertarnen. Mhm. Aber immer wieder im Hinblick darauf, dass es natürlich, also darauf hinter den Kulissen generell hingearbeitet wird und diesen Leuten, die sozusagen dann die Ausführenden sind, diese Politikdarsteller oder wie auch immer sozusagen dahin zu bringen, dass sie sozusagen dann die Kriegskarte ziehen. Genau, also ich glaube, dass es ist ja auch, wie soll ich sagen, man muss sich anschauen, wie die Lage momentan ist. Sowohl die Finanzindustrie ist am Arsch. Du hast halt die Meldung, dass die Deutsche Bank halt abschmiert ohne Ende, womit man eigentlich nie gerechnet hätte, dass unsere Finanzlage und Herr Schäuble völlig mit dem Hintern an der Wand stehen. Und vom Dollar wissen wir das schon lange. Aber dass Europa jetzt so runtergefahren wird, auch halt eben über die Facharbeiterlage, die wir gerade haben, die Katastrophe noch verschlimmert. Und gleichzeitig haben wir das Problem auf militärischer Ebene in der Ukraine, in Syrien, die Pläne, die Saudi-Arabien in Syrien hat, die Antwort der Russen, dass dann der Dritte Weltkrieg da wäre, die Bombardements der Türken, die Israelis, die gegen den Iran gehen wollen und hinter dem Iran ist Russland. Es passt alles genau in die gleiche Zeit hinein. Und das ist für meine Begriffe kein Zufall. Ich möchte noch eine Gruppe hier in den Mix mal werfen. So. Wenn diese NWO oder wie auch immer man sie nennen will, kommen mag und so eine Art sozialistisches Modell irgendwie hat, so alle sind gleich, ja, nur manche sind gleich, also wie schon Orwell irgendwie so beschrieben hat. Also wenn das so kommt, dann sehe ich überhaupt nicht dort Russland so zentral, sondern da sollte man vielmehr mal auch auf die Fabian Society schauen. Ja. Die Fabian Society, die ein britischer, angelsächsischer Kommunismus ist. In Amerika sind sie eher unter dem Worten Progressive bekannt. Und Leute wie Bernie Sanders oder auch die Clintons oder in Briten Tony Blair, diese Gruppen sind jetzt unglaublich einflussreich. Und deren Logo zeigt auch schon in deren Agenda, es ist ein Wolf im Schafspelz. Ja, und ihr anderes Logo, die haben so mehrere Zeichen, die sie nehmen, das ist eine Schildkröte, die immer nur ganz kleine Schritte macht, ja, kleine Veränderungen, bis dann irgendwann sich das große Ding dann so manifestiert. Ja, mit den Fabians bin ich nicht so richtig befasst. Also ich habe wohl mitbekommen, dass sich da einige Leute von denen mit Hitler auch positiv verbunden haben. Wobei das für meine Begriffe unverständlich ist, weil das schon eine Gefahr gewesen ist, ihn zu unterstützen, weil die Möglichkeit war da, dass er tatsächlich die Elite abschafft. Weil das stand im Parteiprogramm drin und das war das, was die Faschisten auch ursprünglich gewollt haben und dann auch hinterher am Ende ihrer Tage auch durchgesetzt haben. Während ich Tony Blair ganz woanders verorte. Das ist für meine Begriffe einfach ein Lügner, der reiner Kapitalist ist und nicht für das, also nicht auf keinen Fall für die Labour Party stehen kann. Das würde ich überhaupt nicht sehen bei ihm. Also wenn wir eine neue Weltordnung uns mal ein bisschen vorstellen wollen, da gibt es ja dann auch immer so Bücher, die man so, oder Autoren, die man so da zitiert, also zum Beispiel Orwell, ja, also 1984, ja, gibt ja so einen Vorgeschmack, oder auch Brave New World von Huxley. Und da behauptet man ja auch, dass das Fabianer waren. Weißt du da mehr darüber? Nee, ist nicht mein Thema. Das wüsste ich nicht. Frank, weißt du was? Also ich kann das bestätigen, auf jeden Fall. Hier Orwell ist auf jeden Fall Fabianer. Die Fabian Society, die sind richtig, richtig groß, enorm einflussreich. Aber sie tarnen sich. Es ist vielleicht vereinfacht gesagt, so die Fabian Society, es sind Kommunisten, aber sie haben erkannt, die wurden ja auch so 1880 oder sowas gegründet, aber sie haben erkannt, dass in den westlichen Ländern, England oder so, dass dort diese Revolution nicht funktionieren wird. Und sie haben dann im Gegensatz zu den kontinentalen Kommunisten, die eben diese kommunistische Partei gegründet haben, auch die Internationale und so weiter, die dann die Revolution probiert haben in Deutschland und in Russland, die Fabians haben einen anderen Weg gewählt. Und ihr Weg ist der Weg der kleinen Schritte. Es ist wirklich buchstäblich ihre Agenda und Strategie schon von Anfang an, wie in diesem Beispiel mit dem Frosch, der im Wasser sitzt und du machst das Wasser halt schrittweise heißer. Und irgendwann ist es so heiß, dass der Frosch nicht mehr reagieren kann. Das ist Fabian Society. Und wunderbar ausgedrückt hat das ein weiterer Fabianer, das war der Juncker, hieß der, hier EU-Politiker aus Luxemburg. Und der hat das irgendwann selber mal so gesagt, wir machen was, also wir führen irgendwas ein, ja, und dann gucken wir erstmal so, ob es irgendwo Widerstand gibt, ob die Leute aufschreien. Und wenn die nicht aufschreien, dann machen wir es ein bisschen stärker so. Wenn die Leute aufschreien und irgendwie die Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück und sagen wir, ja, okay, kein Thema, machen wir nicht. Und diese Strategie der kleinen Schritte, die aber permanent laufen, ja, das ist Fabian Society. Und wir sehen heute so viele Themen, also so klassische Fabian, was auf der Agenda steht, sind so Sachen wie die Klimaerwärmungsgeschichten und sowas, ja, diese ganzen grünen Revolutionen, diese ganzen Ideen. Also aber auch, weil du es vorher schon erwähnt hattest, hier die Gendergeschichten, die Frühsexualisierung von Kindern, das Auflösen von Familienwerten, wirklich all diese Dinge sind Fabian-Agenda. Ja. Also was mir aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das was mit den Fabianern zu tun hat, aber das ist für meine Begriffe eine Entwicklung, die stattfindet. Das ist dieser nationalsozialistische Kampfbegriff, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Das war ja für die der Sinnspruch schlechthin. Das heißt also, das deutsche Volk, was ja früher in verschiedene Stämme geteilt war und lange Zeit, also bis zur Reichseinigung, tatsächlich auch in Unternationen oder eigene Nationen geteilt war, wieder zu einem deutschen Volk und im Grunde eigentlich die kulturellen Unterschiede, die über die Jahrhunderte gewachsen sind, aufzuheben, in einem Reich und darüber einen Führer zu stellen. Diese Politik, die setzt sich fort. Das sehe ich auf jeden Fall. Also in Europa haben wir das heute auch. Da haben wir einen Führer, der sitzt in Brüssel, also der nicht gewählt ist, also nicht vom Volk oder von den Völkern gewählt ist, sondern ernannt. Dann haben wir ein Reich, das ist das Großreich Europa, und ein Volk, daran wird gerade gearbeitet. Durch die Facharbeiterfrage, das werden die Leute halt eben so durchmischt, dass da im Grunde kein Unterschied mehr da ist. Kulturell haben wir es eh schon seit den 50er Jahren, dass die Angleichungen stattgefunden haben. Auf dem Markt sieht es genauso aus, gehst du heute nach Paris, London oder Berlin, findest du keine Unterschiede zwischen den Geschäften. Und auf der Straße laufen letztendlich auch die gleichen Leute rum. Also du kannst in manchen Regionen in Paris den Franzosen suchen gehen. Und in London ist es auch nicht anders, in Berlin ist es auch nicht anders. Und ich glaube, das ist das System, was sich weiter fortsetzen soll bis zum Ende. Wenn dann die Welt da ist, dann wird es genau auf den Weltmaßstab übertragen, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Dann wird der Führer in Jerusalem sitzen. Das ist die Erwartung von diesen nicht ganz so, wie soll ich sagen, katastrophischen Endzeit-Sekten im Judentum. Und im Christentum auch. also von Jerusalem ausgeführt, wie es in der Bibel beschrieben ist, mit einem dort schon implementierten, der jetzt schon da ist, Gerichtshof, ein Weltgerichtshof etc. pp. Das bauen die alles gerade momentan schon auf dort unten. Das ist völlig verrückt. Und ein Volk, das werden sie auch hinkriegen, indem sie halt eben die Durchmischung so weiter lenken, dass die kulturellen Unterschiede komplett wegfallen. Ja, lass uns doch mal über die Weltkriege sprechen. Also der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg gab es und es wird ja behauptet, dass es einen dritten Weltkrieg sozusagen auch geben wird, der auch in einem Briefwechsel zum Beispiel zwischen Albert Pike und Mazzini angekündigt worden ist. Ist das genau dieser Plan? Beziehungsweise wie authentisch ist sowas, dieser Briefwechsel zwischen Albert Pike und Mazzini? Das wird ja auch von vielen zitiert, die damit natürlich belegen möchten, der erste war geplant und provoziert, der zweite Weltkrieg war genauso geplant und es wird einen geplanten dritten Weltkrieg geben. Ja, das ist traurig, dass mir dieser Fehler in meinen drei Bänder unterlaufen ist. Ich habe genau diesen geheimen Plan von Pike zitiert gehabt, der aus dem Briefwechsel, den es gegeben hat, definitiv gegeben hat, hervorgehen soll. Dieser Brief, dieser spezielle Brief, wo die nachfolgenden drei Weltkriege beschrieben waren, soll im British Museum in London halt eben gezeigt worden sein und wurde da allerdings nur von zwei, drei Leuten gesehen, die alle wiederum aus dem Vatikan kommen. Und das ist deswegen halt eben nicht sehr glaubwürdig. Es ist also die gleiche Klientel, 1 bis 3 Menschen, die diesen Brief gesehen haben, ist nirgendwo gezeigt worden, kein Mainstream-Medium hat jemals darauf Bezug genommen. Und irgendein Mainstream-Medium findet sich immer, was halt eben zu irgendwas auf irgendeiner Seite, meinetwegen 56 links unten, einen Verweis nimmt. Das ist nie gemacht worden. Ich bin hinterhergestiegen, habe weiter gesucht und habe weiter geforscht und kam immer wieder nur auf 2, 3 Leute, die halt eben diesen Brief gesehen haben wollen, aber es nicht begründen können. Sie können es nicht beweisen, sie können es nicht belegen. Und deswegen muss man diese Pike-Voraussage sich stecken. Also ich habe auch ich habe mir einige nähere Ausführungen angeschaut, die die LaRouche-Bewegung halt gebracht hat zu diesem Briefwechsel und sie haben nie diese Voraussage implizit erwähnt gehabt und in dem Moment war das für mich durch, das Thema. Also und es wird sehr viel zitiert, also es wird dummerweise sehr viel zitiert, genau noch aus meinen Büchern. Wenn meine Bücher halt eben, also dieses Israels Geheimvatikan, der Dreibänder halt eben von irgendjemand genannt wird im Internet, wird immer wieder gerne genau auf diesen Brief Bezug genommen, wobei ich mich dann manchmal frage, sind das jetzt irgendwelche Trolls, die damit meine Bücher runterreißen wollen, weil letztendlich ist es genau der einzige Schwachpunkt in diesem Dreibänder. Aber da hat doch auch schon Jan van Helsing in den 90ern, der hat das auch schon in seinen Büchern drin gehabt, diesen Briefwechsel. Ja, das ist Fashion Basics irgendwie so. Ja, yeah, sicherlich, aber nur weil es Jan geschrieben hat, heißt es noch nicht, dass es stimmt. Also ich meine, ich habe das erste Buch von ihm mir gekauft gehabt und da ist die Quellenlage, ich will es nicht sagen, die ist nicht besonders gut, sagen wir so. Ja, super, dass du mit diesem Ding mal aufräumst, weil also diesen Briefwechsel von Mazzini und Pike, das ist ja wirklich so oft zitiert und wow, gut, dass du uns nochmal aufklärst. Also wenn ich es richtig verstehe, es gibt da keine gesicherte Quellenlage. Also die kannten sich zwar schon, sind ja auch beide Freimaurer. Hier Mazzini, den kennt vielleicht gar nicht so viel, ist halt italienische Freimaurerei. Die Carbonari, das war auch so eine revolutionäre Geheimsekte, italienisch, revolutionär, national irgendwie. Und also die hatten schon Kontakt miteinander, die waren schon im Briefwechsel, aber diese Prophezeiung mit den drei Kriegen, die ist nicht wirklich verifizierbar, ja? Nein, also aus den Briefen geht tatsächlich viel revolutionäres und verschwörerisches Zeug hervor. Da geht es um die Freimaurerei, da geht es um die Bedeutung Luzifers in der Freimaurerei etc. Von daher war es, wenn jemand diese Voraussage dort rein verorten wollte, schon relativ klug, sie genau da rein zu verorten, weil sie da rein gepasst hätte. Aber es lässt sich eben nicht belegen. Also ich würde niemanden, also keinem Cruiser, empfehlen, über diesen Briefwechsel zu schreiben und von diesem Plan der drei Weltkriege zu sprechen. Du wirst abgesägt in einer Diskussion. Du kannst dafür nichts bringen. Du kannst keine Quellen bringen. Ist nicht gut. was die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wenn jetzt dort zielgerichtet auf eine neue Weltordnung, die halt ein gewisses System verbirgt, wenn daran gearbeitet wird, was hat das denn eigentlich noch für einen Sinn, wenn letztendlich ja doch die Welt in Schutt und Asche gelegt werden muss? Oder soll diese neue Weltordnung erst dann danach einsetzen? Es gibt ja, wie gesagt, zwei verschiedene Gruppen. Es gibt diese besonders belligerante, wirklich endzeitliche. Und es gibt die Gruppe, die sich am Ende von dem kommenden Weltkrieg eine Weltregierung verspricht, in der sie mehr oder weniger das Sagen hat. Und wo sie ihre Pfründe letztendlich bewahren kann und weiter verwalten kann. Aber die andere Gruppe, die darfst du halt eben nicht vernachlässigen, das sind die radikalen Kreise in den jüdischen Endzeitgruppen, die sagen, der Punkt ist gekommen, wo wir jetzt umspringen von einem schwarzen ins goldene Zeitalter. Und dieser Sprung impliziert die Waschung der Erde, die Reinigung der Erde, dass da niemand mehr drauf ist. Dass dann, wie im Neuen Testament, witzigerweise ausgerechnet im Neuen Testament, was ich 177 oder 144.000 Auserwählte bleiben, die in den Himmel entrückt werden, so hat ja auch George W. Bush gesponnen, davon hat er ja auch geträumt und es geglaubt. Und der ganze Rest hier unten wird gekocht, da bleibt nichts mehr übrig, gar nichts. Das ist eine Wiederholung letztendlich von Atlantis und eine Wiederholung von dem, was die Inder in ihrer Mythologie, in ihrer Yuga-Lehre, in ihrer Zeiturlehre impliziert haben. Dass jedes Mal ein Kataklysmus kommt, wenn ein Zeitalter zum nächsten geht. Es gibt nur einen Sintbrand und eine Sintflut. Und wieder einen Sintbrand und wieder eine Sintflut. Also wir hatten das vom Hyperborea nach Lemuria, von Lemuria nach Atlantis und von Atlantis halt in unsere Zeit. Und in Atlantis war es so, dass sie die totale Überschwemmung hatten. Da blieb nichts übrig. Und was wir jetzt erleben werden, das ist der Sintbrand. Das kann ein Atomkrieg zum Beispiel sein, wo dann auch nichts mehr übrig bleiben darf eigentlich. Und wenn du zurückschaust in die Überlieferungen der Religion, so sprechen sie übereinstimmend von einer großen Überschwemmung. Und wenn du dir anschaust, was in der Bibel gesagt wird, da hast du Noah, der die Arche gebaut hat und seine Leute draufgepackt hat, respektive die Tiere. Und die ganze Erde wurde vernichtet und er hat dann wieder neu ausgesät. Das ist für meine Begriffe der Umsprung der Zeitenuhr von Atlantis zu unserer Zeit. Und das Gleiche wird sich jetzt wiederholen, dass halt eben dann die Auserwählten, in Anführungszeichen, die wenigen Auserwählten, in ein Schiff steigen oder ein Raumschiff und dann sich halt eben über die Erde erheben und von oben zugucken, wie hier unten alles dicht gemacht wird. Und das ist eine andere, das ist eine ganz, ganz negative Erwartung, die ich habe. Ja, du hast es gerade angesprochen. Also wie passt das dann zusammen? Ich meine, wir haben ja die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament. Das haut ja eigentlich genau in die gleiche Kerbe. Das ist ja auch der Grund, warum die Frankisten, als sie die Freimaurerei begannen zu infiltrieren, Schwierigkeiten hatten, weil sie, als sie in die Freimaurerei gekommen sind, auf die Bibel schwören mussten, weil die Freimaurerei ursprünglich christlich war. Ist sie eigentlich jetzt noch? Nur die Auslegung war damals ein bisschen herber. Die haben halt eben gesagt, wir wollen keine Juden bei uns haben. Und als dann die Frankisten gekommen sind und die Aufklärung sich Einzug hielt und sie Fürsprecher bekommen hatten, dann hat es in den ersten Logen, die dann auch bald Hochgradlogen wurden, geheißen, okay, nehmen wir doch halt eben ein paar von denen auf. Die müssen allerdings auf die Bibel schwören. Und dann haben die Frankisten gesagt, das machen wir aber nicht. Weil in der Bibel ist ja schließlich auch das Neue Testament, da ist Jesus Christus, das ist nicht unser Ding, das können wir nicht machen, wir können nicht drauf schwören. Und haben dann darum gebeten, es möge eine Schrift nur ihnen vorgelegt werden, auf die sie dann oder eine Textzeile oder einen Textausschnitt, ein Exzerpt, auf das sie halt eben dann zu schwören hätten. Und das war ausgerechnet die Offenbarung. Und es gibt halt Bibelausleger früherer Zeiten, der frühesten Zeiten. Der allerfrühesten Zeiten, als die Bibel letztendlich überhaupt erst katalogisiert wurde und bestimmt wurde, welche Schriften kommen nun eigentlich in den Kanon rein, welche kommen nicht rein, als Rom im Entstehen war, als christlicher Hüter. Da hat, soweit ich weiß, war es Markion, einer der frühesten Kirchengelehrten, gesagt, wir müssen uns hüten vor den Schriften, die wir jetzt aufzunehmen bereit sind, weil viele von diesen Schriften sind nicht originär Jesus Christus, sie haben mit ihm überhaupt nichts zu tun. Teilweise sind die Schriften sogar hinzugefügt worden oder eingefügt worden vom Judentum, vom originären Judentum, was letztendlich damit eine Leimrute auslegen möchte für die Christen, dass sie letztendlich den Zukunftserwartungen des Judentums gegenüber geöffnet werden. Und er sprach vor allen Dingen von der Offenbarung des Johannes. Und dieser Markion ist heute, gilt er als Ketzer. Er wurde dann relativ schnell von der damaligen Elite fertig gemacht, was kein Zufall für meine Begriffe ist. Ja, also das war mir wirklich auch immer schon also die Offenbarung, die war für mich immer schon ja eine Story mit diesen sieben, also die mich auch in Zweifeln gebracht hat, weil wenn ich erstmal, ja, wenn mir gesagt wird, okay, es wird halt erstmal alles, also es wird zerstört und dann kommt der Messias sozusagen, also wir müssen das über uns ergehen lassen, kann es ja, wie gesagt, auch eine super Falle sein, ja, dass ich das einfach so wehrlos hinnehme und weiß, es ist halt so prophezeit, es steht halt so, es ist halt Gottes Wille. Und dann, ja, stehe ich aber da und sitze komplett in der Falle, weil vielleicht der Messias nicht kommt oder so. Ja, also das habe ich immer schon, ja, wie soll ich das sagen, das habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht, über die Offenbarung sozusagen, ja. Also das ist ja gerade die Warnung gewesen, die es damals beim Aufsetzen des Bibelkanons gegeben hat, dass hier Schrifttum eingefügt wird, was die Christenheit gegenüber Schlimmstem öffnet, indem sie dann sagen, okay, jetzt kommt dieser große Krieg, ach, das ist ja auch schon vorhergesagt worden von unserem Gott oder von unserer Göttlichkeit, von unserem Gesalbten. Dann gehen sie auf die Knie und sagen, der Himmel erfüllt sich, Hosianna, anstatt sich dagegen zu wehren. Und dieses Denken hat sehr stark in den amerikanischen Pfingstlern um sich gegriffen. Und man hat gerade bei den amerikanischen Christen, Endzeitchristen, viele Leute, die enorm zusammenarbeiten mit israelischen Gruppen und jüdischen Gruppen und zionistischen Gruppen, weil sie einfach wollen, die sind ja auch sehr aktiv, die sind ja auch politisch sehr aktiv. Die haben ja auch George Bush dahin gebracht, halt eben zu denken, er würde letztendlich das Werk Gottes tun, wenn er gegen den Irak kämpft, etc. pp. Diese Leute sind von diesem Geist völlig ergriffen worden, deswegen hat die Offenbarung eine sehr, sehr negative Auswirkung auf das Christentum gehabt. Ja, da kommen wir natürlich zu einem weiteren Player, wenn wir schon dabei sind, und zwar der Vatikan. Ich meine, der Vatikan sollte doch der Erste sein, der gegen Satan kämpft, oder nicht? Ja, sollte er sein. Und ich hatte die Diskussion auch gehabt mit dem Janich und ich habe sie auch immer wieder mit anderen Leuten. Ich sehe den Vatikan zwar in einer sehr, sehr starken Machtposition, wesentlich stärkerer Machtposition, als man das den christlichen Gruppen, den evangelischen Gruppen zutrauen würde. Nur die Negativität politischer Ambivalenz, die hast du bei den Evangelikalen, das sind evangelische Gruppen in Amerika oder inzwischen auch in Europa. Das sind Leute, die wirklich auch direkt wie die Frankisten oder wie messianische jüdische Gruppen auf die Landkarte eingreifen und Negatives wie Kriege und Völkermorde mit unterstützen oder zumindest bereit sind, diese anzuerkennen oder zu verstehen. Das hast du im Vatikan für meine Begriffe nicht. Also der Vatikan hat sich immer wieder negativ gegenüber Kriege ausgesprochen und hat immer wieder versucht, auch zu vermitteln, wenn es Kriege gegeben hat. Es gibt viele Leute, die sagen, der Vatikan ist ein richtig großer Player und er ist ein negativer Player. Ich sehe es nicht. Ich bin aus der Kirche ausgetreten und bin auch nicht katholisch. Ich hätte keinen Grund, den Vatikan in Schutz zu nehmen. Aber ich sehe bei denen eigentlich keine negative Rolle, so wie es bei den Evangelikalen oder bei dem Hasidim der Fall ist. Und du siehst ja auch, das darfst du auch nicht vergessen, was der Vatikan für eine schlechte Presse hat. Wenn die jetzt wirklich ein Main Player wären im okkulten Establishment, dann müssten sie eine bessere Presse haben. Wenn sie nicht eine eigene Gruppe darstellen würden, was sie für meine Begriffe auch tun, und zwar eine Alternative, eine abgerichtete, eine eigenständige, meinetwegen auch zum Guten mit hin zu tendierende Gruppe, dann würden sie nicht so gebasht werden. Ja, aber sie das... Aber der Vatikan hat doch letztendlich, nach meinen Recherchen zumindest, einen großen Anteil an dem System, in dem wir leben. Also sehen wir, also das Stichwort Person, Mensch und so weiter, also dass dort Registrierung vorgenommen werden, über die Kanone wird das, also über kanonische Recht wird das sozusagen verwaltet. Also die wir haben uns gerade in letzter Zeit ein paar Kanoni durchgelesen, die sehr, sehr spannend und interessant waren in Bezug auf dem ja, Menschsein und Person sein. Das ist ja gerade auch ein Thema, welches in der Szene, also in den alternativen Medien oder überhaupt auf alternativen Seiten stark diskutiert wird. Und da sieht man schon, dass der Vatikan auf jeden Fall eine starke Rolle einnimmt. Und es gab ja natürlich auch immer wieder Skandale im Vatikan, beziehungsweise auch Dinge, Vatikanbank, sage ich da nur. Oder zum Beispiel haben wir jetzt auch jemanden, der Jesuit ist, der jetzt auch Papst ist. Also wir haben ja auch noch die Jesuiten, die eine starke Strömung sind, sozusagen im christlichen Glauben, wenn man das so nennen darf. Also die sozusagen auch ja, sektenmäßig ihre Macht sozusagen ausüben. Man sagt ja, es gibt einen weißen Papst, einen schwarzen Papst. Also wie ist das alles da zu vereinen? Du sprichst zum Beispiel die Skandale an. Die Skandale würden gar nicht in die Öffentlichkeit kommen, wenn der Vatikan so ticken würde, wie es die Masse der okkulten Elitenverbände wollte. Es muss eine Trennung geben. Wenn der Vatikan sich unterordnen würde oder halt eben Teil des Geschäfts wäre, dann würde er keine Skandale bekommen. Wir haben halt eben keine. Sie gelten als Kinderficker-Sekte. Das kannst du zumindest öffentlich sagen. Das kannst du öffentlich sagen. Sag mal halt eben Kinderficker-Sekte über die Chabad-Lubavitcher, was dann los ist. Oder sag halt eben, was ich, die Rabbis sind Schweine oder sonst was in der Richtung, dann bist du sofort im Knast. Das würde ich zum Beispiel niemals sagen, weil es einfach, wie soll ich sagen, es gehört sich einfach nicht. Nur der Punkt ist, du kannst es gegenüber der katholischen Kirche in Bausch und Bogen tun. Ich würde halt eben auch nicht erkennen können, wo der Vatikan zu Kriegen hetzt. Er hat es früher gemacht. Er hatte früher seine Hochzeit gehabt in wirklich miserabler, gefährlicher Politik. Das war im Mittelalter und danach. Und irgendwann, für meine Begriffe, um die Zeit der Französischen Revolution, hat er sich zurückgenommen. Die Jesuiten jetzt andererseits sehe ich auch nicht, wie soll ich sagen, die haben natürlich dieses geheimdienstliche Milieu lange Zeit unterhalten, aber ich sehe das geheimdienstliche Milieu genau in dem Moment wegbrechen und zusammenbrechen und beendet, und zwar auch durch den Vatikan beendet, als die Freimaurerei entstand. Im gleichen Moment, als die Freimaurerei entstand, brachen die Jesuiten in ihrer geheimdienstlichen Ausrichtung für meine Begriffe zusammen. Und wenn mir jetzt heute jemand sagt, halt, das ist ein Jesuiten da oben, sage ich mir, ja und? Ich muss ihn ja nach dem beurteilen, den Jesuitenpapst, wie er auftritt. Und wie er auftritt, Gott, das ist sehr liberal natürlich und auch links und sowas in der Richtung. Viele konservative Katholiken sagen, das ist ja furchtbar. Aber so sind die Jesuiten nun mal. Die sind liberal und links. Aber Das ist arbeitet er nicht gerade auch an dieser Vereinigung der Religion? Also da sieht man ja auch die Schritte, dass sozusagen das auch wieder ein Baustein ist, dass sie jetzt sozusagen auch in der christlichen Gemeinde, also die Ökumene und so weiter, mit viel Feiern und Spaß und so weiter, die Leute da zusammenbringen. Also das geht doch so in die Richtung, dass sich die Religionen auch vereinen werden. Also da arbeitet er, also die katholische Kirche meines Erachtens nach gerade ganz stark mit dran, ja. Ja gut, aber du hast halt eben diese Ökumene, die sogar noch über die christliche Religion hinausgeht, jetzt auch gegenüber dem Judentum, war immer schon da gewesen. Also das gab es halt eben auch unter Johannes Paul II. Und auch vorher schon, dass eine Verbindungssuche im christlichen Zirkel stattfindet, jetzt zum Beispiel durch die Begegnung, soweit ich weiß, in Kuba zwischen dem Papst und dem orthodoxen Führer. Finde ich toll, finde ich richtig, finde ich prima. Das trägt ja im Grunde eigentlich zum Verständnis bei. Ich sehe daran nichts Negatives. Auch wenn er halt eben da irgendwie seine, was ich, wirklich linkssozialistischen Sachen vom Stapel lässt. Ja, nun, so wäre Jesus Christus auch gewesen. Das war ja dann auch teilweise sogar ein Anarchist, so wie er aufgetreten ist. Würde mir jetzt ein Konservativer niemals durchgehen lassen, aber dann guck dir mal Jesus Christus an, wie er aufgetreten ist. Wenn der heute halt eben Papst wäre, würden die ganzen katholischen Konservativen austreten aus der Kirche. Also für meine Begriffe ist der jesuitische Papst, also dem Vorbild, dem er folgen muss, Jesus Christus, relativ ähnlich. Ja, er muss so sein. Ich sehe keinen Punkt, wo man die Jesuiten in diesem Moment über ihn angreifen könnte. Ich sehe ihn nicht. Ich hab lange Zeit gesucht gehabt. Einmal hatte ich ein Buch erwischt gehabt, nachdem ich wirklich lange gesucht hatte. Und ich habe auch andere Leute gefragt und habe gesagt, komm, erzähl mir mal, was das für ein Scheißhaufen ist, die Vatikanbrüder. Und es kamen dann immer wieder so zwei, drei Sachen. Es war aber alles mir zu wenig. Und ich hatte ein einziges Mal ein Buch von Avro Manhattan, war das, glaube ich, damals gewesen, was relativ dense, also relativ dicht war mit Argumenten. Und trotzdem war auch das mir nicht zielführend, dass man sehen konnte, da ist eine Agenda dahinter, die halt eben mit Bausch und Bogen bestritten wird. Sehe ich nicht. Tut mir leid. Also meinst du nicht, dass sie trotzdem eine Agenda auch haben? Ich versuche jetzt gerade noch ein paar Argumente zusammenzukratzen, aber mir fällt jetzt in der Hektik nichts ein. Also das ist dort eindeutig auch Verbindung. Also gerade auch was die Jesuiten betreffen, dass die natürlich genauso ihre geheimen Zirkel beziehungsweise ihren Einfluss haben weltweit sozusagen. Ja, und anscheinend ja auch nicht auch für mich das gleiche Spiel spielen. Es tut mir leid, ich sehe es nicht. Also bitte, man möge es mir zeigen, man möge mir sagen, welchen Krieg und welche hochverschwörerische Schwanerei der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Kappe des Vatikan geht. Also ich würde wenig finden oder wahrscheinlich gar nichts. Ehrlich gesagt, also okay, was haben sie gemacht? Sie haben damals, glaube ich, direkt nach dem Krieg haben sie dabei geholfen, führende Nazis nach Südamerika zu bekommen. Jetzt würden halt eben bestimmte Leute sagen, die war mit den Nazis zusammen im Bett und deswegen haben sie dann praktisch die Leute darunter gebracht, damit sie Einfluss auf Südamerika behalten können. Stimmt aber nicht, weil es war Malteserorden, richtig, das war halt eben Vatikan, nur vor allen Dingen CIA, die das wollten. Es war der CIA, der auch im Malteserorden vertreten gewesen ist, der den Vatikan aufgefordert hat zu helfen, weil CIA ihre Leute in Südamerika haben wollten. Denn die ganzen Leute, die da unten halt eben als Nazis gearbeitet haben, von Klaus Barbie angefangen bis, wie hieß der nochmal, den sie da in Jerusalem verurteilt haben, das waren alles Mitarbeiter des CIA. Und das Gleiche war halt eben, das war die zweite Schweinerei, die der Vatikan mitgemacht hat, unter Johannes Paul II., das Abwracken der Sowjetherrschaft, eigentlich eine gute Sache, aber sie haben halt eben dann wirklich geheimdienstlich mitgearbeitet. Die P2-Loge war ja auch mit dem Vatikan verbunden gewesen. Nur das war wiederum CIA. P2 ist CIA und nicht Vatikan. Wiederum hatte der CIA sich dazwischen geworfen, hat gesagt, wir machen das und ihr könnt mitmachen oder auch nicht. Und wenn er nicht mitmacht, dann kriegt er Schwierigkeiten. Dann haben sie mitgemacht. So einfach war's. Aber ist zum Beispiel, also ich glaube Rockefeller oder Rothschild, ich weiß nicht, einer von den beiden ist auch Malteser, wenn nicht sogar beide, ich weiß es nicht. Und die Queen von England ist ja auch Malteserin. Ja, und damit hast du im Grunde eigentlich so ein Bindeglied in die Machination derer, die wir jene nennen, die One World bauen möchten. Aber ich sehe halt, wie gesagt, nur unten drunter den Vatikan. Ab und zu mitarbeitend, aber ich sehe ihn nicht aktiv, offensiv, initiativ vor allen Dingen, sehe ich ihn überhaupt nicht. Ständig nur Amerika oder Israel. Gibt es? Also ich möchte auch was dazu sagen. So, ich glaube schon, der Vatikan und der Papst allein schon, dass es über 1 Milliarde Katholiken gibt. Ich meine, das ist schon eine Macht, ja, das ist klar. Es ist nicht unbedeutend so. Aber tatsächlich, wenn wir mal gucken in die Geschichte, so die letzten paar Jahrhunderte, und wer ist denn mächtig? Sind es denn die katholischen Nationen gewesen, also Spanien und vielleicht noch Frankreich? Spanien hatte seine Zeit. Aber was ist denn danach gekommen? Danach ist das britische Imperium gekommen. Ja? Und das britische Imperium ist eben nicht katholisch. Es ist gerade eben nicht dem Papst hörig, sondern es ist diese protestantische Welt. Ja? Und aus dem britischen Imperium hat sich ja dann noch rausgebildet dieses Amerika. Ja? Und auch da, das ist, wo du doch heute so die Hauptkraft siehst, also die so am Wirken ist. Ja? Man könnte so sagen, diese atlantische Tradition. Ja? Und aus meiner Sicht sieht es auch so aus, wie als ob man eine Linie ziehen kann von, wenn wir heute sagen USA, NATO, dann kannst du zurückgehen, britisches Imperium. Und das britische Imperium ist hervorgegangen. Der direkte Vorläufer ist Venedig gewesen, ja? Das venezianische Imperium. Das wiederum geht zurück auf Rom und da siehst du schon so eine Linie. Und weil wir gerade bei den verschiedenen Konfessionen waren hier, Es waren auch die Venezianer, die letzten Endes die Reformation und die Kirchenspaltung in Europa angestiftet haben. Ja. Also die standen auch dahinter, waren von Anfang an auch Finanziers im Umfeld von Martin Luther und haben auch diese Schriften verbreitet. Und mit den venezianischen Finanziers hast du natürlich wiederum halt die jüdische Entitäten im Geschäft. Und das Judentum. Ja, genau so ist es. Das ist dann richtig interessant, weil da kommen wir vielleicht noch zum Thema, was ich eh noch ansprechen wollte hier. Ich meine, unsere Sendung heute hat da den Untertitel Der rote Faden der Geschichte. Ja? Jetzt hat vor kurzer Zeit ein gewisser Mario Prass einen Vortrag gehalten und auf YouTube veröffentlicht. Sehr interessant, sehr empfehlenswert. Und dort hat er gesagt, und glaube ich, ich mich recht erinnere, hat er dort gesagt, der rote Faden ist ein Symbol für Blut, für Genetik, ja, für Vererbung. Ja. Und die Frage, die ich jetzt hier reinschmeißen will, wir haben schon Religion gehabt als Motor der Weltgeschichte. Wie sehr, Wolfgang, siehst du denn auch diese Idee von, dass es Familien gibt, dass es Clans gibt, dass es gewisses Erbgut gibt, was man weiterreichen muss, oder Stichwort Bloodlines, diese Blutlinien, welche Bedeutung misst du dem bei? Glaubst du, das ist ein Motor in der Weltgeschichte? Ja, ich kann es mir schon vorstellen, weil du hast es ja bei Messias Prätendenten, die im Judentum erwacht sind, die haben immer wieder halt eben eine Blutlinie auf König David zurückverfolgt und haben gesagt, da stammen wir her. Und bei dem Lubavitcher Rebbe heißt es genauso, er behauptet das auch. Also für die ist es sehr, sehr wichtig, dass eine Kontinuität in der biblischen Geschichte hergestellt werden kann. Also es gibt mit Sicherheit Blutgedanken, gerade in diesen Kreisen. Es geht halt eben dann auch teilweise in die englischen Bereiche hinein. Das ist interessant insofern, als dass die Engländer ja keine jüdischen, Hintergründe haben. Es sind Angelsachsen, ja, das sind also Dänen und Deutsche, die da zusammengetroffen sind mit den Wikingern. Und trotzdem führt sich das britische Königshaus genau wiederum halt eben auf David zurück. Und die Kabbalistik hat dort sehr stark Einzug gehalten im englischen Königshaus. Und es gibt diese Blutlinien, ohne jeden Zweifel. Das ist absolut richtig. Und ich glaube, dass das Bewusstsein mit dem Urkern der jüdischen Herkunft in vielen dieser Kreise besonders wach ist. Und dass daraus auch eine Art Auftrag erwächst. Und dass sie sagen, okay, wir haben das in uns, wir tragen das in unseren Adern und wir sind dazu bestimmt, halt eben jetzt diesen Auftrag zu vollführen auf der politischen Landkarte. Also nochmal zum Vatikan auch nochmal zurück. Also steht es nicht so ungefähr in der Bibel, dass der gewählte Vertreter Gottes auf Erden in Wirklichkeit der Vertreter Satans ist? Also es wird ja auch in der Bibel gesagt, also man darf sich nicht Gott gleichstellen. Ja? Also das ist ja auch eine Sünde letztendlich. Also ist das nicht auch so eine Art Hinweis? Ja, aber es ist ja nur eine Vertreterschaft, die der Vatikan in Anspruch nimmt. Der sagt ja, wir vertreten jetzt hier nur was. Wir haben hier irgendwie einen leeren Stuhl. Der Chef ist nicht da. Den Job muss jetzt jemand anders machen. So verstehe ich das jedenfalls. Also es soll da so stehen, dass es heißt, der gewählte Vertreter Gottes oder so auf Erden. Und der Papst ist ja auch gewählt. Ja, also wenn Sie das halt eben so interpretieren. Ich sehe daran halt immer nichts, Ehrenrüchiges, ich sehe da nichts Satanistisches. Also der Satanismus wird für meine Begriffe von außen in den Vatikan hineingetragen. Da gibt es ja diese Skandale, mit denen man dann für meine Begriffe bewusst Führungskräfte im Vatikan belastet, um sie dann gangbar und führbar zu machen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ist der Vatikan da nicht schon längst auch unterwandert vielleicht? Ich denke, es hat die Unterwanderung gegeben und ich denke, dass die Unterwanderung auch damit verantwortlich war für den Rücktritt Benedikts, glaube ich, ja. Was glaubst du, glaubst du an diese Story, die so kursiert, dass er sozusagen dort rituell ein Kind missbraucht hätte und das dabei ums Leben gekommen ist? Glaubst du, dass da an der Story was dran ist? Ich würde es nicht denken. Aber ich glaube, dass es im Vatikan Riten gegeben hat, die satanisch waren, die mitgefilmt wurden und mit denen der Vatikan wiederum halt eben kompromittiert wurde. Also die Geschichte um Dutroux in Belgien ist ja noch lange nicht aufgeklärt. Und es gibt halt eben da eine Aussage von jemandem, der ein hochgestellter Politiker war, der wurde eingeladen auf eine Party in so ein Schloss. Und den haben sie dann auch zugesetzt und haben ihn halt eben auch alle möglichen Sachen eingeflößt, dass er dort mitmacht. Und die Szenerie liest sich so, als ob da im Grunde eigentlich so eine Eyes Wide Shut-Geschichte gelaufen ist. Allerdings nicht so, dass da Blut geflossen wäre. Nur der Punkt ist, du musst es dir folgendermaßen vorstellen. Es gibt eine Party, da werden einflussreiche Leute, Chefredakteure, Finanziers, Banker, Politiker eingeladen und was ich im Erdgeschoss geht es ein bisschen locker zu, aber es ist nichts besonders Schlimmes. Es ist nicht halt eben so, dass es dann über die Stränge schlägt, weil die Leute sollen ja auch mitmachen, wollen und können. Das ist ja eine Belustigung, wenn nicht. Und in der ersten Etage werden derweil halt eben Kinder geschändet. Und das wird aufgenommen mit einer Kamera, mit einem Handycam beispielsweise. Und der das halt eben macht und aufnimmt, nimmt die Handycam und läuft die Treppe runter. Und unten sitzt dann halt eben Frau Merkel und Herr Sarkozy. Wenn das rauskommt, das Video, dann denken alle Leute, dass sie ziehen eine direkte Verbindung. Die sagen, okay, die Frau war im gleichen Haus, der Herr war im gleichen Haus, die waren dabei. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man den Vatikan mit infiltriert hat, dass man da Leute oder Partys veranstaltet hat, die in diese Richtung gegangen sind. Also es gibt dort einen Chef-Exorzisten, den hat der Vatikan, also das ist jetzt nicht ein unbedeutender Mann, der hat vor nicht allzu langer Zeit, unmittelbar vor dem Rücktritt Benedikts gesagt gehabt, dass es im Vatikan eine rituelle Messe gegeben hat, eine satanistische, wo das Mädchen, ein bestimmtes Mädchen, geopfert worden ist, gestorben ist, und dass er dafür Beweise habe. Und unmittelbar danach ist Benedikt zurückgetreten. Und für meine Begriffe gab es einen direkten Zusammenhang. Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwer. Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Blindgranaten, auch denke ich Blendgranaten, die geworfen werden. In diesem Netzwerk von Verschwörungen und so weiter. Ich hab da vielleicht mal eine interessante Frage auch aus dem Chat, die ich dir vielleicht mal weitergeben möchte. Und zwar zurück auf die Endzeit, auf den Kontext der Endzeit. Wie beurteilst du denn die Aussichten für Deutschland speziell in diesem Kontext mit der Endzeit? Also gibt es da einen Plan zur Auslöschung, also Stichwort Amalex? Ja, das ist jetzt eine Sache, über die sich da Nationalreligiöse in Israel offen unterhalten, wo sie sagen, Deutschland spielt eine biblische Rolle, sei identifiziert mit dem biblischen Volk Amalek, was dem Judentum entgegenstehe, und zwar traditionell nahezu blutlinienmäßig entgegenstehe und welches ausgelöscht gehöre. Und das ist natürlich dann bedenklich, wenn das aus führenden Kreisen der der Nationalreligiösen stammt, so ein Pamphlet, was neulich erst in der Zeitung dort, in der großen israelischen Zeitung gestanden ist, weil diese Leute ja auch heutzutage in der Regierung sitzen. Und dass diese Voraussagen, hier ist ein Volk, welches in der Bibel als negativ geschildert wurde und ausgelöscht werden muss, dass das durchaus ernst genommen wird. Das siehst du an dem Armenier-Holocaust unter den Jungtürken. Wie gesagt, die Jungtürken ist, das war eine Bewegung, die aus der Dönme mit hervorgegangen ist, die unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg die Türkei ergriffen hatte und das Osmanische Reich. Und als sie dran waren, haben sie dann halt eben die Armenier ihrem damaligen Holocaust entgegengeführt. Und das wird durchaus auch von jüdischen Historikern als vorbestimmt und von jüdischen oder sagen wir mal so jüdisch-sektiererischen Kräften mit betrieben benannt. Wenn das bei den Armeniern so gelaufen ist, kann es bei uns heute genauso laufen. Deswegen müssen wir tunlichst Acht geben, dass wir mit diesen Leuten ins Gespräch kommen oder die Leute halt eben ausschalten, sprich halt eben von der Regierung trennen. Diese Chance wird uns wahrscheinlich nicht gegeben sein, als Deutsche halt eben die aus der israelischen Regierung rauszukriegen. Aber ich glaube auch nicht, dass wenn ein deutscher Politiker nach Israel kommt und spricht mit einem nationalreligiösen Apparatschik im System, dass er dieses Thema Amalek jemals anschneiden würde, weil ein deutscher Politiker davon gar nichts weiß. Und das ist natürlich bedenklich. Man sollte davon wissen und man sollte mit den Leuten in Israel genau darüber reden, wie wir aus dieser Rolle wieder rauskommen können. Das hört sich jetzt, ja. Ja, die Frage ist ja tatsächlich, also welche Möglichkeit hat man dann überhaupt, wenn wir uns vorstellen können, dass alle, die irgendwo was zu sagen haben, in Staaten, auch in Deutschland oder in der BRD, dort sozusagen ja, am Gängelband oder erpressbar sind oder in der Hand dieser Leute sind? Schwer. Die sind... Natürlich sind sie am Gängelband, aber andererseits, man bekommt Zuckerbrot und Peitsche verabreicht und kann allerdings auch Zuckerbrot und Peitsche zurückgeben, respektive Zuckerbrot. Man kann was anbieten und sagen, man will aus einer bestimmten Rolle heraus, man fragt, wie man es machen kann und dann kann man das auch erreichen. Also ich kann mich einmal daran erinnern, das war ein interessanter Zusammenhang, da war... unser Außenminister, FDP, inzwischen krebskrank, in Israel und hat sich dort mit der Regierung wohl getroffen gehabt, hatte aber einen eigenen Kurs gehabt, einen sehr, sehr eigenen Kurs. Deswegen hatten wir damals Libyen auch nicht mitgemacht, die Aggression gegen Libyen, weil er es nicht wollte. Und der ist dann in irgendein Schwulenlokal gegangen und ist mit einer geheimen Kamera gefilmt worden und das wurde dann öffentlich gemacht. Das war ein Bash, das war ein Angriff. Das war von oben mit Sicherheit halt ebenso gewollt, von den Israelis oder von der israelischen Regierung. Und unmittelbar danach kam halt eben das Gerücht in die Medien, dass Netanyahu, Wochen oder Monate später in New York gewesen ist und dort selber in einem schwulen Club war. Das war der Rebash. Also es gibt halt eben auch Möglichkeit, die andere Seite halt unter Druck zu setzen, nur wohin das führt. Das sieht man halt eben dann an so einer persönlichen Situation, dass ein Mensch dann auf einmal halt eben Krebs bekommt und nichts mehr zu sagen hat. Die FDP ist, glaube ich, zusammengebrochen bis auf 1% danach. Oder auch mal ein Fallschirm nicht aufgeht. Ja, kann auch passieren, genau. Ja, sag mal, zurück nochmal auf diese Endzeit-Prophezeiung nochmal. Also welche Dinge müssen dann noch jetzt passieren, um dieses Armageddon einzuleiten? Also da gibt es ja noch gewisse Punkte in deren Plan, die sind ja noch nicht vollzogen oder bestimmt. Also was muss konkret jetzt noch, was fehlt noch in den, um diesen Plan komplett zu machen? Es fehlt eigentlich nur noch Gog und Magog und Armageddon. Das sind die beiden letzten Abläufe, die halt vor uns liegen. Das ist die Bedrohung Israels und der Anschlag auf Israel, dass Israel brennen wird. Und aus diesem Szenario erwächst dann halt eben der totale Krieg. Und wohin dieser totale Krieg geht, wie gesagt, gibt es halt eben dann zwei Auslegungen. Die eine ist halt eben, es wird halt eben ein weltweiter Krieg geben, wo viele Menschen sterben, mindestens ein Drittel. Und die andere Auslegung ist, dass die Erde komplett vernichtet wird. Und welche Rolle spielt da dieser Bau des dritten salomonischen Tempels? Ist das nach dieser Endzeit, also dann der neue Staat, oder wie ist das einzuordnen? Ich denke, dass es mittendrin ist. Das kann auch der Anlass sein, halt eben dann für den dritten Weltkrieg. Wobei ich den eher halt in so einer Wiederholung von 9-11 verorten würde. Und die Israelis haben ihren ursprünglichen Tempel ja verloren, vor Christi Geburt, und der wurde dann ein zweites Mal vernichtet. Und da sind sie unter die Völker verstreut worden, in die ganze Welt hinein. Und der Tempel ist danach weg gewesen und die Muslime haben halt auf dem Tempelberg ihren Tempel gebaut, die Al-Aqsa-Moschee. Und die wollen jetzt die jüdischen extremistischen Kreise eigentlich am liebsten die Luft gesprengt haben. Das hat aber bis auf den heutigen Tag nicht stattgefunden, für meine Begriffe einfach, weil die Prophetie dafür noch nicht reif war und er nicht in die Luft gesprengt werden durfte. Und da hält sich halt auch die israelische Regierung obedient und sagt, okay, wir müssen diesen Tempel noch sakrosankt behandeln, wir dürfen da nichts dran machen. Das muss aber nicht für alle Zeiten gelten. Du siehst halt eben, dass sie ihren eigenen Gerichtshof schon aufgestellt haben, ihren Weltgerichtshof. Sie sind so weit gegangen, dass sie ein rotes Kalb gezüchtet haben, zusammen mit amerikanischen Evangelikalen. Die haben dabei geholfen, die haben ja den gleichen Knall. weil es einfach prophezeit war, es müsste am Ende der Tage eine rote Kuh auftauchen, die dann verbrannt wird und die Asche würde man dann praktisch im Tempel ausstreuen. Für den Tempel sind dann auch schon Ritualgegenstände gefertigt worden. Es sind Kinder erzogen worden oder werden noch erzogen. Es ist im Grunde eigentlich wie in einem Horrorfilm. Die Kinder dürfen nicht über die Erde laufen. Sie werden im Grunde eigentlich ständig über irgendwelche Gestänge gehalten, weil die Erde unrein ist. Und diese Kinder sind diejenigen, die dann hinterher am Ende der Tage im Tempel die Opferzeremonien vornehmen können. Es ist eine Science-Fiction-Welt, die völlig verrückt ist. Ja, ey, super, super spannend, Wolfgang. Und wenn es darum geht, genau wie du sagst, wenn dieser Tempel kann nur gebaut werden, wenn der Felsendom und was er die Stelle markiert, wo Mohammed mit seinem Pferd in den Himmel aufgefahren sein soll. Also ein ganz zentraler Punkt. Wenn der Felsendom und diese Al-Aqsa-Moschee, die müssen weg, bevor der Tempel gebaut werden kann. Ne? Und hey, ich wüsste da schon jemanden, der diesen Job übernehmen könnte. So. Ich meine, wir haben jetzt über Christen gesprochen, über Vatikan und wir haben viel über die jüdischen Sekten gesprochen. Aber hey, was ist denn mit ISIS? Ja? Was ist mit der dahinterliegenden Religion oder Ideologie, möchte ich mal sagen, den Wahhabiten? Ja? Da sehen wir doch das gleiche Muster. Auch dort sehen wir, also ich selber nenne das direkt den revolutionären Islam. Wir sehen dort Bilderstürme. Das sind Leute, die Tempel vernichten, die alles vernichten, was irgendwie was Materielles ist, ja? die in einer rein abstrakten Welt leben. Und ich meine, die haben sogar das Grabmal von Mohammed niedergemacht. Ja? Das ist doch genau die Gruppe, die früher später diesen Job machen könnte. Und da möchte ich fragen, sind diese Leute so, ISIS, Wahhabiten, und letztens könnte man auch fragen, so dass dieses saudische Regime, diese Familie Saud, spielen die da nicht auch eine ganz klar definierte Rolle in diesem von Prophezeiungen durchdrungenen Gewebe? Und eins noch, auch in der islamischen Welt gibt es Leute, die diese Dinge hier sagen. Also es gibt da viele, viele islamische Gelehrte, die vor diesen Wahhabiten warnen, weil sie genau das sagen, die sind Teil von diesem lebensfeindlichen, destruktiven Szenario. Ja gut, ich meine, Mohammed hat seinen Aufstieg mit seiner Religion, mit dem Islam erlebt, als er in Medina war unter den Juden. Damit geht's schon mal los. Wenn du jetzt sagst, okay, dann hat er sich selbstständig gemacht und hat sich dann von seinen Förderern letztendlich gelöst, oder es gab gar keine Förderer, was ich nicht glaube, aber okay, er hätte sich gelöst und würde dann sein eigenes Ding gebacken haben, dann kommst du bei Saudi-Arabien spätestens dann wieder in die gleiche Schiene zurück. Schau dir halt eben die ISIS-Leute an. Die ISIS ist geschaffen worden von Saudi-Arabien. Wie sie ständig halt eben ihre angewinkelten Arme und ihre ausgestreckten Zeigefinger zeigen. Das ist halt eben typischer Symbolismus, der in die Freimaurerei reingehört. Und du kannst nicht einen dauerirrigierten Zeigefinger haben. Ja. Das ist nicht normal. Da müsste eigentlich ein Arzt eingreifen oder ein Psychologe. Nur es ist halt einfach Symbolismus. Die Jungs wissen schon, was sie machen. Ich habe keine Ahnung, in welcher großen Loge sie da drunten hocken, aber es muss eine sein. Jetzt schaust du dir an halt eben das Haus Saud mit seinem völlig wahnsinnigen Wahhabitismus. Ist eine Familie, die von vielen muslimischen Gelehrten in das Judentum verortet wird. Dass die Familie eigentlich aus dem Judentum stamme. Und dann wird wieder einiges klarer, warum Saudi-Arabien so eng mit Israel verbündet ist. Naja, und genau, und wenn daran das dran ist, also wenn tatsächlich die Familie Saud Krypto-Juden wären sozusagen, dann wären wir ja eigentlich wieder bei dem, was wir ganz am Anfang der Sendung geredet haben, dann wären wir wieder bei den Sabbatäern, ne? Weil bei denen war es ja auch so, die sind ja auch dann eben in andere Religionen abgetaucht, haben aber ihre alte Agenda noch weiter dort an den Start gebracht. Ja. Genau. Das ist richtig heftig. Wenn wir überlegen, ich meine, ISIS, das sind auch eben dieselben Muster erkennbar, auch diese, was uns alle ja schockiert, auch so diese unglaubliche Grausamkeit und so. Ich meine, das ist ja genau das, was wir früher auch beredet haben mit den Frankisten und so weiter. Und das Unheimliche ist doch, dass wir das über, also diese Endzeit, diese Apokalyptiker, über die Religionen, über die Völker hinweg sehen wir die überall am Wirken. Und, Und jetzt ziehen dort alle entscheidenden Player sozusagen ihre Kräfte dort zusammen in Syrien. Russland ist auch schon da und europäische Kriegsschiffe sind da in der Ägäis, angeblich um hier Flüchtlinge, was weiß ich, den Griechen dort zu helfen. Aber ich meine, es ist doch krass, dass das über die Kulturen, über die Religion hinweg verbreitet ist, dieser gleiche rote Faden, so um dieses Szenario hier, was nicht im Interesse sein kann von uns Menschen, egal ob wir jetzt in Tel Aviv wohnen oder in Berlin oder in Manhattan oder wo auch immer. Ja. Für niemanden von uns kann es ein Interesse sein, aber in allen Religionen, in allen diesen Kulturen haben die dort so diesen gemeinsamen roten Faden. Ja. Und jetzt sehen wir, wie die da am Wirken sind. Ja. Und du hast diese Leute halt eben dann auch immer in der Chefinstanz, was politische Machinationen anbelangt. Also während der Rest, der Mainstream, eigentlich hockt und letztendlich nur verwaltet dessen, was ist, oder die Schäfchen halt eben versorgt, vielleicht sogar auch noch irgendwie rückwärtsgewandt ist und dann in die Vergangenheit schaut, als die Religion noch größer war, als man noch mächtiger gewesen ist, oder auf seine Propheten schaut. Sind das jetzt nun wirklich Gruppen, die nur zukunftsgerichtet sind, die nur in die Endzeit hineinsteuern? Und wie gesagt, du hast es im Christentum bei den Evangelikalen und du hast es im Christentum bei den Freimaurern, du hast es im Judentum bei den Chassidismen, du hast es im Muslimenraum bei den Sufis, du hast es in Indien, du hast es in Tibet, im tibetischen Buddhismus, der ja auch sehr endzeitgerichtet ist. Und das sind dann halt eben genau die Punkte, die, wie soll ich sagen, präsent sind, auch in der Öffentlichkeit präsent sind. Gibt es denn da historisch gesehen so einen gemeinsamen Punkt, auf den man diese Religion halt auch zurückführen kann, dass sie halt alle dieses Endzeitgedanken in sich tragen? Das wäre mal eine interessante Frage herauszufinden, ob diese Religionen alle miteinander an einem Punkt befruchtet wurden. Ob es da jemand gegeben hat, der in diese Religion dieses Gift reingespritzt hat. Also ich hatte ja gesagt, die Herkunft oder der Aufstieg Mohammeds ist an sich schon verdächtig. Die Unterstellung nicht-christlicher Schriften wie die Offenbarung des Johannes im Christentum hat ja auch stattgefunden. Das Judentum brauchen wir nicht zu besprechen. Man müsste jetzt natürlich auch noch gucken, wie ist es denn eigentlich im buddhistischen Raum? Wie kamen die zu ihrer Lehre? Waren die sogar vielleicht unter Umständen sogar ursprünglich? Vielleicht stehen die ja sogar vor dem Judentum. Wenn man da nachforschen würde, gerade halt eben im Raum Hinduismus, Buddhismus und Judentum, da würde man für meine Begriffe die gemeinsame Wurzel finden. Also ich glaube auch, dass es da eine gemeinsame Wurzel gibt. Und Hinduismus und auch der Lamaismus und der noch ältere Wurzeln hat als Buddhismus, es geht da noch viel älter zurück, diese ganzen Geschichten auch rund um Shambhala und so, das ist schon sehr, sehr alt, ja. Und ich glaube so, dieses gemeinsame Verbindende, vielleicht finden wir das in der Geschichte rund um diese Saturnkulte, was jetzt auch gerade so im englischsprachigen Raum in den letzten Jahren intensiv viel kommt dort raus. Und das scheint mir so dieser gemeinsame, destruktive, lebensfeindliche, frauen-weiblich feindliche Kult auch zu sein, der hinter all dem steckt. Und letzten Endes sehe ich dahinter halt auch wirklich ein Lebenshass. Es geht gegen die Welt. Also diese Leute sind zum Teil so spirituell, weil du halt auch die Buddhisten ins Spiel gebracht hast, möchte ich nur mal den Namen Shoko Asahara, an den nochmal erinnern. Was ihr euch erinnert, hier in den 90er Jahren war das dieser Japaner, der in Tokio diese Giftgasanschläge gemacht hat. Ja? Und deren Ideologie war, um alles rein spirituelles, reines Reich zu kommen, muss halt alles Materielle weg. Das muss halt in Flammen verbrennen. Und das ist so dieser gemeinsame Gedanke, der dahinter ist. Ein zutiefst lebens- und frauenfeindlicher Gedanke und hin zu einer fast schon wahnhaft anmutenden reinen Spiritualität, wo es halt dann keine Materie mehr gibt und dementsprechend dann auch kein Leben mehr. Und dann auch keine Sünde mehr sozusagen. Ja, richtig. Aber man muss halt eben bei Shoko Asahara und dieser Om-Sekte auch noch in Rechnung ziehen, dass die seinerzeit am Gängelband des japanischen Geheimdienstes gelegen sind. Die haben die Om-Sekte benutzt, um sich aufzurüsten, was ihnen verboten gewesen ist, wie Deutschland auch. Die haben ja mit uns zusammen den Krieg verloren. Und die hatten halt eben teilweise noch strengere Auflagen, als wir das haben oder hatten. Und die durften bestimmte Waffen nicht haben, bestimmte Waffensysteme. Und die wollten sie haben. Als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, haben sie gesehen, sie haben Möglichkeiten, sie könnten sich da eigentlich einkaufen gehen. Konnten das natürlich nicht offiziell machen. Wenn sie es gemacht hätten, wären sie durch gewesen, hätten die Amerikaner ihnen sofort an den Karren gefahren. Und dann haben sie halt eine Sekte genommen, das war die Orm-Sekte, und hatten die rübergeschickt nach Russland, dass sie halt eben dort mit viel Geld, was sie auf einmal hatten, von Tokio aus, dorthin gegangen sind, dort Lobbying gemacht haben, in der Duma mit führenden Leuten dort zu tun hatten, die Waffen abgegriffen haben, mitgenommen haben, als scheinbar private Organisation, dann hingegangen sind nach Australien und dort Forschungsversuche gemacht haben, wo der Himmel auf einmal violett geleuchtet ist und Sachen, wo man denkt, was ist denn nun kaputt? Und das waren scheinbar irgendwelche Hochtechnologiewaffen, die man heute noch gar nicht kennt. Die hatten sie wohl. Und da passierte dann der Anschlag auf die Untergrundbahn in Tokio, was kein Zufall für meine Begriffe ist, weil man wollte sie matt setzen für meine Begriffe. Und das wiederholte sich dann hinterher mit den sogenannten Sonnentemplern, die kennt ihr vielleicht auch. Das ist diese Sekte, die sich in Kanada, im frankophonen Kanada und im frankophonen Schweizgebiet um Genf umgebracht hat. Da waren ja ganz viele Leute, die sich dann hinterher halt eben dann, die haben sie verbrannt oder die lagen in der Gegend rum. Das ist ein paar Jahre jetzt her. Ging durch die Presse auch damals. Und das war auch wiederum eine esoterische Gruppe, die wiederum am Gängelband der Geheimdienste gewesen ist, und zwar am Gängelband europäischer Geheimdienste, die über diese Gruppe Atom- und Nuklearmaterial nach Iran geschmuggelt hat. Und die sind dann halt eben hinterher auch in einem sogenannten Massenselbstmord aufgegangen. Also ich glaube, dass diese sogenannten Anschläge und Massenselbstmorde von okkulten Gruppen meistens mit geheimdienstlichen Machinationen zu tun haben, dass die Geheimdienste das machen, dass es dann halt eben keine freien Entscheidungen dieser Gruppen sind. Ja, Wolfgang, keine guten Aussichten, die du uns hier anbietest, aber vielleicht gibt es ja ein kleines Rettungsboot. Du hast ja auch ein neues Projekt am Start, das nennt sich Siedlergemeinde. Ist das so ein Rettungsboot für das Armageddon oder was versteckt sich dahinter? Ich meine, es gibt ja diesen Kommunengedanken, gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, vielen, vielen Facetten. Für dich ist das jetzt so der richtige Schritt, den du gehen möchtest, und unterscheidet sich das gravierend von allem bisher dagewesen? Ja, wobei ich mich, Entschuldigung, ich befinde mich damit im Grunde eigentlich noch auf einer logischen Ebene, die den Eggert ausmacht, und zwar ist es, die Dinge zum Besseren zu wenden. Also ich meine, ich habe natürlich zunächst mal meine Forschungsarbeiten dafür geführt, um mehr Erkenntnis für mich selber zu haben. Also es war schon ein bisschen Lustbefriedigung dabei. So, aber an dem Moment, wo ich gesehen habe, ich wusste es ja am Anfang nicht, ich wusste nicht a priori, wo ich halt eben hinkommen würde mit meinen Erkenntnissen, da war das auf einmal so finster und dunkel und negativ, ich habe damit nicht gerechnet gehabt, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt musst du was tun. Du musst jetzt dafür sorgen, dass aus dieser Lehre letztendlich auch eine Lehre gezogen wird. Und deswegen habe ich halt 10 Jahre meine Bücher verkauft und es hat nichts gebracht. Ich habe danach versucht, eine Zeitung aufzumachen mit einem Bekannten zusammen, die übrigens sehr sexy war, aber es hat auch nichts funktioniert. Es hat auch nicht geklappt. Informationsrevolution halte ich für gescheitert. Nicht nur meine, sondern auch im Objektiven. Ich glaube, dass 95% der Medien in der Atlantikbrücke untergebracht sind und dass von dort aus keine Besserung zu erwarten ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist eine Reformation möglich. Ich habe mir halt die politische Landschaft angeschaut. Wie sind diese elitären Gruppen denn vernetzt? Und die sind einfach sowas von grandios vernetzt, dass du keine Chance hast, auf einem parteipolitischen Wege hier eine Reformation im Land, und das ist nicht nur bei uns so, an den Start zu bringen. Das nächste ist die Revolution. Dann habe ich mir über die Revolution Gedanken gemacht und habe mal ein bisschen nachgeforscht, wie kann man eine Revolution an den Start bringen. Das geht. Das ist gar nicht mal so schwer. Nur der Punkt ist, du brauchst die Leute dafür. Ich habe sie nicht und tja, dann ist das auch abgehakt gewesen. Und dann blieb als letztes im Grunde eigentlich nur noch übrig die Sezession. Und das ist jetzt nun genau das, was ich vorhabe. Das ist das Projekt mit dem Autarkdorf, was ich aufstelle. Aus drei Gründen. Einmal, weil ich befürchte, dass wir einen Bürgerkrieg bekommen könnten in naher Zeit. Den möchte ich ungern hier erleben. Dass wir einen Währungscrash bekommen, das sagen alle Finanzauguren, dass es so nicht weitergehen kann, dass es im Grunde eigentlich schon die Ablaufzeit erfüllt ist. Es müsste eigentlich schon längst den Crash gegeben haben. Sie erwarten ihn eigentlich ständig. Auch das ist keine schöne Angelegenheit, weil in dem Moment kommt nämlich kein Geld mehr aus dem Schlitz raus im Bankomaten. Und dann leeren sich auch ganz schnell die Regale in den Supermärkten. Und das ist dann eine Situation, als ob du zum Beispiel, die Bundesliga verbietest. Dann rasten die Leute aus, die flippen dann aus, zum ersten Mal. Möchte ich auch hier nicht erleben. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass die ausrasten? Also ich meine, wenn ich mir das Geschehen momentan so anschaue, ich meine, klar, es sind gewisse, der Widerstand wächst ja gegen die Politik, das kann man nicht sagen, aber es ist natürlich noch nicht so weit gereift, dass die Leute sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Generalstreik oder sowas, ja, und setzen das System jetzt mal komplett unter Druck, also da ist noch sehr viel Angst, also ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, auch das lassen die Leute noch über sich ergehen. Also ich halte ungefähr 80% der Menschheit für völlig tump, blöd, faul, feige und ich vergesse wahrscheinlich noch ein paar Dutzend anderer netter Charakteristika. Die machen nichts. Nein, die sitzen wirklich nur da. Das sind Couch-Potatoes. Die würden nichts ändern. Die haben auch nicht die Zeit dafür. Die sitzen den ganzen Tag im Hamsterrad und gucken sich halt eben die Bundesjugendspiele im Fernsehen an. Also die sind nicht für einen Aufbruch zu gebrauchen. Nur der Punkt ist der, in dem Moment, nimm zwei Lagen. Die eine Lage ist, dass jetzt, sagen wir mal, irgendeine wahhabistische oder salafistische Gruppe eine Kirche in die Luft sprengt so anfackelt oder meinetwegen fangen damit auch die anderen an, meinetwegen halt der Bürgerschutz, es gibt ja inzwischen schon mehrere Bürgerschutzgruppen, wenn die halt eben mit einer muslimischen Moschee anfangen, dann geht das wechselseitig hoch und da möchte ich nicht erleben, was los ist, da möchte ich es wirklich nicht erleben, weil bei vielen Leuten, das kriege ich schon noch mit, wenn ich mit irgendwelchen Mainstreamern spreche und ich habe nur mainstreamige Freunde, bei denen ist tief im Bauch halt eben eine Wut. Und die ist ganz schlecht bei diesen Leuten. Bei diesen Leuten ist sie wirklich übel, bei den CDU- und SPD-Leuten. Weil die ist bei denen nicht rausgekommen. Ich meine, guck dir Janik an, der brüllt, ja. Oder guck dir an Ken Jebsen. Der ist ja nur noch am Schreien. Das tut ihm aber gut, ja, weil er nämlich was los wird. Der hat gesagt, ich habe meinen Job ein Stück weit gemacht. Nur wenn die anderen dann auf einmal merken, dass sie im Grunde über ihr ganzes Leben beschissen worden sind, dann möchte ich nicht erleben, was die auf der Straße veranstalten. Also wie gesagt, ich habe Angst vor einem Bürgerkrieg, der kommen kann. Wir haben halt eben jetzt 1 Million oder 2 Millionen Facharbeiter bekommen in einem Jahr. Es sollen noch mehr kommen. Und es sagt der Mossad und es sagt der CIA, dass darunter Tausende von ISIS-Leuten sind, die einen Auftrag bei uns haben. Ich möchte nicht wissen, welchen. Bestimmt nicht zum Einkaufen. So, und die andere Sache ist der Währungscrash. Wie gesagt, Michael, in dem Moment, wenn du kein Geld, wenn du keine Knete mehr hast und es ist nichts mehr einzukaufen, du kriegst auch kein Bier mehr, dann flippst du aus. Das stimmt, macht der. Stimmt, wenn es kein Bier mehr gibt, dann ist bei mir die Schmerzgrenze überschritten. Ja. Ja, natürlich. Dann ruht auch die Bundesliga und dann rasten die Leute komplett aus. Und das möchte ich nicht miterleben. Und spätestens, wenn halt eben noch das dritte Szenario, ein Krieg da ist und hier die Raketen fliegen, ist das im Grunde auch, wie soll ich sagen, das übersteigt schon ein bisschen die pyrotechnische Grenze des Neujahrs. Das möchte man auch nicht dabei sein. So, ich habe mir gesagt, okay, alle drei Sachen kannst du dir stecken in dem Moment, wenn du dir einen autarken Staat ist es ja nicht, aber so ein Mini-Staat, so eine Zelle halt eben, ein Dorf, was halt eben autark funktioniert, dann wird es für dich möglich sein, die Folgen nicht zu erleben. Also wenn jetzt zum Beispiel hier draußen das Währungssystem zusammenbricht, dann merkst du das in einem autark versorgten System überhaupt nicht. Du bekommst davon gar nichts mit. Null. Niente. Und wenn der Bürgerkrieg losbricht und du bist weiter weg, meinetwegen jetzt auch in Südamerika, merkst du, bei denen da unten in Chile ist Ruhe. Völlige Ruhe. Auch wenn der Krieg hier oben rumtoben würde, du würdest es da unten überhaupt nicht merken. So, das ist das Ding, was ich mache. Ich habe nämlich keinen Bock, hier die Suppe auszulöffeln, die andere angerichtet haben. Und es ist kein Zufall übrigens, dass Frau Merkel, die ja immer ihren Rock zu halten scheint, als ob er runterrutschen würde mit ihrer komischen Raute, dass die da inzwischen in Südamerika auch schon ihre Hacienda gebaut hat. Das heißt, du tendierst dann doch eher auch diese Kommune zumindest geografisch nicht unbedingt in Deutschland zu machen. Ist ein persönliches Anliegen. Also ich würde den Leuten, die sich inzwischen gemeldet haben, was ich eine dreiminütige Vorlesung halten, wo ich dafür plädiere, es nicht in Deutschland zu machen. Es ist deren Entscheidung, das muss demokratisch abgestimmt werden. Die meisten Leute sagen, sie sind daran interessiert, dass sowas passiert, dass man halt eben dieses System aufbaut. Wo es passiert, ist ihnen, glaube ich, den meisten wirklich egal. So machst du es jetzt zum Beispiel in der Schweiz und es gibt einen konventionellen Krieg, bekommst du da auch nichts mit, weil die Russen oder die Amerikaner werden alles andere tun, als durch die Schweiz durchzumarschieren. Das hält die ja nur auf, es sind ja nur Berge. Die marschieren dran vorbei. Nur, ob das jetzt wirklich konventionell ablaufen würde, was passiert oder was passieren kann, die Chance ist ja da. Die ist schlecht. Also ich würde da doch lieber ein bisschen weiter weggehen und da bist du wirklich in der südlichen Hemisphäre gut aufgehoben. Nicht gerade in Südafrika, die haben da andere Probleme, aber Neuseeland zum Beispiel, schwierige Einwanderungsgesetze, richtig, aber Chile ist super. Die mögen die Deutschen da gerne. Argentinien auch, sind sehr offen. Mhm. Ja, lass uns doch mal ein bisschen... Aber ich weiß nicht, wenn ich mal sagen darf hier Wolfgang, ich meine klar, jeder ist natürlich frei zu tun, was er will, aber ich meine, wir können ja nicht alle aus Deutschland weggehen. So. Und, also ich für meinen Teil, ich bin ja schon mal weggegangen, so in jüngeren Jahren, als ich auf langen Reisen war. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass ich hierher gehöre. Und ganz ehrlich, okay, ich mag sein, dass es schlimme Zeiten auf unser Land zukommen, aber ganz ehrlich, dieses Szenario, dass dann die Leute alle ausflippen, das sehe ich nicht, sondern ich habe da wirklich Vertrauen darauf auch, dass wenn die Zeiten hart werden, ne, dass die Leute auch zusammenhalten und die Kommunen, die ich entstehen sehe, die werden in den Nachbarschaften sein, das wird der Kiez sein. Die Leute werden in den Städten und in den Dörfern wieder enger zusammenrücken. Also gerade hier in Ostdeutschland, wo ich lebe, da haben die Leute da noch eine Erinnerung daran, wie es ist, wenn Systeme zusammenbrechen. Und in der DDR haben die Leute auch zusammengehalten. Und ich meine, noch zwei Generationen vorher war die Nachkriegszeit, wo die Menschen zusammengehalten haben. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, ja, dann können wir hier vielleicht sogar ein großes Aufwachen erleben. Ja. Es geht vielleicht sogar Hand in Hand, weil das ist ja auch was wir heute erleben. Immer mehr Wahrheiten kommen durch, immer mehr Lügen fallen ab. Und Hand in Hand geht, wenn die Leute aufwachen, auch, dass sie wieder zusammenhalten. Ne? Und so glaube ich, dass wir das schlimmste Szenario, das sehe ich jetzt gar nicht wirklich kommen. Also ich persönlich habe da echt Vertrauen darauf, dass in Deutschland, in dem Kiez, wo ich bin, mit den Nachbarn, die da sind, dass wir da uns selber dann organisieren werden. Ne? Also ich sehe es negativer. Ich denke mir, du musst die demografische Entwicklung auch in Rechnung ziehen. Die Kultur in Europa, die Kulturen vor allen Dingen, die Kulturen in Europa gehen völlig flöten, die werden gleichgeschaltet. Wir haben jetzt schon Frauenbadetage, wir haben jetzt schon Scharia-Polizisten. Deine Tochter wird verschleiert rumlaufen dürfen. Was du serviert bekommst, ist ein Scharia-Gericht. Also, das sage ich Mahlzeit. Das ist das Letzte, was ich haben möchte. Ja, ja, klar, das möchte ich auch nicht haben. Aber ich sehe es nicht kommen, ne? Also ich meine, klar, es gibt auch diese Möglichkeit, wie ja auch der französische Autor, wie heißt der, Welbeck, der hat doch da dieses Buch geschrieben, wo er genau dieses Szenario aufmalt, wo auf einmal dann eben Frankreich zu einem islamischen Staat wird und so weiter. Aber ganz ehrlich, das sehe ich nicht kommen so. Obwohl ich wirklich große Probleme sehe und ja klar, ich möchte jetzt auch nicht dass die Dinge gut reden, aber so in meinem Innersten habe ich wirklich Vertrauen darauf, weil ich eben gleichzeitig sehe, wie wirklich so eine Welle von Wahrheit und auch von Erwachen irgendwie durch uns Menschen geht. Und da sehe ich dann, also ich sehe den Menschen da an sich positiv. Ich glaube, wir werden dann zusammenhalten, wenn es hart auf hart kommt. Ja. Ich weiß nicht, wo du den Optimismus hernimmst, dass Europa nicht muslimisch wird. Also wenn du jetzt nach England gehst beispielsweise, seit 10 Jahren ist dort der erstgewählte Name nicht John, sondern Mohammed. Seit 10 Jahren. Guck dir die demografische Entwicklung an. Das ist wie eine Kurve, das ist mathematisch, das ist bewiesen, das ist Mathematik. Da kannst du die Uhr nachstellen, wann halt Europa muslimisch sein wird. Also London sieht ganz schlimm aus, das stimmt allerdings. So, und ich meine, Erwachen, Frank, ich glaube, dass du da zu sehr aus deiner oder aus unserer Perspektive argumentierst. Also viele Truther sagen, es passiert jetzt was und das sieht man auch am Internet und jetzt kommt der Aufbruch und die Leute werden jetzt kritisch. Es ist nicht der Fall. Die meisten, wenn du jetzt Umfragen hast, dann sind die meisten Stimmen immer noch für die CDU und für Frau Merkel. Das sind Leute, die im Grunde eigentlich in die Irrenanstalt gehören. Und das ist die Mehrheit. Ah, ich glaube, das ist jetzt, also ich glaube, das ist aber jetzt wirklich zugunsten der neuen, dieser AfD zum Beispiel jetzt auch gesunken. Also ich glaube, die Umfrage, natürlich diese Umfragen muss man natürlich auch immer kritisch sehen, ja. Also wie wird gefragt, wer fragt wen, wie viele Leute werden gefragt. Also man hat ja gewisse interessante Sachen im Internet, dass zum Beispiel T-Online wieder einen Artikel schreibt, die Deutschen sind so zufrieden wie noch nie, und dann macht man eine Live-Umfrage dazu, weil angeblich ja 70% oder 60% oder 65% halt so zufrieden sind, wie lange nicht. Und dann macht man eine Live-Umfrage und da kommt halt im Prinzip ein erschlagenes Gegenbeispiel raus, also dass dann halt wesentlich mehr abgestimmt haben und dann kommen da, weiß ich, 85-90% sagen, sie sind halt nicht zufrieden. Ja, also wie gesagt, das und momentan hat die AfD halt auch schon, ist die Frage natürlich, die AfD wird es natürlich auch nicht richten, und inwiefern, wer ist die AfD, wer steht dahinter, welche Ziele verfolgen die letztendlich, also sie sind natürlich auch letztendlich eine im System zugelassene Partei. Und das ist für mich ja etwas, was abgeschafft werden muss. Also dieser Parteienklüngel, diese Parteiengeschichte muss einfach ein Ende haben. So funktioniert das einfach nicht. Ja? Ja gut, ich würde halt eben die AfD und die Linke aus der, wie ist es dann, Kritik weitgehend rausnehmen. Also das sind für meine Begriffe, da ist Vernunft wesentlich stärker als in der Mitte. Würde ich definitiv sagen. Nur das Gefährliche und das ist Wahnsinnige, es ist die Argumentation, die in der Mitte stattfindet. Also ich habe es nur mit Mainstreamern zu tun. Und wenn ich dann mit meiner Mutter beispielsweise spreche, die ich seit Jahren in propagandistischer Dauerbehandlung habe, und ich rede mit ihr über irgendetwas, was wir noch nicht angeschnitten haben, was ich ja nicht ungefähr schon, was ich 500 Mal gesagt habe, zum Beispiel über Putin, über den reden wir nicht viel. So, wenn wir über den reden, dann sagt sie, der Mann ist ja ein Verbrecher, ist gefährlich und der ist widerlich, und dann kommen 1000 Sachen, dann sage ich, warum? Und dann sagt sie, weil er die Krim genommen hat und weil er Schweineaugen hat. Das hat meine Mutter. Das ist keine dumme Frau eigentlich, aber sie bekommt diese Sachen in den Medien, in den Springer-Medien, die sie liest, serviert. Und das setzt sich bei diesen Leuten fest. Und ich mag sie, immer ist meine Mutter. Und sie ist ein Mainstreamer. Und sie steht auch für andere Mainstreamer, die sich vielleicht ein bisschen anders ausdrücken würden. Die würden jetzt nicht unbedingt die Schweineaugen gebracht haben. Aber die reden halt eben ähnlich. Und die Krim, wie gesagt, es ist eine Sache gewesen, dass auf der Krim wohnen Russen, mehrheitlich. Dann gehört es nach Russland, Punkt, Ende, aus. Das ist ein ganz einfaches Argument. Eieieiei, aber dann, was ist dann, wenn jetzt noch 50 Millionen Einwanderer kommen? Aus Afrika, dann gehört Europa dann zu Afrika, oder? Ja, das ist ja genau das halt, was dieser französische Literat, dessen Name mir gerade auch nicht einfällt, geschrieben hat. Es wird dann eine Umkulturalisierung kommen. Dann wird Europa zwar nicht Afrika genannt werden, aber es wird die religiöse Kultur und Hintergründigkeit hier bei uns durchgesetzt werden, und dann wird es heißen, Deutschland, das steht dann in der Verfassung, die Verfassung kann ja auch verschoben werden, wird ja ständig auch gemacht. Dann steht in der Verfassung drin, Deutschland ist ein islamischer Staat. Punkt. So, okay, Frank, das kannst du dann erleben. Okay, im Grundgesetz. Ja, aber gerade in diesen Punkten hauen doch gerade die Linken und die Grünen, außer jetzt AfD, in die gleiche Kerbe. Das heißt also auch die Linken, die Grünen machen hier einen auf Groß-Willkommens-Kultur, ohne eigentlich, also obwohl dieses Chaos ja schon längst da ist, also schon mit der ersten Welle war es ja kaum bestreitbar, dort was dort auch Hilfskräfte und so weiter erbringen mussten und so weiter. Und hier wird das Land geflutet sozusagen mit Einwanderern, und da geht es ja auch gar nicht mehr um Asyl, also erst war es Asyl, dann heißt es jetzt, okay, die müssen integriert werden und, also es ist ja gar nicht die Frage gewesen, okay, das sind Kriegsflüchtlinge, die bleiben im Moment hier, bis unten Frieden ist, wir kümmern uns darum, dass da unten wieder alles befriedet wird und dann können die in ihre Heimat zurück und wir helfen denen da beim Aufbauen, sondern es war von Anfang an sofort Das war, ging es darum, die einzugliedern, ob es im Arbeitsmarkt ist und weiß ich was alles. Und dabei ist das doch ein kompletter Widerspruch auch zu dieser linksgrünen Ideologie. Also wenn wir jetzt Gender Mainstream zum Beispiel sehen oder auch das Einsetzen für Homosexualität und so weiter oder auch was das Frauenbild betrifft. Also es sind doch eklatante Widersprüche zu dem, wo sie hier sagen, kommt alle hierher und fühlt euch hier wie zu Hause. Ja, deswegen fallen sie da im Grunde eigentlich aus der Nachvollziehbarkeit auch raus. Bei Oscar ist es was anderes. Oscar Lafontaine ist jemand, der könnte spielend jetzt auch bei der AfD mit auftreten und wäre wahrscheinlich auch der einzige Sozi, und der ist ja auch ein Sozi, der die SPD noch retten könnte jetzt, weil die SPD jetzt sich komplett mit Merkel eins gemacht hat und eigentlich kaum noch mehr von Merkel zu unterscheiden ist. Er ist ja jemand, der sagt, okay, es geht so nicht weiter. Und der formuliert letztendlich das, was die meisten Leute auch denken. Also ich würde die AfD und die Linke auch in verschiedene Lager einfassen, wo sie was Gutes tun. Also die Linke tut es halt eben bei TTIP, NATO, in Wirtschaftsfragen ganz stark, Geheimdienstfragen. Da haben sie ihre Stärke, da sind sie gut. Bei der momentan stattfindenden Diskussion über die Facharbeiterfrage versagen sie völlig. Wahrscheinlich ist das etwas, was sie erfüllen müssen, weil da auch entsprechende Strippenzieher dahinter stehen. Bei der AfD ist es natürlich was anderes. Die haben ihre Stärke genau auf dem Feld. Und das sind die Leute, die dann auch halt eben Hintergründigkeiten des momentan ablaufenden Prozesses auch beschreiben. Die sagen dann auch Soros. Die sagen halt eben, Pentagon steckt dahinter. Die haben das mit angeschoben. Das traut sich die AfD, würde die Linke nicht machen. Aber Gentlemen, lass uns doch heute nicht über Parteien reden, weil wir sind vorhin so tief eingetaucht in die Geschichte und ich glaube, da sind wir uns doch fast alle einig, so von Parteien haben wir da sowieso nichts zu erwarten, dass dort für uns irgendeine Hilfe kommt, dass ob Wahlen irgendwas ändern würden. So. Ja, zumal ja die... Wolfgang, die ich hier noch... Entschuldigung? Zumal ja, wie gesagt... jetzt habe ich einen Faden verloren, erzähl weiter. Ja, das bringt mich zu einer Frage, die ich dir noch stellen wollte, Wolfgang. Es geht um die Frage von Souveränität und es geht auch nochmal in die Geschichte zurückgehen, um die Frage, wie ist es denn mit Hitler und dem deutschen Nationalsozialismus gewesen? Ist das überhaupt ist es auch irgendwie eingebettet in diese roten Fäden, die wir heute Abend versucht haben, ein bisschen bloßzulegen, sprich, gibt's dort Connections hin zu diesen Sekten auch? Ich meine, wir wissen ja über Finanzierung, die von der Wall Street kamen und so weiter. Oder siehst du den Hitler-Nationalsozialismus als irgendwas, eine autonome, tatsächlich dritte Kraft? Oder ist die auch nur irgendwie Teil halt von diesen großen Plänen und im Grunde genommen halt auch nur eine Deckorganisation, die nicht wirklich was mit den Menschen da zu tun hatte, mit den Deutschen. Wie siehst du das? Ich denke mal, es ist 50-50. Einerseits sind sie benutzt worden, andererseits haben sie ein Stück weit auch mitgespielt. Also es gibt ja die relativ frische Argumentation, dass die Nazis in den 40er Jahren, Anfang der 40er Jahre, 1940, 41, begonnen haben, das EU-Konzept vorzugreifen. Und Europa in eine Art EU zu überführen. Die Diskussion gab es tatsächlich bei den Nationalsozialisten und die ging tatsächlich auch bis ganz nach links, wo man es nicht verorten würde. Also selbst Goebbels hat da mitgespielt. Leute um Göring und Funk, die sowieso Kapitalisten waren, dass die mitspielen würden, war klar. Es passte eigentlich auf deren Linie, obwohl sie Nationalsozialisten waren. Aber bei Goebbels hätte ich es nicht gedacht, aber das war halt eben der Führer, der alles bestimmt hat und die anderen haben halt eben gefolgt. Also so waren sie Stück weit halt eben wirklich auch in diesem globalistischen Konzept scheinbar mit drinne. Andererseits ist das Grundkonzept des Nationalsozialismus ein ganz anderes. Also es ist eigentlich ein Aufbruchskonzept gewesen, was die Faschisten in Italien auch mitgeführt haben. Allerdings begannen das beide in dem Moment, als sie zur Macht aufstiegen, wieder zu vergessen, weil sie sich halt mit den Eliten wiederum verständigen mussten. Sie mussten mit den Banken auskommen, die Italiener mussten wiederum mit dem Königshaus auskommen oder mit dem Vatikan. Mit dem Vatikan hat wiederum Hitler ein Stück weit zusammengearbeitet, weil er gesagt hat, okay, die haben auch wieder ihre Verbindungen. Hitler hat auch die Engländer wiederum gut behandelt lange Zeit, weil er gewusst hat, dass die auch Einfluss hatten. Also hingen die Nazis im Grunde eigentlich in dem elitären Konzept drin und haben das auch ein Stück weit bedient. Für meine Begriffe aus strategischen Gründen, weil sie sich gesagt haben, wir wollen den Krieg erstmal gewinnen. Und wenn wir den Krieg gewonnen haben, dann können wir immer noch woanders abrechnen. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir halt eben jetzt die Russen fertig machen. Was ihre große Dummheit gewesen ist, weil sie hätten im Grunde sich mit den Russen verbinden müssen. Und gegen die Engländer und gegen die Amerikaner, also gegen die City of London und gegen die Wall Street Krieg führen müssen, das wäre vernünftiger gewesen. Aber, es gab doch diesen Hitler-Stalin-Pakt. Vielleicht hat das da nicht, ging das nicht in die Richtung, dass man sich sozusagen auch erstmal zumindest nicht angreift? Ja, aber das war halt eben, wie soll ich sagen, ein Nicht-Angriffspakt auf Zeiten. Das wussten beide Seiten. Also es wusste Stalin, dass Hitler kommen würde, respektive die Deutschen. Und die Deutschen wussten, oder Hitler wusste genau, dass die Russen kommen würden. Also dieser Krieg war nur aufgeschoben gewesen. Ich müsste vielleicht, also wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann drösel ich das nochmal ein bisschen weiter auf. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Ja, das Ganze stammt im Grunde aus dem Ersten Weltkrieg oder aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und zwar beginnt das Ganze mit dem Versuch des Zionismus, für sein Programm Leute zu finden, die mitmachen. Also die Zionisten waren die jüdischen Nationalisten, die einen jüdischen Staat bauen wollten, und zwar Israel. Und die haben sich quer über Europa zusammengeschlossen zu einer Partei und sind auf die Juden zugegangen, ob es in Berlin gewesen ist oder ob es in London war oder in Paris. Und haben sie angesprochen und haben den Leuten gesagt, wir haben ein ganz tolles Konzept, wollt ihr nicht mitmachen, wir gehen jetzt nach Israel. Zumindest sollen wir das irgendwie dort aufbauen und wir machen jetzt in Kolonisation und überall finden sich die Nationalstaaten. Selbst Deutschland ist jetzt zum Nationalstaat geworden, lasst es uns doch auch versuchen. Und dann haben die Juden überall gesagt, habt ihr noch alle auf den Christbaum. Ihr wollt uns hier offensichtlich in die Wüste schicken und Palästina ist die Wüste. Wir leben hier an der Champs-Élysées oder wir leben am Kudamm, da haben wir keinen Grund dafür, darunter zu gehen. Und daraufhin entstand offensichtlich, für meine Begriffe jedenfalls, innerhalb des Zionismus der Gedanke, dass es gar nicht mal schlecht wäre, wenn jetzt eine konfliktionäre Situation in Europa entstehen würde, und zwar ein Krieg, auf dem man dieses Programm köcheln könnte. Damals war Israel noch nicht entstanden. Damals hieß Israel noch Palästina, war Teil des Osmanischen Reiches, also des türkischen Großreiches. Jetzt hatte ich vorhin schon erwähnt gehabt, dass unter Einfluss der Dönme, also der frankistischen Gruppen und der Freimaurerei übrigens, der britischen Freimaurerei, die jungtürkische Regierung an den Start gekommen ist in der Türkei. Und die jungtürkische Regierung hat, als die Schüsse von Sarajevo kamen, wir könnten jetzt lange über Sarajevo sprechen, das ist im Grunde eine Sache wie 9-11, als die Schüsse von Sarajevo fielen und der Krieg dann in die Entstehung kam, hat sich die jungtürkische Regierung auf die deutsche Seite gestellt, was im Grunde eigentlich völliger Humbug war. Wenn man sich die Kriegsausgangslage anschaut, da stand Deutschland und Österreich gegen den Rest der Welt mehr oder weniger. Niemand ist eigentlich so dumm, schon gar kein südliches Volk, was im Grunde eigentlich dann immer etwas ängstlicher ist als die nordischen Staaten, sich dann auf die Seite des sicheren Verlierers zu schlagen. Wenn man sich anschaut, wer da halt eben das Sagen hat in der türkischen Regierung, dann weiß man warum. Weil es ging darum, die Türkei tatsächlich auf die Verliererseite zu bringen, dass am Ende von dem Krieg dann aus der Verhandlungsmasse auf den Friedenskonferenzen Palästina rausgenommen werden konnte, um es dann den Zionisten zu geben. Das war jetzt 1914. 1916 begann der Zionismus oder durch seine führenden Vertreter an die Kriegsstaaten heranzutreten, vor allen Dingen an England, und dann haben sie ihnen gesagt, Leute, ihr seht, ihr könnt den Krieg nicht gewinnen, was eigentlich komisch ist. Die Deutschen sind ja eigentlich nominell in der Unterzahl. Aber wir können euch helfen dabei. Also ihr könnt den Krieg sofort gewinnen, wenn die Amerikaner auf eure Seite kommen. Wir werden euch dabei unterstützen. Dafür bekommen wir dann von euch den Kriegseinsatz in Nahost, dass wir halt eben Palästina rauslösen aus der Verhandlungsmasse der späteren und ihr überschreibt das an uns. Und die Engländer haben gesagt, okay, das machen wir. Und daraufhin sind die Zionisten in Amerika vorstellig gewesen und haben dem Präsidenten gesagt, okay, komm rein in den Krieg, hier gibt es was zu gewinnen. Und der Präsident war damals Wilson, Woodrow Wilson, das war so ein Friedensfürst und der hat wirklich an den Frieden noch geglaubt und hat gesagt, nein, ich habe mich gerade wählen lassen mit dem Wort, ich halte Amerika aus dem Krieg raus und das meine ich auch so. Und dann haben sie ihn, wie bei der Lewinsky-Affäre und bei Marilyn Monroe, unter Druck gesetzt, mit Frauengeschichten, die hat er laufen gehabt. Und da gab es halt eben auch Briefe, die er geschrieben hat, Liebesbriefe, schmierige, die dann auch auf einmal auftauchten in zionistischen Händen, und die gingen dann zum Präsidenten und haben gesagt, das haben wir gerade gefunden, wir wollen damit nicht zur Presse gehen, es wäre schöner, wenn Amerika in den Krieg kommt. Und dann ist Amerika in den Krieg gekommen und hat den Krieg für die Engländer gewonnen. Die Engländer haben gleichzeitig die Balfour-Erklärung aufgesetzt, als Amerika in den Krieg eintrat, und haben in dieser Balfour-Erklärung, die an Lord Rothschild adressiert gewesen ist. Entschuldige, Wolfgang, ganz kurz. Deswegen auch diese verspätete Reaktion auf die Lusitania, also das ist ja erst, glaube ich, ein, zwei Jahre später als Grund dann angeführt wurde, dass Wilson erst nicht wollte und dann später doch einen Grund brauchte? Ja, es war aber nicht der Grund, das ist der Punkt. Also, man hat Wilson hinterher gefragt, ob die Lusitania der Anlass gewesen sei, in den Krieg einzusteigen, oder unter Umständen auch der deutsche U-Boot-Krieg, der auch immer wieder als Auslöser für das amerikanische Eintreten in den Ersten Weltkrieg gehandelt wird. Und er hat gesagt, nein, es hat beides nichts damit zu tun, es hat andere Gründe. Die anderen Gründe hat er aber nicht spezifiziert. Eben halt mit Grund, weil er ja selber kompromittiert war und in den Krieg gedrängt wurde. So, jetzt hast du dann die Situation, dass die Zionisten Amerika in den Krieg führen, und diese Aussage ist von führenden Zionisten auch getroffen worden nach dem Krieg. Sie haben das selber für sich reklamiert und haben aufgemacht und haben gesagt, wir zeigen euch, was damals gelaufen ist. Das haben sie nach dem Krieg dann gesagt, um die Engländer unter Druck zu setzen. Der Punkt ist der, wir sind immer noch 1917. Also, die Zionisten führen Amerika in den Krieg auf englischer Seite. Die Engländer haben nichts Besseres zu tun, als sofort im Heiligen Land vorstellig zu werden und da unten Palästina von den Osmanen abzuschneiden, als spätere Verhandlungsmaße in Versailles, also nach dem Krieg auf der Friedenskonferenz. Die Amerikaner und die Engländer besiegen Deutschland und es kommt zur Friedenskonferenz. Und auf dieser Friedenskonferenz sind dann natürlich die Zionisten sofort auch mit vorstellig geworden und haben den Engländern gesagt, okay, Deal, den haben wir gehabt, ein Handel. Wir haben euch den Krieg gewonnen, jetzt müsst ihr uns das geben, was wir haben wollten, und zwar Israel. Ihr habt die Balfour-Erklärung beim Kriegseintritt der Amerikaner öffentlich gemacht, und die ging an Lord Rothschild, und da stand drin, dass ihr diesen Krieg führt, damit Israel jüdisch wird, respektive das jüdische Volk in Israel präsent sein darf. Haltet euch jetzt da dran. Und die Engländer haben gesagt, was kümmert mich der Scheiß von gestern? Das wissen wir nicht mehr. Die haben sich nicht mehr erinnert, in Anführungszeichen. Die haben ihren Deal gebrochen. Daraufhin haben die Zionisten Druck auf die Engländer gemacht und haben begonnen, das englische Imperium unter Druck zu setzen mit den Kräften, die sie, mit den Lobbykräften, die damals schon stark gewesen sind. Ob das nun Banker waren oder ob das Wirtschaftsbosse waren oder ob das Verbindungen in den Medien waren. Auf jeden Fall haben sie das britische Empire unter Druck gesetzt und haben gleichzeitig die Russen eingespannt, um letztendlich eine scharfe Waffe, eine militärische, eine geheimdienstliche Waffe auf ihrer Seite zu haben. Das heißt, sie sind nach Russland gegangen, wo inzwischen Lenin an der Regierung war, und haben bei ihm vorgesprochen, man wolle einen Deal haben, dass die Komintern, also die Kommunistische Internationale, sprich das Programm der Russen zur der Sowjets, zur Sowjetisierung der Welt, nur gegen England gebündelt werde, um dort stark eingesetzt zu werden in Irland, in Ägypten, in Indien etc. Lenin hat gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Dann sind sie zu Trotzki gegangen, der hieß in Wirklichkeit Bronstein. Der Mann war Hebräer von seiner Geburt her. Und der glaubte seinen Ohren nicht zu trauen, weil das, was ihm da gegenüber trat, das waren natürlich nationalistische Kräfte und er war Internationalist. Also er hatte mit dem eigentlich relativ wenig am Hut und hat gesagt, ihr seid ganz andere Typen als ich. Dann haben sie gesagt, lass uns doch einfach die Kräfte bündeln, ihr habt doch auch was davon. Ihr bekommt letztendlich dadurch, wenn wir zusammenkämpfen, Staaten auf eure Seite und könnt sie sowjetisieren. Und dann ist dieses Bündnis tatsächlich zustande gekommen. Und in kürzester Zeit war Irland in Aufruhr, war Ägypten in Aufruhr, war Indien in Aufruhr und stand kurz vor dem Umfallen. Und das haben die Engländer natürlich gemerkt. Und die Engländer haben sich dann überlegt, was können wir machen? Und sie wussten, sie können den Zionismus nicht greifen. Sie würden, wenn sie ihn greifen würden, als Antisemiten angeklagt werden. Und zweitens ist der Zionismus ja eine nichtstaatliche Masse. Die ist unterirdisch. Das heißt, man kann die Burschen auch relativ schlecht finden. So, dann haben die gesagt, dann machen wir doch Folgendes, wir schlagen den Zionisten ihr Schwert, ihren Degen aus der Hand. Und das waren die Sowjets. Und daraufhin haben die Engländer versucht, eine Macht gegen die Sowjets aufzubauen. Und das haben sie gemacht mit den Polen zu Anfang. Das war 1921, 22, 23. Da haben die Polen eingesetzt, um gegen die Russen zu marschieren. Die Polen sind auch losmarschiert. Die hatten noch alte Rechnungen offen von früher, von den polnischen Teilungen. Und sind weit nach Russland vorgedrungen, sind dann aber wieder zurückgeschlagen worden. Und dann haben sich die Engländer gedacht, was machen wir denn nun? Also nicht die Engländer, aber die englischen Imperialisten haben dann gesagt, was machen wir denn nun? Und dann sind auf einmal die Nazis hochgekommen. Nachdem sie mit den Engländern Berührung gehabt haben, mit dem englischen Königshaus, mit den Imperialisten in England etc. Und die wurden dann hochgezüchtet mit einem Auftrag, gegen die Russen zu gehen. Als die Nazis entstanden, war klar, dass Deutschland, wenn Hitler einmal an der Macht sein würde, sich gegen Russland wenden würde. Und das ist all das, was Hitler ausmacht, ist der Wunsch, gegen Russland zu marschieren, um die Sowjetunion kaputt zu machen und sich aus der Verhandlungsmasse dann später die Ukraine rauszuziehen. Das war das Einzige, was er wollte. Alles drehte sich darum. Das wusste Stalin relativ früh, das wusste Lenin auch ganz früh. Schon als der Faschismus aufgestanden ist in Italien, da waren die Nazis in Deutschland noch eine zweite oder dritte oder viertrangige Kraft, hat Lenin das so gedeutet, dass er gesagt hat, der Faschismus ist aufgebaut worden als antisowjetische Kraft von den englischen Freimaurern und er hat die Freimaurerei in Russland verboten. Und viele der führenden Revolutionäre in Russland waren Freimaurer. Lenin selber. Und er hat sich in dem Moment, er hat gemerkt, was dort ablief für ein Spiel, dass die englische Freimaurerei als Teil des Establishments in England hier eine Kraft gegen sein Regime aufbauen würde und hat gesagt, okay, wir trennen uns hiermit von der Freimaurerei. Es darf kein Parteigenosse mehr Freimaurer sein. Und eine Woche später, das war seine letzte Rede, die er jemals gehalten hat, eine Woche später war er in Agonie und konnte kein Wort mehr sagen. Aber wie passt das denn zusammen, dass man ja auch sagt, dass genau diese Kreise auch den Bolschewismus aufgebaut haben? Ja, das passt einfach mit Prophetie zusammen. Das waren gerade die Warburgs wiederum die und das Bankhaus Kuhn, Löb und Co., wo die Warburgs ja bestimmt drin gewesen sind, die für den Aufbau der Sowjetunion gesorgt haben. Es war einfach bestimmt. Es gibt halt einen sogenannten Propheten, das ist Nostradamus. Nostradamus hat unheimlich viele Sprüche sich aufgeschrieben und uns hinterlassen, wo er in die Zukunft blickt. Und wenn man sich diese Vierzeiler anschaut, dann entdeckt man darin immer wieder Funken wirklichen Wissens, wo man sich drüber wundert. Man kann allerdings das nicht als Ganzes lesen, ganz einfach deswegen, weil er nochmal, also Nostradamus, diese Prophetien verschlüsselt hat und teilweise in sich umgestellt hat. Deswegen, du ahnst halt eben, der Typ hatte unheimlich viel drauf, aber du kannst es nicht hundertprozentig auf eine Achse legen. Das ist das Problem bei ihm. Allerdings hat er Briefe hinterlassen an einen imaginären Herrscher und an seinen Sohn. Diese sind nicht verschlüsselt, diese Briefe. Und in denen sagt er, wie er dazu gekommen ist, so klar in die Zukunft sehen zu können. Und da sagt er wörtlich drin, alles, was ich gesehen habe, das habe ich gesehen, weil ich die Bibel gelesen habe und die geheimen jüdischen Schriften dazu hatte, sprich die Kabbala. So, und er sagt in einem dieser Briefe, dass es in Russland am Ende der Tage, und er hat dann relativ, wie soll ich sagen, klaren, daterisch festlegbaren Begriff gebracht, wird es in Russland zu einem Regime kommen, das so und so viele Tage lang besteht. Und er beschreibt genau die Zeit von der Oktoberrevolution bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Genau. Okay. Ja, und wie passt das Ganze dann in dieses Bild? Also es gab ja zum Beispiel auch noch ein Havara-Abkommen, also man hat irgendwie ein Abkommen geschlossen, dass man sozusagen auch erstmal ein jüdisches Volk in Israel haben kann. Also wie gesagt, also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen, wie das alles ein bisschen zusammenhängt. Also Havara-Abkommen ist jetzt eine Sache, die ist gelaufen zwischen den Nazis und führenden Zionisten. Da drinne war auch das Bankhaus Warburg wieder komplett drinne. Bitte erinnere mich gleich nochmal in 3 Minuten dran, wenn ich da jetzt das vergessen sollte. Ich wollte die andere Sache noch zu Ende machen. Der Punkt ist, Hitler war eingesetzt gewesen, um die Russen platt zu machen. Du darfst eins nicht vergessen, 1923 haben die Franzosen, weil die Deutschen den Versailler Vertrag nicht hundertprozentig erfüllt haben, Da fehlten irgendwelche Telegrafenmaststangen. Sind sie einmarschiert nach Deutschland und haben uns hier richtig mal zur Sau gemacht. Dann kommt Hitler dran, 1933, und sagt, der Versailler Vertrag ist für mich sowas Ähnliches wie Klopapier. Und er hat sich genauso verhalten und sie haben ihm alles durchgehen lassen. Und das ist nun wirklich verdächtig. Das heißt also, er hat einen Auftrag bedient, der ihm vom Westen her zugesteckt worden ist. Und er hatte nichts anderes zu tun, als Moskau zu rippen und kaputt zu machen. Die Engländer haben sich gedacht, das war das, was sie im Grunde geplant haben, in dem Moment, wenn Deutschland von seiner Basis sich zu weit entfernt hat und ganz im Osten ist und dort gerade die Sowjetunion klein gemacht hat, dann kommen wir von Westen. Dann übernehmen wir Deutschland, vernichten den Nationalsozialismus und haben das bekommen, was wir haben wollten. Das war ihr Plan. Dieser Plan ist nur deswegen nicht aufgegangen, weil die Russen wiederum einen Vertrag, einen nicht veröffentlichten Vertrag, hatten mit den Amerikanern, respektive mit den Gruppen, die in Amerika das Sagen haben, CFR. Und CFR, Council on Foreign Relations, das sind die Leute, die von Warburg auf die Strecke gebracht worden sind. Von Warburg, das ist Rothschild. Die beiden Gruppen hatten sich geeinigt, bevor die Nazis entstanden waren, dass sie einen Popanz in Europa züchten würden, nämlich Hitler, der dann Europa mit Brand überziehen würde, sodass sie, sowohl die Amerikaner als auch die Russen, eine Begründung hätten, Europa zu überfallen, respektive zu befreien. Man kann es dann Befreiung nennen, weil der Faschismus ist ja ganz böse, da muss man ja im Grunde helfen kommen. Letztendlich war es eine Besetzung, es war imperial. Das ist der Punkt, wie der Zweite Weltkrieg gelaufen ist. Haavara ist eine andere Geschichte und hat mehr mit dem Zionismus zu tun, der an Hitler wiederum auch eigene Interessen gebunden hat. Der Zionismus war mit dem, was in der Weimarer Republik vor sich gegangen ist, natürlich überhaupt nicht einverstanden, weil das ein assimilatives Regime gewesen ist. Das heißt, es war ein Regime oder eine Regierungsform, die völlig aufgemacht hat, völlig liberal war, völlig demokratisch war und den Juden alle Möglichkeiten gegeben hat und gesagt hat, ihr seid gleich. Ihr seid unsere Brüder. Und das ist natürlich assimilativ. Das heißt, die Juden haben dann gesagt, wozu brauche ich im Grunde hier noch sowas Rückständiges wie Religion? Ich nehme mir die nächste Schickse aus der Familie Müller und heirate die. Und schon ist es dann vorbei mit dem ursprünglichen religiösen Judentum. Das ist dann weg. Und das war das, wovor viele Zionisten Angst gehabt haben und sich gesagt haben, wir müssen diese Entwicklung reversieren, bevor das jüdische Volk in Deutschland oder in Mitteleuropa ganz verschwunden ist. Und dann kam Hitler und als Hitler dran war, hat er sämtliche verschiedene jüdische Gruppen, ob es Linke waren, Demokratische, Liberale etc. pp., hat sie alle verboten, mit Ausnahme von den Zionisten. Das waren die einzigen, die noch agieren durften, die durften sogar noch ihre Zeitung verkaufen. Und in dieser Zeitung durften sie sogar noch ein bisschen gegen das Regime halt eben Stimmung machen. Die waren die einzigen. Also die deutschen Zeitungen durften das natürlich nicht mehr. Die waren total gleichgeschaltet. Aber beim Zionismus hat man eine Ausnahme gemacht. Und die Nazis haben dann mit den Zionisten zusammengearbeitet, was ja auch eine ganz logische Hintergründigkeit hat. Da trifft sich ein Zionist mit einem hochführenden Nazi. Und beide kommen überein, es wäre doch ganz gut, die Juden aus dem Land zu kriegen. Und zwar nach Israel. Und das war das Haavara-Abkommen. Da haben die beiden Kräfte miteinander gearbeitet, über das Bankhaus Warburg wiederum, die Juden in Deutschland für kolonialistische Zwecke in Palästina auszubilden und dann Schiffe runterzuschicken, wo sie dann halt außer Landes gebracht werden konnten, nach Israel. Tja, es ist wirklich, wirklich absolut spannend, dir zuzuhören. Das ist auch wirklich viele Informationen. Das wird auch wirklich eine hammerlange Sendung, zurecht. Kennst du dieses Zitat? Ich lese das mal kurz vor. Vielleicht auch zur aktuellen Geschichte. Eine wachsende Macht Russlands sage das Kommen des Messias vorher. Auf seiner Webseite überlieferte der Rabbi Lazar Brody kürzlich, dass Moschee-Sternbruch ein eng gehütetes rabbinisches Geheimnis enthüllt habe. Es geht zurück auf den Elia ben Salomon Salman, der oft von Gaon von Vilna genannt wurde. Seine Tora-Kommentare sind heute jüdische Standardwerke. Kurz vor seinem Tod im Jahre 1797 sagte er die Worte, die lange im kleinen Rabbinerkreis weitergegeben wurden. Zitat: Wenn ihr hört, dass die Russen die Krim eingenommen haben, sollt ihr wissen, dass die Zeit des Messias begonnen hat, dass seine Schritte zu hören sind. Und wenn ihr hört, dass die Russen die Stadt Konstantinopel, also ja, heute Istanbul, erreicht haben, sollt ihr eure Schabbatkleider anziehen und nicht mehr ablegen, weil es bedeutet, dass der Messias jede Minute kommen kann. Ja, mit dieser jede Minute, da haben sie sich ja bei diesen rassidistischen Gruppen. Also der Rebbe von Lubavitch, der hat x-mal schon gesagt, das ist jetzt die letzte Minute, die geschlagen hat, um halt eben, für meine Begriffe jedenfalls, seine Anhänger in Spannung und in Stimmung zu halten. Wiewohl, wenn man sich jetzt anschaut, was die verschiedenen ultraorthodoxen, hassidischen, endzeitgerichteten Rabbiner momentan schreiben, so sind sie sich für meine Begriffe relativ ähnlich, dass wir jetzt in die entscheidende Phase kommen, dass das jüdische Jahr 5777, was in diesem Jahr anbricht, die Juden haben ein bisschen verschobene Jahreszählung, die beginnen mitten im Jahr, dass das Jahr ist, in dem alle Entscheidungen passieren. Gog und Magog, Dritter Weltkrieg, Armageddon etc. Und sie sagen, das ist nicht nur halt eben diese dreifache Sieben, die sie in ihrer Jahreszählung haben, die entscheidend ist, sondern auch, dass es ein Jubeljahr ist. Die haben ja eine bestimmte Jahreszählung. Und Krim wird auch immer wieder genannt. Das ist genau richtig, ja. Das finde ich in mehreren, also ich könnte ja vermutlich jetzt 3 Dutzend verschiedene Artikel zuschicken von Rabbis, die entsprechend argumentieren momentan, ja. Also wie gesagt, das Zitat ist von 1797. Ja, also wenn der Goan von Vilna gebracht wird, dann ist es im Grunde auf jeden Fall für sämtliche okkult denkenden Juden Bullseye, also mitten reingetroffen, weil das ist einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Bibelausleger von früher. Aha, okay. Ich würde da gerne nochmal wegen dem Okkulten reingrätschen. Du hast eben nochmal die Kabbala erwähnt und aus der das Ganze halt resultiert oder wo es gelesen werden kann. Woraus resultiert denn die Kabbala und ist es alles Humbug? Hat das irgendwann mal aufgeschrieben, der sich das ausgedacht hat und dann wird es halt heute von Wahnsinnigen vollführt? Oder ist unsere Zukunft vorbestimmt? Was ist die Quelle der Kabbala? Also, wenn es jetzt vorbestimmt wäre und du implizierst ein klein wenig, dass es dort einen göttlichen Willen gäbe, dann möchte ich mich hiermit von Gott trennen. Ja, ich würde es nicht göttlich nennen, weil es muss das. Also, ich sehe Gott anders quasi. Also ich würde es nicht göttlich nennen, aber halt von irgendwem vorbestimmt, der irgendwie ja, als höher angesehen oder erachtet wurde zu der Zeit oder wie auch immer. Also ich bin da in dieser Frage auch, schau Boris, es gibt höhere Kräfte. Ja? Es ist nicht alles materiell. Ja? Es gibt halt eben eine höhere Welt mit Sicherheit. Also, auf jeden Fall, klar. Das haben wir vielleicht alle schon mal irgendwann mal gespürt und man muss kein Damaskus-Erlebnis gehabt haben. Ich hatte eins, aber der Punkt ist, es gibt solche Sachen, wo man denkt, wuff, was ist denn jetzt das? Ja. Also wir können das, also da möchte ich vielleicht mal, ich weiß nicht, ob du es kennst überhaupt, ich wollte mal einen Hinweis geben. Wir haben mit Frankie letztens eine Sendung gemacht über Remote Viewing. Remote Viewing ist quasi Hellsehen auf einer wissenschaftlichen Art. Ja, und das funktioniert halt. Also das kann ich bestätigen, weil ich es selber ausprobiert habe und auch 1000 andere. Also es funktioniert auf jeden Fall in gewisser Art und Weise. Also sowas wie Voraussehung, auch Nostradamus kann man ja als Hellseher oder was bezeichnen, der aber seinen Kram aus der Kabbala hat, ist die Frage jetzt, hat er es da gesehen? Also hat es da, stand es da geschrieben oder hat er das gesehen, als er dort die Texte gelesen hat? Also ich habe ihn so interpretiert, er spricht von den Funken der Erkenntnis, die ihn überkommen habe, als er die Bibel mit den Heiligen Schriften dort verbunden habe. Es kann dann in diesem Fall beides sein. Aber ich würde eher es so interpretieren, dass er halt tatsächlich diese Schablone auf die Bibel hingelegt hat und damit die Bibel lesen konnte. Dass es im Grunde dann wirklich eine Handlung gewesen ist. Ja. Der Punkt ist, was ich mich selber frage, ob das diese ständige Abfolge von Katastrophen, diese Massenvernichtung, diese Zwangsläufigkeit, die ja, wenn tatsächlich diese Runden, die die Okkulten in Anspruch nehmen und wo einiges auch aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen dafür spricht, dass es die gegeben hat, wenn die immer wieder so abgewickelt worden sind mit Sintflut, Sintbrand, dann frage ich mich, ist das nicht wirklich eine Bestimmung, die fast ist wie ein Blutkreislauf, wo irgendwie eine Entität, die wir nicht kennen, bedient wird, die es braucht, eine Energieform. Ich habe keine Ahnung, ich wundere mich selber darüber. Und wenn du dann halt eben die Bibel liest, halt das Wüstengleichnis von Jesus Christus, dann bekommt man wirklich mit der Angst zu tun. Das ist der Moment, wo Jesus in die Wüste geht und dann steht der Teufel vor ihm und sagt, komm mal auf den kleinen Hügel da oben hoch, lass uns mal ein bisschen runtergucken halt ins Land. Und dann stehen die beiden da oben und dann sagt halt der Teufel zu Jesus Christus, pass auf, da unten, guck mal her, all das kannst du haben von mir, ich gebe es dir, wenn du mal ganz kurz auf die Knie fällst. Und dann sagt Jesus Christus, das tue ich nicht, also ich weiß, dass du der Fürst dieser Welt bist, aber mein Reich ist von einer anderen Region, also vom Himmel. Nur in dem Moment, wenn Jesus Christus sagt zum Teufel, dein Reich ist die Erde, dann ist es so, dass die Frankisten und Satanisten letztendlich das Recht dazu haben, das zu tun, was sie hier tun. Und das ist wirklich beängstigend. Ja, aber da ist ja für mich, stellt sich dann die Frage, warum sind die einfach grundauf schlecht? Oder was ist deren Antrieb dahinter? Die müssen ja irgendwie, die denken doch, das, was sie machen, ist richtig. Ja, das denken sie auch. Und wahrscheinlich lesen die dieses Wüstengleichnis auch jeden Tag sich fünfmal durch, um halt eben zu sagen, okay, wir haben ja sogar von dem da oben halt eben, von der Lichtgestalt letztendlich, das Plazid bekommen, das zu tun, was wir tun. Ich würde nicht mal ausschließen, dass wenn die da ihre Riten abwickeln, dass die tatsächlich eine Energieform evozieren, dass die tatsächlich Macht bekommen. Ja? Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Also das ist eine gute Frage. Darum geht es ja im Endeffekt. Ist das alles Humbug oder was steht dahinter? Weil das würde ich definitiv auch nicht ausschließen. Also wenn man sich solche Sachen wie in der Medizinforschung Bruce Lipton oder auch andere anguckt oder an Fritz Albert Popp in den Biophoton, dann ist klar, dass da auch da physisch in der Medizin was als Fakt gibt, was nicht Materie ist. Genau. Also und die Frage ist, ist das einfach vorauszusehen? Also vorauszusehen, wie gesagt, wissenschaftlich, wir haben diese Sendung letztens gemacht, das funktioniert so. Und hellsehen, das gibt es irgendwo. Irgendwas kann man da auf jeden Fall wahrnehmen, was funktioniert. Die Frage ist jetzt, wie weit wird das genutzt und was machen die dann bei ihren Ritualen, zum Beispiel in Bohemian Grove oder sonst wo sie sich treffen halt und irgendwelche Rituale vollführen? Lass mich nochmal zurückgreifen. Der Punkt ist der, du hast unheimlich viele Schriften, die jetzt, was ich, Aleister Crowley beispielsweise, der wiederum halt eben mit Hitler zusammengearbeitet hat, Satanist. So, dann hast du halt eben unheimlich viele Schriften von den Buddhisten, ja, also Buddha-Anhänger haben, was ich, Myriaden von Büchern hinterlassen, genauso wie halt eben christliche Schriften Myriaden sind, ja. Nur alle drei Religionen lassen sich auf einen ganz, ganz kleinen Punkt reduzieren. Und zwar ist es beim Buddhismus ist Loslassen und das totale Sein im Hier und Jetzt. Total. Im Christentum ist es die Liebe und im Satanismus ist es das Böse. Alles andere kannst du dir streichen. Du brauchst das andere gar nicht. Du brauchst es null. In dem Moment, wenn es dir schlecht geht, ja, wenn du halt eben alleine bist, komplett, und die totale Liebe aus dir evozierst, das muss ja noch nicht mal ein Mensch sein, sondern einfach zu einem Kaktus oder einer Katze oder völlig wurscht was, dann wirst du in der Glückseligkeit ankommen. Und wenn du diesen Zustand prolongierst, dann kommst du im Himmel an. Das ist hundertprozentig sicher. Und das ist das Gleiche beim Buddhismus, dass wenn du komplett loslässt, dann kommst du im Himmel an, du kannst gar nicht anders. Und das Gleiche ist es halt eben, wenn du abgrundtief böse bist, dann kommst du beim Teufel an, das geht gar nicht anders. Also ich sehe das, ich sehe da ganz quasi einen Kontrast zwischen Feinstofflichkeit, also Liebe, wie du es nennst, und Materie. Materie verdichtet. In dem Moment, wenn du böse bist, machst du halt eben eng. Und deswegen verdichtest du dich im Grunde auch nicht nur als Körper, sondern auch im Geist. Und du wirst halt eben zu dem, zu einem richtigen Diamanten. So hart wirst du. Ja. Während halt eben dieser Auflösungsprozess, dieses verbrüdernde geistliche Element hast du dann halt eben in den anderen beiden Religionen, wo du halt eben dich, wo du zerfließt in Lust und Liebe. Also in Liebe, nicht in Lust. Ja, aber nochmal auf die Riten zurückzukommen. Meinst du, dort wird durch, wie gesagt, irgendwelche Rituale oder sonstiges, wird Energie gezapft quasi, um Dinge umzusetzen? Das würde ich, glaube ich, nicht unterschreiben wollen, aber ich glaube, vielleicht haben Sie das Recht auch nicht dazu. Ich glaube, dass Sie allerdings, dass Sie tatsächlich in direkte Verbindung gehen können mit diesem anderen. Also du, wie gesagt, also du kannst mit totaler Liebe kommst du in den Himmel, du kannst es erleben. Das ist völlig verrückt, das geht aber. Das ist ganz einfach. Du musst einfach nur bedingungslos lieben. Der Punkt ist aber, wenn du das kannst, dann ist das andere auch möglich. Dann kommst du ganz woanders an. Und ich denke mal, dass die ihre Führer denn auch sehen. Ich denke mal, die werden in dem Moment mit Macht gefüllt und mit direkter Begegnung. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, ja, mit direkter Begegnung. Weil die Leute müssen ja ein Stück weit auch in dem gehalten werden. Das heißt, sie müssen auch Beweise bekommen für, dass sie auf ihrem Weg bleiben. Wie kann es sein, dass halt eben eine Anhängerschaft von, was ich, 100.000, 200.000 Leuten oder gar mehr solche Dinge tut, ohne dafür einen direkten Credit zu bekommen. Es kann ja keinen Spaß machen, da kleine Babys zu opfern, wenn dafür nicht direkt was zurückfließt. Und ich glaube, dass tatsächlich in diesem Moment, wenn sie es tun, etwas passiert, was ihnen beweist, dass sie einen Credit bekommen. Ja. Wolfgang, ich hab da stellt sich noch mal eine Frage. Also die Kabbala wird ja auf das Alte Testament angewendet, ist das richtig? Ja. Also ausschließlich auf das Alte Testament. Ja. Wenn ich mir das Alte Testament so anschaue, also da wird ja auch viel von Opfer, Blutopfer, Inzest, also auch die schlimmsten Sünden eigentlich werden dort ja auch beschrieben. Also für mich stellt sich ja die Frage, ist es wirklich Gottes Wort, wenn, also ich glaube nicht, dass Gott es, wenn er sein Wort verkünden würde, seine Botschaft verkünden würde, würde er sie doch nicht verschlüsseln, also dann würde es doch eigentlich jedem zugänglich sein sollen, also er liebt doch die Menschen, also dann würde er sie doch nicht noch extra verschlüsseln, sodass man nur mit einem gewissen Code sozusagen dann noch eine zweite, eine zweite Schicht lesen könnte oder so, also das ist für mich dann vielleicht nicht, also ist es wahrscheinlich nicht, die Worte sind dann wahrscheinlich nicht Gottes Worte oder halt eines anderen Fürsten, ja? Nein, also wenn du dir halt das Alte Testament durchliest, gerade die Bücher Mose, dann hat das nichts, es hat was sehr Kämpferisches, sagen wir es mal ganz wertfrei. Also es ist teilweise sehr befremdlich. Da ist ein eifersüchtiger Gott, ein rächender Gott, der seinem Volk auftragt, andere Völker nicht nur vor sich herzutreiben, sondern sie auch zu vernichten, bis ins jüngste Glied hinein, etc. pp. Also das ist nicht der liebende Gott, der bei Jesus im Neuen Testament zu sehen ist. Das sind für meine Begriffe zwei verschiedene. Nun kann man das so auslegen, dass das Judentum seinerzeit, wie soll ich sagen, als Volk Kämpfer auszuhalten hatte und sich diese Religion zu eigen gemacht hat, um halt eben in einem Kampf bestehen zu können. Das kann natürlich sein. Das hatten wir im germanischen Raum auch so gehabt. Wir hatten halt eben dann unsere Kriegsgötter und haben den ganzen europäischen Kontinent überrannt mit diesem Geist im Hintergrund. Das hat also im Grunde eigentlich viel geholfen. Das Gute ist daran, dass wir das überwunden haben und dass das Judentum, das Mainstream-Judentum, das auch überwunden hat, die haken sich da nicht an solchen Textstellen fest. Das tun allerdings die Hasidim. Die sind da in dieser Auserwähltheit, die nahezu rassistische Züge anbekommen kann und in diesem belligeranten, kriegerischen Ton wesentlich eindeutiger, als es die Mainstream-Juden sind. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Du hast, wie gesagt, veranlagt im Alten Testament das, was durch die Deutung bei den Hasidim noch wesentlich überhöht wird und dann auch tatsächlich in Blutriten Einzug hält. Ich kann dir nicht mehr sagen, wer jetzt, wie der Name gewesen ist, ist der Sohn des italienischen Chefrabbis, der in Rom seinen Hauptsitz hat, hat vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, dass diese Blutriten und diese satanischen Gegebenheiten, die man den Juden immer wieder nachgesagt habe und ihnen immer wieder vorgeworfen habe, wo unsere Medien ständig sagen, sowas ist völliger Bullshit, das hat keine Begründung. Er hat gesagt, und der Mann ist nun wirklich nicht nur der Sohn des italienischen Chefrabbis, sondern der ist auch noch Theologe, der hat gesagt, tatsächlich gibt es innerhalb des Judentums Gruppen, die das ausführen. Und es hat sie immer gegeben. Und er spricht nichts anderes als Frankisten und Hasidim. Nun kam hier gerade eine Anmerkung auch aus dem Chat von befreundeten Kanal Cluster Vision Mach 2, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Liebe Grüße an den Klaus an dieser Stelle. Er sagt, das Alte Testament ist nicht verschlüsselt, die Kabbala ist ein babylonisches Zauberbuch. Ich würde das nicht mal so ausschließen wollen. Wie gesagt, Chaldea ist durchaus, also ein Mittlerer Osten ist durchaus ein Raum, wo die Sache herkommen dürfte, ja. Aber ich habe keinen direkten Nachweis dafür. Aber es ist doch auch schon, aber irgendwie trotzdem, dass irgendwie die Botschaft des Alten und des Neuen Testaments doch irgendwie auch wirklich gegensätzlich sind. Ja, ist sie auch. Und deswegen ist es ja so gewesen, dass Jesus Christus zu den Eliten des Judentums im Anfall von höchster Wut gesagt hat, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr seid nicht von meinem Vater, der der Liebe ist, sondern ihr seid von einem anderen. Also muss man da auch nochmal unterscheiden, also das Alte Testament und der Talmud, das sind nicht das Gleiche, oder wie? Das Alte Testament ist jüdisch und der Talmud ist auch jüdisch. Der Talmud ist im Grunde eigentlich eine Auslegung des Alten Testaments von jüdischen Gelehrten. Ah, also eine Interpretation sozusagen. Genau. Okay. Da, wenn du dir den Talmud durchliest, dann ist dann nochmal das, was man im Alten Testament findet, überhöht und überspitzt. Da gibt es halt eben dann wirklich auch Textstellen, die geradezu haarsträubend sind und die dann aber auch von diesen Rabbinern knallhart vertreten werden. Dafür ist das Judentum dann auch im Mittelalter schwer angegriffen worden. Ich habe mich dann auch teilweise gefragt, ist es dann auch absichtlich gewesen, dass der Talmud so überzogen hat mit seinen Ausdrücken und seinen Verwünschungen des Christentums etc. pp., um das Judentum in seine Entität zu stützen. Weil du darfst ja eins nicht vergessen, das Judentum ist ja unter die Völker verstreut worden und die Gefahr der Assimilation war die ganze Zeit da. Und wenn du kein eigenes Vaterland hast oder zumindest eins, auf dem du siedeln kannst, wo du Grenzen hast, die dich schützen, dann bist du natürlich durch die Assimilation in die Aufnahmekulturen ausgesetzt. Das heißt also, das Volk hätte sich normalerweise in 200, 300 Jahren vermischen müssen. Hat es aber nicht. Warum nicht? Weil es den Antisemitismus gegeben hat. Das heißt, von außen kamen dann diese Schäferhunde immer wieder auf die jüdische Herde und haben gebissen, haben gebellt. Dadurch haben sich die Juden wieder immer wieder zusammengezogen und sind auch in ihre Ghettos reingegangen, um unter sich zu sein. Und die Schäferhunde, die Antisemiten, bedienten damit genau das, was die jüdische Führung brauchte und wollte. Sie wollten ja ihr Volk zusammenhalten. Ich behaupte jetzt hiermit nicht, dass sie wollten, dass halt die Antisemiten beißen würden. Aber sie brauchten es. Und von daher würde ich denken, dass es mit Sicherheit einige Rabbiner gegeben hat, die extra Spitzen in den Talmud eingebaut haben, um die Entfremdung zwischen den Christen und den Juden besonders stark zutage zu bringen. Zutage treten zu lassen. Gott in den Himmel. Tja, na gut, wir sind ja nur schon auch über 3 Stunden auf Sendung. Ja, Boris, du hast noch weitere Fragen gehabt? Ja, wir sind jetzt ein bisschen abgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. So, ja, wir waren bei alles Humbug, dass es halt da irgendwas gibt oder geben könnte, irgendwelche Kräfte, die da aktiviert werden könnten. So weit waren wir. Ja. Und das ist die Frage halt eben. Ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen wollen, dass die Leute Beweise dafür bekommen, dass ihr Oheim, dem sie da opfern, tatsächlich existiert. Wenn sie das machen würden, es passiert überhaupt nichts, dann mache ich das vielleicht einmal, wenn ich besonders pervers bin, 2-mal. Und dann denke ich mir, was soll das Ganze hier? Und da sind auch Leute dabei, die eigentlich, wie soll ich sagen, nicht dafür gebrauchsfähig werden. Das sind ja nicht alles Perverse. Ich meine, okay, ich weiß, dass es da diese Meinung gibt, dass es in der Elite wirklich durchgeknallte perverse Persönlichkeiten gibt und dass die da auch hingeführt werden, dass die auch typisch dafür sind, Macht zu ergreifen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich auch diese Beweise gibt, die die Leute halt eben zu dieser Macht führt. Dass sie sagen, okay, die ist real, die kann ich erleben. Und den anderen, den kann ich unter Umständen vielleicht gar nicht so richtig sehen. Die gute Seite. Weil die gute Seite auch weit entfernt ist. Wenn das, was die Bibel schreibt, stimmt, dann ist die gute Seite auch tatsächlich weit entfernt. Und was wir hier momentan erleben, ist ja natürlich ein Abgleiten unserer Kultur. Ich würde dem Frank halt eben nicht beipflichten, indem was er sagt, dass die Zeiten besser werden. Ich glaube, sie werden schlechter. Ich finde, dass sie immer weiter schlechter werden. Und das entspricht genau dem Programm der politisch aktiven Rasse, dem und der Satanisten und der Frankisten. Aber ich finde auch, dass sie besser werden. Guck mal, bei dir doch auch. Du hast früher Jobs gehabt. Fandest du die Jobs früher, die du früher gemacht hast, diese eher Mainstream-Jobs, besser als das oder wichtiger, essentieller als das, was du heute machst? Nein, weil ich ja nicht das sagen konnte, was ich gedacht habe. Nur der Punkt ist, ich kann nicht sagen, was ich denke. Und hilft es mir? Nein, es hilft mir überhaupt nicht. Also ja gut, das ist ein ganz zäher Prozess. Das kann man, das ist ja nicht von heute Tag auf Nacht, ne? So, ja, mal sehen. Aber ich denke auch, dass es wird viel schlechter, aber es wird auch viel besser. Also ich denke mal auch von diesen Konzepten, wo du redest, diesen kleinen Gemeinschaften, ich meine, da sollte es auch im Endeffekt wieder hingehen. Es sollte regional, also es sollte, na klar, auch global weitergehen, die Kommunikation unter den Völkern, unter den Menschen, aber nicht der Globalismus, der hier abgeht, aber es sollte auch regional wieder fester werden. Ne, definitiv. Und da gibt es ja auch diese Konzepte von diesen Landwohnsitzen in Russland oder hier in Deutschland gibt es halt auch so einige Vereine oder Dörfer, die das auch schon machen, so auch mit autarker Energie. Und ich denke, das entwickelt sich doch dahin. Also dahin wird es auf jeden Fall gehen. Die meisten, die ich kenne, die nach Lösungen suchen, enden da irgendwann. Man braucht kleine Gemeinschaften, wo man autark ist, wo man alles untereinander gut ist. Ja, Boris, da sind wir jetzt wieder, also wenn wir jetzt nicht noch ein paar Fragen haben zu dem anderen endzeitlichen Geschehen und so weiter, würde ich gerne wieder zurückführen, auch da haben wir schon mal kurz angesetzt, weil du es auch gerade ansprichst, bei der Siedlergemeinde, weil das würde jetzt nach deinen Ausführungen gut passen. Habt ihr noch Fragen in diese Richtung? Weil sonst sind wir da so ein bisschen durcheinander, weil wir das Thema halt schon mal angefangen haben und leider nicht weiter vertieft haben. Eine verbindende Frage dazu wäre halt nochmal, wir haben ja gesagt, oder du hast eben nochmal bestätigt, dass die Politik generell auch in den USA Richtung Sozialismus gehen wird, würde, könnte, oder wie hast du es ausgedrückt? Wenn halt wird, eben, momentan. Nein, es kommt drauf an, wenn Bernie Sanders nun gewinnt, dann ja. Unter Obama ging sie ein Stück weit in diese Richtung. Dieses Kommunismus-Sozialismus-Ding würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben, ehrlich gesagt. Ich habe auch keine Ahnung, was die am Ende so richtig planen. Was ich durchblicken kann, ist, dass sie einen Weltstaat planen, wo es dann keine Grenzen mehr gibt und alles mehr oder weniger einer Zentralobrigkeit in Jerusalem unterstellt ist. Das kann ich erkennen, mehr aber auch nicht. Ja, okay, sagen wir mal, es könnte in Richtung Sozialismus gehen. Was wäre denn aus deiner Sicht ideal? Ich meine, du hast dich mit Oliver unterhalten, du hast dich mit vielen anderen unterhalten, was wäre in deine Richtung, was wäre politisch gesehen oder wie müsste sich hier die Welt miteinander abgeben, was wäre da ein System oder gibt's da, hast du einen Ismus, den du hast oder wie würdest du dein System betiteln und beschreib's doch mal irgendwie. Ja, mein System wäre Peronismus wahrscheinlich, da würde jetzt der Oliver wahrscheinlich im Dreieck springen. Was ist das? Das ist das, was die Argentinier aufgestellt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben im Grunde den Nationalsozialismus seiner negativen Sachen entkleidet. Also da, soweit ich weiß, gab es keinen Antisemitismus. Vielleicht gab es ihn stellenweise, aber das war auf jeden Fall nicht Teil der Parteiprogrammatik. Es gab keine kriegerische Auslegung, es gab keinen Rassismus in dem Sinn. Nein, überhaupt gar keinen. Was die gemacht haben, ist, die haben ein ganz oder recht kluges System des Nationalsozialismus aufgegriffen. Und zwar ist es dieser totale Staat. Das heißt also, du hast eine Partei, die den Staat führt und oberhalb der Partei darf nichts sein. Das ist bei uns heute nicht der Fall. Das heißt, unsere politische Nomenklatura, die wir meinen, gewählt zu haben und wo wir meinen, dass die unseren Auftrag erfüllen, die hängt ja wiederum an Strippen, die oben drüber sind, also Lobbyismus. Oder die hängt an Geldinteressen, die hängt an verschiedenen Eliten. Und diese Eliten sind dem Peronismus nicht anerkannt worden. Die haben gesagt, okay, es gibt oberhalb von uns nichts. Wir haben eine Vertreterschaft, das Volk wählt sich eine Vertreterschaft, da oben drüber ist aber nichts. Das heißt also, die Wirtschaft und die Lobbyismen werden eingestampft. Und es gibt nur die Interaktion zwischen der Führung und dem Volk, das war's. Und das ist eine recht kluge Entscheidung gewesen, das zu machen. Und sie haben auch einen dritten Weg gefunden zwischen dem Amerikanismus und dem Sowjetismus, also dem Kommunismus. Schau dir den Kommunismus an, du hast im Kommunismus eine Führung, die das Volk dazu verpflichtet, komplett den Parteistatuten zu folgen. Das heißt also, du hast sowohl im wirtschaftlichen Sinne, wo du, wenn du arbeitest, wenn du im Beruf bist, dem Staat zu folgen und hast auch gar keine Möglichkeit, privat zu arbeiten. Und wenn du dann halt eben anschließend in die Freizeit kommst, dann musst du dann halt eben bei der FDJ noch mitmachen oder bei irgendwelchen staatstragenden Unternehmen. Zumindest wirst du dahingehend erzogen. Das heißt, du hast gar keine Freiheiten, überhaupt keine. Du wirst komplett erdrückt. Das ist der Sowjetismus, das ist der Kommunismus. Wenn jemand da abhauen wollte und irgendwann rübergemacht hat in den Westen, am besten gleich nach Amerika gegangen ist in den 40er, 50er, 60er Jahren, dann ist er erfroren, weil nämlich da genau das gegenteilige System funktioniert hat. Sprich halt eben völlige Freigabe. Mach, was du willst. Wir kümmern uns nicht um dich. Wir kümmern uns weder sozial um dich und beruflich kannst du tun und lassen, was du willst, meinetwegen. Und du wirst nirgendwo aufgefangen. Es gibt kein Nest in der Gesellschaft. Und das, was halt die Peronisten und die Nationalsozialisten in dem Fall gemacht haben, war zu sagen, wir machen ein Mittelding. Das heißt, wir geben den Leuten Freiheit im Wirtschaften, allerdings nur dem Mittelstand. Das heißt, den Mittelstand und den unteren Stand, den wir nach oben heben wollen, in den Mittelstand, denen geben wir alle Freiheiten. Aber ganz oben, die Superreichen, die Banker, die Großindustrie, die verstaatlichen wir, weil wenn die zu stark werden, dann beeinflussen die die Politik. Und das ist für meine Begriffe eine relativ gute Angelegenheit. Das Problem dabei ist, dass halt diese Systeme, auch noch der Peronismus, dazu tendiert haben, einen allgemeinen Gültigkeitsanspruch für das ganze Land zu erheben und zu sagen, okay, wir sind die Befreier. Und das haben ja immer alle Revolutionäre gemacht. Die haben sich für die Besten gehalten, haben gesagt, wir haben jetzt gerade die Brandfackel in der Hand und alle anderen haben zu schweigen. Und das ist das Problem, was durchaus auch richtig gesehen wird von den Libertären oder von Janich, der dann sagt, okay, wir haben im Grunde eigentlich immer eine Diktatur der 51% gegen die 49. Das stimmt. Und das ist im Grunde falsch. Ist, wenn du ein besseres System hast, wo ich meine, der Peronismus hatte es, musst du trotzdem den Menschen noch die Möglichkeit geben, wie soll ich sagen, einen Ausweg oder eine Wahl zu haben. Das heißt, ich würde dann praktisch einen Staat aufbauen nach einem peronistischen Grundkonzept, wie es früher mal war, unter Evita Peron und ihrem Mann, und würde dann aber in die Peripherie kleine Entitäten bauen, so Mini-Kantone, die dann nach einem komplett eigenen System funktionieren, die dann auch autark sind, autonom sind, wo du dann praktisch eine kleine Gemeinde oder eine Region hast, die ist meinetwegen kommunistisch, daneben eine libertäre, daneben eine, was ich, braune, grüne, schwarze, völlig egal was, sodass du da eine Wahlmöglichkeit hast, dass du sagst, ich mir gefällt das jetzt hier nicht in dem Großraum, ich gehe in den kleinen, du hast eine Abstimmung mit den Füßen und der Großraum kann dann immer auf die kleinen Räume gucken und gucken, okay, was machen die gerade richtig, wovon prosperieren die, welcher Staat bekommt am meisten Zuspruch, ich müsste mich jetzt dahin lenken, das ist genau mein System. Also oben eine Führungsschicht quasi, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Führungsschicht, und darunter quasi alles selbst organisiert. Wolfgang? Oh, Wolfgang ist weg. Ich dachte schon, ich höre nichts mehr. Wolfgang, bist du noch da? Nee. Ist er raus aus dem... Da ist er wieder. Ach so. Da ist er. Du warst weg. Wolfgang, hörst du uns? Oh, spinnt das Skype jetzt gerade? Ja. Warten wir noch mal einen Moment. Wir haben gerade Wolfgang per Skype verloren. Wolfgang, bist du da? Irgendwie klappt das momentan nicht. Aber faszinierend, ihm zuzuhören. Ja, vorhin hat irgendeiner im Chat geschrieben, so der Mann müsste mal so Professor an der Uni sein oder so einen als Lehrer zu haben. Ja, das wäre es mal gewesen. Ja. Großartig, ihm zuzuhören, oder? Ja, auf jeden Fall eine große Masse an Informationen und Zusammenhänge. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich die Sendung auch 3-4 Mal hören, um dort überhaupt nochmal diese ganzen Dinger aufzuarbeiten, die Wolfgang da so angesprochen hat. Aber es wird ja sozusagen, also das Konzept ist ja erkannt. Ja, es gibt also eine Elite, die sozusagen ja, nicht unbedingt das Beste für uns will, wenn man das so auch am aktuellen Zeitgeschehen messen kann. Ja, jetzt haben wir den Wolfgang leider verloren. Ja gut, aber er hat ja mal seine grundlegende gewünschte Struktur so mal beschrieben. Wie seht ihr beide das da? Vielleicht könnt ihr mal zu seiner Struktur mal eure darlegen. Ja, also ich hätte gern Wolfgang natürlich auch dazu noch gerne ein paar Fragen gestellt, die ich hier noch auf dem Zettel habe. Da sind wir leider ein bisschen von abgekommen. Über sein neues Projekt, die Siedlergemeinde. Also wie er sich das vorstellt, da übernimmt er ja natürlich auch vieles von dem, was er jetzt gerade erzählt hat. Aber ich hoffe, dass wir ihn noch mal jetzt reinbekommen hier. Sodass, ja, hier bin ich. Wolfgang, bist du da? Ja, ich war komischerweise auf einmal rausgeflogen. Ich wundere mich auch darüber. Ja, okay. Also wie gesagt, also ich hatte das so dargestellt, halt eben, dass es einen Großraum gibt, in dem die Eliten abgeschafft sind, wo ich glaube, einer von euch hat das auch gebracht gehabt, auch die Parteien nicht mehr die Rolle spielen, die sie heute spielen können, wo eine direkte Demokratie stattfindet, wo der Mittelstand oder die Durchlässigkeit in dem Mittelstand groß ist und der Mittelstand halt eben viel mehr seine Interessen wahrnehmen kann, weil er ist für meine Begriffe antreibend für die Entwicklung eines Landes und wo es halt eben kleine Entitäten gibt, die nach einem ganz anderen Prinzip leben und wo man sich gegenseitig befruchten und bereichern kann. Ja, dann lass uns doch mal zum vielleicht letzten Teil der Sendung auch noch mal ein bisschen über deine Siedlergemeinde sprechen. Wir haben ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, wir haben ja darüber schon ein bisschen angefangen, aber vielleicht kannst du uns noch mal was erzählen. Also wie soll das funktionieren? Also wie wird diese Infrastruktur deiner Kommune, die du dir vorstellst, aussehen? Also wir wollten ja ein bisschen auf die Unterschiede zu anderen Konzepten, die es da ja auch schon ewig gibt und immer wieder auseinanderbrechen. Also wie sieht da dein Konzept aus, dass du sagst, okay, das wäre eine Möglichkeit, in einer guten Form zusammenzuleben? Also ich halte es für am wichtigsten, dass du mit einem Aussteigerprojekt grundlegende Fehler verhinderst, die bisher immer gemacht wurden. Das waren immer die gleichen. Die Aussteigerprojekte oder Utopias, die gebaut wurden, die orientierten sich entweder jetzt zum Beispiel an einem Guru und der hat die Leute bestimmt bis ins kleinste Glied. Und das ist natürlich falsch, weil das engt ein. Es gibt aber auch dann halt eben andere Gruppen, die es anders gehandhabt haben, auch wieder einen Fehler, indem sie komplett aufgemacht haben und jeden Tag sich die Stuhlkreise hingestellt haben, wo dann halt eben den ganzen Tag über diskutiert wurde und 5 Minuten gearbeitet. Das heißt also, da ist auch überhaupt nichts zustande gekommen. Oder du hast ein System, wo die Menschen kommunitär gebunden waren. Das heißt, also sie haben alles miteinander gemacht. Das heißt, sie sind miteinander in die Pofe gestiegen, also ins Bett, oder sie haben miteinander gearbeitet und sie haben miteinander, Sport gemacht. Das heißt, du wirst wahnsinnig, weil du gar keine Privatsphäre mehr hast. Und mein Konzept ist eigentlich gar nicht meins, sondern das ist eine Abbildung dessen, was wir 1000 Jahre in Europa wunderbar gehabt haben. Das ist das Dorf. Das ursprüngliche Dorf, wie es mal gewesen ist und wie es bunt und reichhaltig gewesen ist, wo alles da war, von der Windmühle bis sonst wohin. Also nicht nur halt eben dann auch romantisch, sondern halt eben auch bereichernd durch die Einkaufsmöglichkeiten, die wir heute nicht mehr haben. Die sind vorbei, weil der Kapitalismus zu einer Zentralisierung geführt hat, dass du dann irgendwann, eine Shopping-Mall dort gehabt hast oder einen Supermarkt, der die ganzen Läden dicht gemacht hat und ruiniert hat. Und so sieht es dann inzwischen auch schon an den Peripherien der großen Städte aus, bei mir zum Beispiel auch. Ich habe hier bei mir direkt um die Ecke, 3 Supermärkte, auf einer Straße, auf einer. Es gibt nicht einen einzigen Laden mehr, mit Ausnahme von einem Alkladen und einem Zigarettenladen. Das tut mir beides recht gut, aber das reicht nicht aus, das ist nicht schön. Und wenn du jetzt wieder zurückkommen willst zu der Produktvielfalt und der Intensität des Lebens, die ja auch verloren geht durch den Superkapitalismus, der immer wieder neue Waren, die man gar nicht braucht, herstellt, wie zum Beispiel iPhones und Handys und solche Sachen. Ich meine, hey ihr drei, geht mal morgens irgendwie in die U-Bahn rein, da seht ihr die ganzen Kids, wie sie halt eben nichts anderes tun, als ins iPhone reinzugucken oder zu telefonieren. Die reden nicht mehr miteinander, sie sind nicht mehr kommunikationstauglich. Das ist miserabel. Und um das wieder zu reversieren, musst du für meine Begriffe wieder das machen, was halt eben das alte Dorf gemacht hat. Und die Produktvielfalt anbieten, die kannst du aber auch nur abschirmen nach außen, dass sie halt eben dann auch wirklich überlebensfähig ist, wenn du eine eigene Währung hast. Und das ist auch wieder ein Punkt, den die ganzen Aussteigerprojekte falsch gemacht haben, mit ganz wenigen Ausnahmen, vielleicht 3%, dass sie keine eigene Währung gehabt haben. Du brauchst aber eine. Und zwar eine, die nicht mit außen handelbar ist, also umtauschbar ist. Hast du eine, die mit außen umtauschbar ist, dann wirst du in dem Moment, wenn draußen etwas passiert, mit deiner Währung genauso leiden. Hast du sie allerdings nicht umtauschbar, dann bist du komplett autonom und autark. Und das ist gut so. Weil wenn du halt eben eine Produktvielfalt haben willst und die Menschen wieder zurückführen willst in das ursprüngliche, in das schöne Leben, das Bereichernde, dann musst du dich für meine Begriffe, wie gesagt, in so eine Entität mit eigener Währung zusammenfinden. Das ist das, was wir machen wollen. Also so, dass man sich auch unabhängig macht sozusagen von äußeren Einflüssen. Das heißt, es müsste schon eine größere Gemeinschaft sein. Also du sagen wir mal, also es gibt wieder halt einen Bäcker, einen Schuhmacher, einen Tischler, einen Kneiper. Ein Landwirt muss es ja geben, weil irgendeiner muss ja irgendwie auch Getreide oder für die Versorgung da sein. Also da kann man ja auch nicht dann irgendwann mal in die nächste Stadt oder den Supermarkt fahren. Oder wie stellst du dir das vor? Wie viel, also das ist ja schon eine ganze Menge, die du da an Leuten bräuchtest. Also was gibt es da so ein Break-Even, wenn er starten kann? Also wie viele Leute müsste man da ungefähr haben? Du brauchst 50 Parteien, die ganzen Berufsstände, die nötig sind, abdecken. Es geht dann wirklich auch bis zur Windmühle raus, wie gesagt, oder Schuster und teilweise auch Berufe, die wir inzwischen nicht mehr haben. Die sind so unter die Räder gekommen, der Globalisierung, weil wir ja alles outgesourced haben. Die meisten Produkte, die du halt im Supermarkt bekommst, die kommen aus Fernost oder aus Südeuropa oder sonst woher, wo es halt eben billiger ist, teilweise Kinderarbeit. Deswegen sind die Sachen günstig und billig. Allerdings ruinieren sie halt eben hier die Vielfalt der eigenen Herstellung. Wenn da diese Zulieferwege einmal abreißen, dann sehen wir ganz alt aus. Da können wir viele Sachen nicht mehr machen. So, und wenn du das in deinem eigenen Dorf, in deiner kleinen Zelle verortet hast und schaffst dort Autarkie, dann schaffst du mit der Autarkie auch die Autonomie. Du bist automatisch dann autonom. Das Problem wiederum bei vielen Neuprojekten, Aussteiger-Neuprojekten ist, also gerade im rechtsgewirkten Raum, FITZIG etc., die sagen, wir machen erst die Autonomie und das ist dann gleichzeitig die Autarkie. Stimmt aber nicht, überhaupt nicht. Weil ich meine, du kannst eine Autonomie erstens mal gar nicht proklamieren, wenn du nicht autark bist, das ist ja Nonsens, weil du bist ja nicht autonom. Das heißt, du greifst direkt mit deiner Behauptung, autonom zu sein, was du nicht bist, den Staat an und der Staat macht dich dann fertig und zieht ja halt eben dann den Hermelinpelz wieder aus. Und das ist witzig passiert. Und deswegen geht es bei uns genau den anderen Weg herum halt eben. Es ist das Wichtige, erstmal wirtschaftlich eigenständig zu sein und vor allen Dingen, es kommt dazu, auch dort beruhigt zu sein. Was wir hier draußen haben im Superkapitalismus ist, dass der Mensch im Hamsterrad ist und rennt und rennt und rennt. Das heißt immer schneller, schneller, lauf schneller, du brauchst noch mehr Geld, du brauchst dies, du brauchst jenes. Und wir wollen halt eben zurückkommen auf eine gleichartige Behandlung, dass es heißt, okay, jeder Beruf ist gleich viel wert. Wenn ich jetzt, was ich den Arzt nicht habe, dann gehe ich unter Umständen drauf. Und wenn ich halt eben morgens meine Brötchen nicht habe und kein Brot habe und nichts zu fretten, dann gehe ich genauso drauf. Also die sind alle gleich. Ja? Ich brauche jeden Berufsstand mehr oder weniger gleich. Ich brauche auch Kleidung, das ist auch wichtig, sonst erfriere ich. Also die Berufe müssen gleichartig behandelt werden und müssen auch gleich gerecht bezahlt werden. Das heißt, sowas wie so ein Marktgedanke kommt da nicht auf, also wenn du alle gleich bezahlen möchtest, also dann muss es ja irgendwie auch ein Maß geben, was angesetzt wird, was gewisse Sachen wert sein werden, also sprich eine Arbeitsstunde oder etwas, was produziert wurde. Das heißt, es gibt, oder wird es da auch sowas wie einen Markt geben, also wie stellst du dir das vor? Doch, den Markt würde ich schon noch haben wollen. Also der Punkt ist, dass es sich ja nicht widerspricht, dass du, was ich, zwei Friseure hast. Ja? Und die Leute gehen dann automatisch zu dem, der besser arbeitet. Ja? Und nicht zu dem, der weniger oder mehr kostet, sondern der besser arbeitet. Es geht um das Produkt, was angeboten wird. Das ist das Wichtige, dass die Brötchen bei dem anderen Bäcker besser schmecken. Und nicht, dass sie billiger sind. Da tendieren wir hier draußen dazu, dass wir im Grunde eigentlich nach billig-billig gehen. Geiz ist geil. Und dabei fretten wir dann letztendlich Sachen, die wirklich gesundheitsschädlich mehr oder weniger sind, nur um halt eben ein paar Euro zu sparen. Und das sollte eigentlich nicht der Anreiz sein, ein Produkt zu konsumieren, sondern es sollte einfach besser sein. Ich glaube, also wie gesagt, den Markt würde ich zulassen. Ich würde abrechnen in Arbeitszeit. Das heißt also, wenn der Friseur, was ich, 60 Minuten an dir rumschnibbelt, dann bekommt er 60 Punkte und wenn der Elektriker bei dir 60 Minuten rumfuhrwerkt, dann bekommt er auch 60 Punkte. Und die Produkte, da musst du natürlich dann die Arbeitszeit reinrechnen, weil jetzt hat der Bäcker zum Beispiel sich das Mehl beim Müller geholt, der hatte auch wieder einen Aufwand, das Mehl herzustellen, das musst du umrechnen, das dauert ein bisschen. Klar, da brauchst du mindestens eine Woche oder zwei, um die Produkte auszurechnen, wie teuer sie sein können. Aber dann hast du auf jeden Fall eine gerechte Grundlage. Ich glaube nicht, dass das halt jetzt Kommunismus ist, weil das wurde mir nämlich auch vorgeworfen, als geheißen, nee, auch Gleichbezahlung, das ist Kommunismus. Und der Kommunismus ist ja schließlich gestorben, der ist kaputt gegangen. Der Kommunismus hatte tatsächlich Unterschiede in der Bezahlung. Es gab besser gestellte Berufe, die halt eben höher bezahlt gewesen sind. Nur er ist kaputt gegangen daran, dass er erstens keinen Markt hatte und zweitens vor allen Dingen kein Privateigentum, respektive kein Privateigentum an Betrieben. Und das ist das Entscheidende. Und wir setzen bei uns total auf die Familienbetriebe. Total. Du bist also total mit dem, was du machst, identifizierst. Und du machst deinen Beruf auch nur deswegen, weil dich der Beruf interessiert. Weil du bekommst ja nicht mehr und nicht weniger als andere. Das einzige Entscheidungskriterium, diesen Beruf auszuüben, ist der Beruf selbst. Und so gehört sich das. Okay. Wie stellst du dir denn das auch vor? Also mein wichtiger Punkt ist ja zum Beispiel in der heutigen Zeit erstmal auch Energie. Also hast du da Konzepte, gibt es da Leute, die du noch suchst vielleicht, die auch da vielleicht autarke Konzepte vorstellen können, dass man selber zum Beispiel auch Strom, Energie erzeugen kann, weil das ist ja zum Beispiel ein ganz, ganz gewichtiger Punkt, um autark zu sein, ja? Richtig, ja. Also du musst in dem Fall nachschauen, dass du die regenerativen Energien gewinnst. Das ist Wasserkraft, das ist Windkraft, das ist Solarkraft. Dann gibt es Experimente mit Chinagras, die einen sehr, sehr hohen Ausnutzungsgrad haben. Biogas kommt natürlich dann in dem Fall auch in Frage, weil wenn du halt eben, 50 Haushalte hast und dann wohnen da immer noch ein paar mehr Leute halt eben, das ist ja nicht nur immer einer, sondern das ist meistens eine Familie, es sind viele Familien, die sich gemeldet haben übrigens, dann brauchst du halt eben schon eine gute Zulieferung. Und wenn du jetzt eine große Landwirtschaft hast, die gleichzeitig noch nach draußen verkauft, also so eine Art Schnittstellenbetrieb, der die Landwirtschaft betreut, aber sowohl innen als auch außen tätig ist, dann hast du unter Umständen wirklich einen so großen Betrieb, dass du daran eine Biogasanlage anschließen kannst. Und damit bist du dann wirklich autark. Wie sieht das da aus mit anderen neueren Sachen? Also jetzt gerade ist der Cashi da mit seiner Geschichte dort sehr seit Oktober letzten Jahres so in die Öffentlichkeit gegangen. Hast du dich damit mal beschäftigt mit diesen Geschichten? Also ich habe jetzt gerade Arbeitsgruppen skizziert, das sind 10 Stück, die sich mit den Einzelfragen beschäftigen. Das ist also eben, wo geht es dann hin am Ende oder wie schaffen wir Energieautarkie oder Wasserautarkie etc. pp. Und die Gruppe, die sich damit Energie beschäftigt, ich werde dazu auf jeden Fall plädieren. Ich kann das nicht durchsetzen, aber ich werde dazu plädieren, dass es da, Recherchevorgaben gibt, dass die jetzt nicht anfangen, sich mit, kalter Fusion oder mit Äthertechnologie oder sowas zu beschäftigen, weil dann können die bis zum jüngsten Tag da Untersuchungen anstellen und da haben wir die Zeit nicht dafür. Also, aber da gibt es da schon Ergebnisse, jetzt zumindest, also nachweisbare Ergebnisse, was diese Cache-Technologie betrifft, ist es da ja schon, also das kann man nicht von der Hand weisen. Was macht er denn da? Ja, da musst du den Boris mal fragen, der könnte das vielleicht besser erklären als ich. Puh, ja, das ist ja nicht nur Cashy, es gibt ja auch schon vernünftige andere Konzepte, so um Energie zu sparen. Alleine, wenn wir hier so uns Segelohren Bob und seine Kollegen anschauen, so, die haben ja schon ziemlich gute Sachen da so aus Schrott quasi gebaut. Dann gibt es ja Magnetmotoren, womit man quasi schon Niederspannung quasi erzeugen kann und Batterien laden kann. Und ja, den ganzen Kram bei Cashy ist halt. Er nennt das Plasmaenergie. Das ist halt, funktioniert ein bisschen anders. Also man schließt ein Gerät quasi, kurz gesagt, einen Stromkreis an, was die Verbraucher zum Laufen bringt, aber keine Energie dem Zähler ablesbar quasi verbraucht. Ja, ist, denke ich mal, ein zu großes Thema jetzt, das zu erklären. Aber es funktioniert bei manchen schon, auf jeden Fall, spektakulär, würde ich sagen, auch wenn in kleinem Rahmen bisher, also in kleinen Ersparnissen, aber es erspart auf jeden Fall. Und es, also, wenn man sich das als Elektriker anguckt, sagen auch viele, kann man das nicht verstehen. Also man, klar können Elektriker das verstehen, aber als Elektriker mit dem Wissen, was man so vermittelt bekommen hat, ist das nicht logisch. dann machen wir das nicht. Wir machen nur Sachen, die halt eben, was ich beim Obi-Markt zu kriegen sind, respektive sie komplett bewiesen haben. Weil wir haben natürlich dann auch, wie soll ich sagen, eine Sache vor der Brust, das ist nie, wie soll ich sagen, ist erkennen. Aber Wolfgang, wenn einer kommt und sagt, guck mal hier, das Ding läuft, ich zeig's dir, Bubs, guck mal hier, was du damit machen kannst, dann ist er doch willkommen. Man kann aber auch ganz einfach ein Konzept wie Erdwärme nutzen, ne? Kannst du machen, das ist aber teuer. Ja gut, kommt drauf an, ne? Man kann es auch im Bei Erdwärme Rahmen braucht auch wieder Strom, ne? Nee, wieso das denn? Erdwärme, nee. Nee, das ist halt eben dieses, nee, da brauchst du im Grunde, das schafft ja geradezu halt eben wiederum eben Energie. Aber der Punkt ist, es ist einfach zu teuer, diese Löcher zu graben und es gibt tatsächlich, es ist auch eine Frage des Preises, definitiv auch. Und da wurden jetzt zum Beispiel Sachen entwickelt für Indien. Das ist recht interessant. Die sind ja nun gerade nicht, Dagobert Duck auf dem Planeten. Die haben viele arme Menschen da unten. Und da hat sich mal die Vereinten Nationen was Gutes einfallen lassen. Die haben eine schöne Ausschreibung gemacht und haben gesagt, wir müssen mal gucken, dass die Leute da unten auch zu Potte kommen und sie ein bisschen autark machen können, weil es wenig Stromanschlüsse in gewissen Regionen gibt. Und dann haben sie eine Rundfrage gemacht an Energie. Fritzen, Sie sollten mal ein Windrad entwickeln, was halt eben einen höheren Ausnutzungsgrad hat. Und dann ist ein Energietyp da aus Schweden, glaube ich, Vic Knell heißt es, der hat ein Windrad entwickelt, was einen zigfach höheren Ausnutzungsgrad hat und halt eben bei einem lauen Lüftchen schon Strom erzeugt. Und solche Sachen, die sind da natürlich dann wirklich heiß. Die gehen dann auch ganz billig über den Ladentisch, weil sie im Grunde gerade für ein armes Gebiet entwickelt worden sind. Da eine andere Geschichte halt, Sri Lanka ist ja auch wiederum indischer Raum. Da gab es einen Bürgerkrieg und da hat sich dann auch wiederum die UN überlegt, was können wir da machen? Wie können wir dann den Guerillakämpfer, wenn er wieder aus dem Busch rauskommt und gerade mal irgendwann wieder Frieden herrscht, integrieren? Wie kann er sich wieder sesshaft machen, wieder beruhigt werden? Und dann haben sie eine Architektenausschreibung gemacht, weil einfach zu wenig Häuser da waren. Und dann haben sie gesagt, was können wir tun? Also wir brauchen ein Haus, was total billig hergestellt wird, was der letzte Vollpfosten sich hinstellen kann, der nichts anderes kann als schießen und Krieg führen. Und das Ganze auch möglichst schnell. Und da ist ein Konzept rausgekommen, das ist ein wunderschönes Haus, also so ein bisschen Bauhausmäßig, Bungalowmäßig, was wirklich ganz leicht zu machen ist für unheimlich wenig Geld, was ich noch hinkriegen würde, wahrscheinlich in 4 Wochen. Und an solchen Sachen orientiert man sich dann natürlich ein klein wenig, wenn man sagt, okay, wir müssen auch zusehen, dass wir relativ schnell zu Potte kommen und auch vor allen Dingen preiswert zu Potte kommen, weil die Leute haben alle nicht so viel Geld. Und das sind dann die Sachen, auf die wir als erstes gucken. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch, was für Leute brauchst du denn da oder was für Leute suchst du denn da? Ich meine, kann da jeder mitmachen? Ist das egal, welche Religion, welche Glaubenssätze er hat oder wie auch immer? Also geht es da dann nur um die Sache oder gibt es da auch so ein paar Punkte, wo du sagst, da setzt du dann doch schon Grenzen? Also nein, ich suche nur CDU-Mitglieder, Eingeschriebene, seit mindestens 10 Jahren. es ist nicht ganz falsch. Also ich suche natürlich keine CDU-Mitglieder Eingeschriebene, aber es ist nicht ganz falsch insofern, als dass du ein Klientel, das sich für dieses Projekt interessieren würde, fast nur im alternativen Milieu hast. Und das sind unheimlich viele Träumer, liebe Menschen, weißt du, mit einem ganz, ganz großen Herzen, die du den ganzen Tag abbusseln möchtest, ja. Aber die dir die ganze Zeit irgendwas von Energien erzählen und von Befindlichkeiten und die dann auch mal rübergucken zu deinem Freund und sagen, wie geht's dir denn dabei, Günther? Verstehst du, was ich meine? Und da stehen dir die Haare zu Berge, weil du weißt, diese Leute kriegen nicht mal einen Nagel in die Wand geschlagen, ohne halt eben dabei zusammenzubrechen, weil sie es nicht können. Also habe ich in dem ersten Vortrag, den ich gegeben habe, bei Nuoviso gesagt, es mögen sich doch bitte bei mir keine Schamanen melden. Das wäre ganz wichtig. Und Michael, ob du es glaubst oder nicht, es haben sich 12 Schamanen am ersten Tag gemeldet. Es scheint einen schamanischen Zentralrat in Deutschland zu geben, der mich sofort angegriffen hat und gesagt hat, wir möchten mitmachen, das ist genau unser Projekt. Dann habe ich gesagt, habt ihr das eigentlich verfickt nochmal gehört, was ich gesagt habe? Keine Schamanen, ja? Ihr müsst endlich aus euren Bäumen runtersteigen und mal ein bisschen was aufbauen. Dann sagten sie, ja, das machen wir doch auch. Wir machen dann nämlich eine Jurte. Und das ist nun auch ein Punkt, der auch nicht funktionieren wird, weil das Projekt ist ja langfristig angelegt und du willst letztendlich auch eine Familie aufbauen und du musst ja schließlich auch noch irgendwie einen Betrieb aufbauen. Du kannst nicht in deiner Jurte deine Brötchen backen und dein Kind großziehen. Das geht nicht. Das heißt also, ich versuche den Leuten die ganze Zeit zu erklären, dass es schon eine relativ konservative Geschichte ist, die halt eben auch konservative innere Werte erfordert. Ist leider so. Naja, aber da, das finde ich ein bisschen anders. Also vielleicht kann er ja in seiner Jurte den ganzen Winter drüber überleben und backt dir noch voll das fette, übelste Brot. Das glaube ich nicht. Also ich meine, ich habe da im ursprünglichen Umfeld bei mir halt eben auch solche Leute, die da in der Richtung sind. Und die rauchen dann auch ganz gerne mal eine. Und das Rauchen, das dauert dann auch Stunden gerne. Also das sind nicht die Macher. Und wir brauchen definitiv Macher. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch halt eben in der Entscheidung, wenn Entscheidungen gefällt werden, dann muss das fix gehen. Das kannst du nicht machen, dass du dich dann zusammensetzt und halt eben, dass der Günther dann jetzt auch mal was sagen darf, sondern da sagst du, okay, ich habe hier ein Problem. Dann guckst du in die Runde und sagst, wer hat noch ein Problem? Arme hoch oder unten lassen. Und das geht innerhalb von 5 Sekunden, das geht schnell. Und wenn die anderen sagen, die haben auch ein Problem, dann sagst du, okay, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das gelöst bekommen. Dann gehst du zu deinem Ältestenrat, der irgendwo hockt und sagst, okay, entwerft uns 2 oder 3 Gegenvorschläge, die stimmen wir wieder ab und zwar wieder innerhalb von 10 Sekunden. So, Ende ist. So muss es laufen. Sonst kommst du bei so vielen verschiedenen Menschen, das sind wirklich verschiedene, es sind Einzelgänger teilweise, es sind Familien, es sind konservative Menschen, es sind Linke, Grüne, Rechte, es ist alles dabei. Und da kommst du nicht zum Punkt. Und ich meine, okay, angenommen, also du suchst ja immer noch sozusagen Leute, die anpacken, die sozusagen auch erstmal wahrscheinlich prädestiniert wären, so etwas aufzubauen, also um erstmal die Grundstrukturen zu schaffen. Wenn das fertig sein sollte, wenn das klappen sollte, ist es natürlich ein super toller Lebensraum in Friedenszeiten. Aber wir haben ja gerade im ersten Teil der Sendung über ja andere Pläne für diese Welt geredet. Also wie wird das, falls es zum Äußersten kommt, also im Krieg, wie wird es dann da aussehen? Also ist das überlebensfähig dann? Gut, ich meine, wenn die Entwicklung so weiterläuft, wie es inzwischen auch im Mainstream selber schon diskutiert wird, Bürgerkrieg, Währungsreform, Währungscrash, Krieg, dann hast du in so einem Projekt, was ein bisschen weiter weg ist von Mitteldeutschland, eigentlich die besten Karten. Weil wenn Verteilungskämpfe losgehen, wenn halt eben, wenn die Gesellschaft aufbricht, wirst du das bei dir nie erleben. Weil deine Gesellschaft, das ist eine Gesellschaft, die mehr oder weniger in allen Belangen, also nicht nur im wirtschaftlichen oder im finanziellen, sondern auch im gesellschaftlichen Urdenken, kreislaufmäßig ist wie ein Blutzirkulationskreislauf. Verstehst du, was ich meine? Das heißt also, es ist alles im Schwang und zwar bleibt alles bei dir, es fließt kaum etwas ab und es kommt kaum etwas rein. Und du wirst von draußen nichts mitbekommen. Wenn du nach draußen gehen willst oder willst halt eben jetzt in die nächste Nachbarschaft ein Eis essen oder willst nach Berlin, so bitte, dann tu es. Aber der Punkt ist, du musst schauen, dass du deinen Raum von den negativen Einflüssen, wie jetzt zum Beispiel Übertechnisierung, halte ich für einen Negativeinfluss. Zum Beispiel Fernsehen halte ich für einen Negativeinfluss, ehrlich gesagt. Also ich werde dafür Lobby machen, dass wir keine Fernseher haben. Wenn du das halt eben raushältst, dann geht es dir einfach besser. Weil viele Leute von denen, die sich gemeldet haben, das sind halt eben auch Leute aus dem Cruiser-Bereich. Und die sagen, ja, ich brauche das aber, ich will das sehen, ich muss ja wissen, was vor sich geht. Und dann sage ich, Leute, was habt ihr denn davon? Was habt ihr bitte schön davon? Ihr reibt euch doch nur auf, ihr könnt es nicht ändern. Wenn ihr was nicht ändern könnt, wenn ihr etwas erkennt, was ihr nicht ändern könnt, dann leidet ihr. Das ist eine ganz einfache buddhistische Erkenntnis. Also lass es los und tritt endlich mal in dein Leben rein. Komm ins Leben, dein Leben ist der Nachbar und ruf ihn nicht mit dem Handy an. Ganz falsch, ganz, ganz falsch. Sondern geh hin und dann klopfst du an und sag, hallo, wie geht's? Guck ihm in die Augen und dann geht's wunderbar. Geh in die Natur raus. Das ist Leben. Ich hänge den ganzen Tag halt eben von meinem Computer. Das ist völlig krank. Das ist vollkommen krank. Aber es ist gerade vielleicht nötig in dieser Zeit. Was willst du denn? Ich meine, da du bewegst ja nur noch einiges. Also das ist System insofern eigentlich gar nicht bekämpfen, sondern einfach den einfachsten Weg gehen, dass man was Neues aufbaut und vielleicht so auch als Vorbild vorangeht oder so. Das ist ja der Punkt. Du kannst das System, du wirst das System nicht knacken und du wirst auch die Leute, die unter dem System stehen und eigentlich unter dem System leiden, ohne das vielleicht richtig so direkt zu merken. Im Bauch merken sie es schon, aber im Kopf noch nicht gemerkt haben, die wirst du auch nicht erreichen. Das ist das große Problem von uns Truthern, dass wir auf die Leute zugehen und sie anbrüllen, also Ken macht das ja besonders hart, und ihnen sagen, hier, das ist die Karte und hier ist noch eine Karte, hier. Wir zeigen ihnen nichts, nichts als Negativbilder. Wir sagen ihnen, es ist Ausbeutung, es ist Krieg, das kommt, Holocaust, all die Sachen, die wir negativ konnotieren, die mit dem System zu tun haben, die werfen wir den Leuten vor. Glaubt ihr, dass die Leute das sehen wollen? Nein! Die Leute wollen keine negativen Bilder. Die Leute tendieren immer dazu, eine magnetische Kraft beim Schönen zu finden. Und wenn du etwas Besseres vormachst, dann erreichst du sie. Das ist der Witz dabei. Wenn du dich zurück... Das ist wie bei Mann und Frau. Lauf jemanden hinterher, eine Frau oder ein Mann, ist völlig wurscht, halt eben je nachdem, was du bist, und der andere läuft weg. Ziehst du dich aber zurück, dann ist er interessiert an dir und sagt, Moment mal, warum kann der mit mir nichts anfangen, bin ich denn zu unbedeutend? Und das ist was Ähnliches halt eben bei dem Dorf. Geh einfach weg und sag, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und ich gebe euch schriftlich, dass innerhalb von ein paar Monaten irgendwelche Leute von mir da sein werden. Meine mainstreamigen Freunde sagen sich, ich gucke mir den Mist mal an, den er da unten aufgebaut hat. Und dann kommen sie rein und merken, dass die Leute einfach mehr da sind. Müssen sie ja. Sie haben ja keinen Fernseher und kein Telefon. Also sie werden da sein. Sie werden verfügbar auf der Straße sein. Sie werden sich unterhalten. Das wird ein Erlebnis sein, da werden die denken, oh, ist nicht uninteressant. Und scheinbar sind die auch zufrieden. So, und in dem Moment sagen sie, ich bleibe vielleicht noch 2 Tage länger. Und wenn sie rauskommen, dann werden sie das berichten. Und das wirkt viral. Sexiness, Schönheit, Glück wirkt immer viral. Negatives stößt ab. Deswegen haben wir als Truther keine Chance. Welches Gewerk wirst du dann betreiben, Wolfgang? Ich werde, wenn mir die Möglichkeit gegeben ist, den Kneipier geben. Und werde dann am Wochenende halt die Diskothek betreiben. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann kannst du Frank Stoner, glaube ich, gleich mitnehmen. Der ist ja auch DJ. Ja? Der kann dann auch bei dir sozusagen sich Punkte verdingen. Ja, der Name allein spricht ja Bände. Frank Stoner. Stoner Rock ist nun genau meine Musik. Frankie, du bist noch da. Ja, Rock. Ja, das machen wir. Das klingt auf jeden Fall gut, ja. Ja, also wer da mehr auch drüber erfahren möchte, kann das natürlich auf deiner aktuellen Webseite zu diesem Projekt nachlesen. Und zwar ist das natürlich siedlergemeinde.org als ein Wort, also für unsere Zuhörer bei OkiTalk und auf anderen Radiostreams, siedlergemeinde.org, da kann man einen Einblick finden, auch Kontakt, man kann auch dort dich direkt anschreiben, Wolfgang. Hast du zu diesem Thema noch was zu sagen, wo du jetzt gerade sagst, Leute, vielleicht gibt es da noch den und den, wäre jetzt super gut, wenn sich jemand noch melden würde, der das und das drauf hat oder wie auch immer. Vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere angesprochen, der diese Sendung sieht. Die Leute mögen sich halt einfach in rauen Mengen melden, wenn sie herausfinden, dass es an der Zeit ist, wieder ins Leben zurückzutreten, dass sie einfach wieder real leben wollen, beruhigter leben wollen, bei sich ankommen wollen, bei sich selbst ankommen wollen, bei ihrem Partner intensiver ankommen wollen, in der Gesellschaft besser ankommen wollen, in ihrer Kultur wieder zurückfinden, in die Natur wieder zurückfinden. Das ist genau das Projekt. Hoppla, ein Telefönchen. Oh, Telefon. Ist bestimmt ein Anruf. Ja. Wie sieht es denn da aus mit der Hierarchie? Wird es da so eine Art Hierarchie geben? Also gibt es da einen Bürgermeister oder irgendwas? Hat da einer die Fäden in der Hand? Also da sind wir ja wieder bei diesem springenden Punkt am Anfang. Wenn da so eine Führungsfigur sich dorthin stellt, die wieder alles bis ins Letzte kontrollieren möchte, dass es halt problematisch sein könnte. Wie soll das Ganze da funktionieren? Dass es da auch keine, ich meine, wenn Menschen zusammenkommen, gibt es natürlich auch Probleme, Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Wie kann man das verhindern, dass es da nicht Zank und Streit gibt? Ja, Sekunde mal, ich muss mal eben das Telefon im Klo versenken. Ja, ja, okay. Mach das. Ruhe hier. Aber ganz ehrlich, Freunde, so die Vorstellung klingt schon großartig, oder? Zieht euch das mal rein hier in irgendein Dorf in schöner Landschaft gelegen und dann gibt es dort einen Club, ja, wo Wolfgang der Wirt ist. Oh yeah, das klingt nach richtig guten Rock'n'Roll. Ja, vor allem, Vor allen Dingen, Frank, ich baue ja das Atomic Café aus München 1:1 nach. Wenn du da schon mal gewesen bist, dann wirst du wissen, warum du hin willst. Und für die Konservativeren, also die CDU-Wähler, ich lege dann auch ABBA und die Beatles auf. Der Punkt ist der, dass es bei uns mit Sicherheit keine übergeordnete Instanz gibt. Es gibt keinen Bürgermeister, nichts dergleichen. Wenn du was ändern möchtest, dann gibst du das an den Ältestenrat und dann wird das beschlossen. Ja, aber könnte man von diesen Gemeinschaften nicht ganz, ganz viele einfach direkt mal hier in Deutschland anfangen zu gründen? Wenn sich jetzt viele Leute melden, ich meine, da wirst du ja mit einem Dorf nicht hinkommen, ne? Das wäre natürlich ideal. Das wäre wirklich ideal. Aber weil so kann man das System ja auch von innen heraus quasi ändern. Von außen heraus ist, wie du schon erwähnt hast, ist von außen ist halt quasi unmöglich. Da sind wir ja auch bei der nächsten Herausforderung. Ich meine, wie sieht das aus? Ich meine, man muss ja sicherlich wahrscheinlich auch ein bisschen Kapital da mitbringen. Man muss ja irgendwo auch Land oder Immobilien, Häuser oder sowas muss man ja kaufen. Ich meine, es gibt sicherlich gerade hier oben auch Mecklenburg und auch Brandenburgs, weiß ich, wie das gerade aktuell ist, aber vor ein paar Jahren war es so, da war ich auch mal in einem ähnlichen Dorf, wie du es beschreibst. Also jetzt nicht so, also da waren auch viele alternative Leute und so weiter, die haben da so ihr Ding gemacht und haben in einer sehr guten Gemeinschaft zusammen gelebt. Das war wirklich ein tolles Erlebnis dort. Die lebten halt auch ein bisschen weit ab vom Schuss und hatten dort sozusagen ihr Dorf fast für sich allein. Hatten dort halt auch all die alten Bauernhäuser übernommen und so weiter. Aber man braucht ja auch ein bisschen Kapital. Das heißt, muss jeder zwingend auch Kapital mitbringen? Oder, weil es gibt ja wahrscheinlich auch viele, die vielleicht gerne mitmachen wollen, aber haben vielleicht nicht so das Geld, ja? Das ist richtig. Also das ist wahrscheinlich auch ein kleines Problem, weil bestimmt ungefähr ein Drittel bis die Hälfte von den Leuten, die sich gemeldet haben, haben zu wenig Kapital. Also du brauchst halt eben, um an den Start überhaupt zu gehen, erstmal 20.000 Euro. So, und da ist das Haus noch gar nicht inkludiert. Allerdings hast du damit halt eben gleichzeitig das Land und den Bauernhof mitfinanziert, der dich wiederum verpflegt. Du hast einen Aushub von einem See, der jetzt gar nicht sein müsste. Ja? Aber ich habe das halt eben noch mit eingerechnet. Und noch Piff und Paff und Poff. Da müsste man eigentlich nur mal auf der Seite nachgucken, was da alles inkludiert ist. Es ist eine ganze Menge. Das Haus, was du dann an den Start bringst, das ist, wie gesagt, da habe ich einen Zuschnitt jetzt gerade angesprochen gehabt, der vorgeschlagen worden ist für Sri Lanka, den auch jeder Depp sich in kürzester Zeit umsetzen kann für next to nothing. Ich habe auch nachgeschaut in amerikanischen Aussteigerforen. Die Amerikaner sind da unheimlich wief mit der Idee, wie man ein Haus für unter 10.000 aufrichtet. Das hält man eigentlich nicht für möglich, dass es möglich wäre, aber es ist es. Und da sind Häuser dabei, wo man denkt, hey, warum denn nicht? Das sieht doch wunderbar aus. Es sind dann keine irgendwelche Erdhöhlen, sondern das ist tatsächlich sehr modern. Also ich müsste das mal raussuchen. Ich habe da im letzten Jahr ein Konzept gesehen, ein Haus, welches vorne, also auch relativ preiswert war. Da waren hinten sozusagen so eine Art Wassertanks verbaut, die schwarz waren, die sozusagen auch beim niedrigsten Stand der Sonne sich aufheizen konnten. Also auch im Winter, also in der Region gibt es auch harte Winter. Und die dann sozusagen dann diese Wärme wieder abgeben. Also es ist ein komplett autarkes Haus gewesen. Vorne wurde dann so ein bisschen, wie heißt diese Bewirtschaftung, dass du alles selber, also hast ein paar Fische, ein paar Pflanzen und so weiter, die selber züchtest, so ein Gewächshaus da vorne mit eingebaut und so weiter. Das war auch nicht so wahnsinnig teuer, also das glaube ich lag auch bei 20.000 Dollar oder irgendwie sowas oder 25.000 Dollar. Da waren sogar mal die Einheimischen, da ist wo mal auch die irgendwie Strom ausgefallen, alle waren saßen in der Kälte und die sind dann alle zu dem mal rein und haben sich gewundert, wie der das da halt ohne Stromanschluss sozusagen die Hütte da warm hatte und hat ihnen das mal so erklärt. Also da gibt es, müsste ich mal raussuchen, wo das war, das ist so ein interessantes Projekt. Ist allerdings, ein bisschen erdhöhlenmäßig vielleicht, ja. Also es ist nicht so ein Haus, wie man das vielleicht im normalen Zustand kennt, sondern es ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem schick, muss man sagen. Das hört sich gut an, ja. Also wie gesagt, ich hatte halt eben noch mehrere Sachen, die bis 10.000 lagen. Wenn es in die Erdhöhlen geht, dann habe ich da ein gewisses Problem damit. Also man muss es letztendlich den Leuten vorstellen, Ich denke mal, ich bringe da ungefähr 15 verschiedene Vorschläge ein. Die Leute, die in der Bau AG sitzen, die haben eigene Vorstellungen auch. Da sind auch inzwischen Architekten dabei. Also das sind eigentlich ganz gut bestückte Leute, die Ahnung haben. Und da denke ich mal, werden am Ende 3-4 Modelle übrig bleiben, die dann in der Großgruppe, die jetzt bei 130 Parteien liegt, abgestimmt werden. Und dann findet man mit Sicherheit etwas, was man machen möchte. Wenn es für einige zu teuer wird, habe ich mir Finanzierungsmodelle ausgedacht und die werden demnächst halt eben auch in die Gruppe reingetragen werden. Da gibt es halt eben die Möglichkeit, dass man da Patenschaften schließt, etc. Ja, okay, Wolfgang. Ja, dann würde ich sagen, haben wir hier gute fast 4 Stunden durchgehalten. Möchtest du vielleicht noch eine Botschaft zum Schluss nochmal loswerden? Beziehungsweise frage ich vorher nochmal in die Runde, gibt es noch ein paar Fragen an meine Kollegen, an Frankie und an Boris? Habt ihr noch eine Frage, die ihr dem Wolfgang stellen wollt? Mir fällt jetzt gerade keine ein. Ich habe bestimmt noch eine. Okay, okay. Ich denke mal, Wolfgang, das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du vielleicht bei uns zu Gast warst. Es gibt so viel unglaublich viele Sachen, über die wir hätten heute auch noch reden können. Wir hätten, glaube ich, bis 2 Tage durchsprechen können. Es war für mich auf jeden Fall unheimlich interessant und spannend, dir zuzuhören und deine Sicht der Dinge mal zu hören. Und ich denke auch für die vielen Zuschauer, ich denke, die Sendung wird garantiert sich der eine oder andere bestimmt mehrmals anhören müssen, um das Ganze auch nochmal zu rekapitulieren zu können. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Wolfgang, dass du bei uns zu Gast warst. Und ja, war echt eine tolle Sendung. Ja, hat mich gefreut. Danke, da gewesen zu sein. Ja, in diesem Sinne wollen wir uns dann auch von euch verabschieden. Und zwar sehen wir uns dann wieder. Ich muss hier nochmal ganz kurz was umstellen. Nein, das ist der falsche. So. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns wieder in 14 Tagen, nicht ganz. Und zwar ist die nächste Sendung, Frankie, haben wir wieder zusammen geplant. Und zwar an einem Mittwoch. Und zwar ist das der 2. März. Dort sind wir dann wieder zusammen mit Amok Alex und Frank Stoner in deren Sendung. Wir werden mal schauen, wir werden bestimmt viele spannende Themen haben, über die wir reden können. Wir freuen uns natürlich da sehr, wieder zu Gast zu sein. Und das streamen wir natürlich hier auch live wieder mit. Und das wird dann auch sozusagen der Mitschnitt der Amok Alex und Frank Stoner Show sein vom 2. März. Frankie, habe ich was vergessen? Nee, da freue ich mich auch drauf, ganz genau. In 13 Tagen hören wir uns schon wieder. Und heute wollte ich mich auch nochmal bei dir bedanken. War mir echt eine Freude und eine Ehre, hier dabei zu sein. Und auch nochmal großes Dankeschön an Wolfgang Eggert. Also es ist wirklich großartig, ihm zuzuhören. Und ich hoffe, da kommen noch mehr Gespräche. Er hat so viele inspirierende Dinge gesagt, wo bei mir dann auch schon wieder so viele Fragen aufkommen, wo ich ihn gerne weitere Themen da vertiefen würde. Und ich hoffe, es ergibt sich mal. Und wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit, Wolfgang. Dir auch, Frank. Ja. Ja, ich kann mich dann nur anschließen. Ja, super. Also, wie gesagt, Frankie, ich freue mich auch. Ist mir auch eine Ehre, bei euch zu sein. Ihr macht wirklich tolle Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass wir auf euch gestoßen sind, dass wir auch euch haben jetzt im alternativen Bereich. Ich höre eure Sendung wirklich sehr gerne. Vielen Dank dafür. Ja, und auch natürlich vielen Dank an OkiTalk. An dieser Stelle vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuschauer. Und wir sehen uns dann wieder am 2. März hier auf diesem Livestream. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Tschüss und bis zum 2. März.